Schönen guten Tag, hallo. Maultaschen oder tot? Wie Gott's Bescheißerle bitte in Schlangenöl und nicht im Sud köcheln. Und damit hallo zum Zentralrat der schon länger hier Lebenden. Hallo. Willkommen. Guten Abend. Dobry wieczer. Guten Abend. Ja, jetzt lass mal bitte wieder schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit waschen. Oh ja, da habe ich Bock drauf. Ja, Mann. So richtig dreckig, Mann. The New York Times comes out against free speech. Das hat aber auch gedauert. Ja. Also die renommierte New York Times spricht davon, dass ein Haufen Menschen jetzt plötzlich die freie Rede instrumentalisieren. Interessanterweise war das aber so, dass jahrzehntelang freie Rede als Konzept so ein Punkt war, bei dem sich alle ja irgendwie nicht in die Haare bekommen haben, sondern übereingestimmt haben. Und wenn nach jahrzehntelangem Konsens ein Lager plötzlich herausfindet, dass die freie Rede ja instrumentalisiert wird, dann ist es wahrscheinlich eher das Lager, was diese Unterstellung in den Raum stellt. Und zwar die Linke, salopp gesagt, weil sie einen Konsens aufkündigen, der sehr lange Bestand hatte, für Generationen. Und das Kindische ist ja auch, dass wenn wir mal irgendwie 40, 50 Jahre zurückgehen, das halt auf den Fahnen der Linken ganz oben stand mit der Redefreiheit und der Freiheit, doch ihre Utopien irgendwie wenigstens von den Leuten ausbreiten zu dürfen und das nicht verboten zu bekommen. Eben. Was für Argumente hat denn die New York Times, dass man freie Meinungsäußerung jetzt einschränken müsste? Ja, dass halt Konservative damit Politik machen und dass zu viele Konservative das nicht schlecht finden. Und generell, ja, war es das auch schon. Das ist halt dieser elendige, gleichklingende Kanon von freie Rede ist gut, aber wenn ihr den Spruch hört, solltet ihr am ehesten dran denken, Genozid ist falsch, aber es befindet sich auf demselben Level. Da gibt es kein Aber, weder bei Genozid noch bei freier Rede. Da gibt es nur, freie Rede ist gut, Genozid ist schlecht. Da gibt es kein Muddy the Water, kein Raum, um sich irgendwo durchzuschlängeln. Naja, wenn man die Sprache selbst so weit beschneidet, dass eine Kommunikation nur noch in dem Sinne möglich ist, wie in die, keine Ahnung, Elite oder wer auch immer da ein Interesse dran hatten möchte, dann geht das schon. Man muss nur geschickt hier und da Worte wegschneiden und irgendwann ist das ein schöner Busch an Worten, den man genau kontrollieren kann. Ja, das ist ja irgendwie sowas, was Chomsky mal gesagt hatte, dass wenn man so Kontrolle über einen Diskurs haben will, dann soll man alle anderen Themen weghauen und nur ein einziges haben, ein einziges erlauben in den Köpfen von Leuten, aber da drin dann eine ganz, ganz große Diskussion führen über dieses eine einzige Thema. So. Kann man dann vortäuschen, es gäbe keine Zensur und es gäbe freie Meinung, weil du kannst ja dich in diesem einen Kreis über alles unterhalten, was du willst, aber wehe, du redest über irgendwas anderes oder du denkst etwas anderes. Ja. Erinnert mich ein bisschen an die Öffentlichkeit in China. Ja, das Ding ist halt, dass die New York Times halt eine relativ renommierte Zeitung ist und wenn die plötzlich das entdeckt, dass die freie Rede halt verhandelbar ist und dass man doch bitte Einstellungen und Meinungen per Gesetz festlegen soll, wie man sich dann zu Thema XY zu verhalten hat, weil nichts anderes als das ist, die Einschränkung der Meinungsfreiheit, dann ist es halt schon irgendwie relativ traurig, dass halt ein renommiertes Blatt irgendwie Limbo mit dem Niveau tanzt und seine eigenen Grundwerte verrät und drauf rumtrampelt. Nur weil jetzt halt eine Supreme Court-Entscheidung in den USA denen nicht passt. Also die aufgrund von freier Rede gefallen ist. Also ja. Ich finde es auch immer echt beeindruckend und gleichzeitig beschämend, wie Leute so einen riesengroßen Zensurapparat aufbauen werden, anfangen werden, Meinungsfreiheit auszuhebeln, anstatt selbst innerhalb von Meinungsfreiheit eigene Argumente für ihre Position laut zu vertreten und auf die Argumente der Gegenposition einzugehen. Es ist so, kommt schon, ja, bitte. Ja. Naja. Puh, und hier haben wir einen Held der Frauen, der irgendwie gedacht hat, er könnte diesen Sexismusvorwurf, über den wir auch schon gesprochen haben, dass er vor 28 Jahren irgendwie auf einem Festival eine Frau, eine Journalistin begrapscht und bedrängt haben soll, dachte, er könnte das einfach so weglächeln und dachte, er könnte da einfach hingehen und sagen, ah, ist so lang her und es ist doch eh nur Hörensagen und so. Ja, jetzt hat sich aber die Dame, die da damals wohl angeblich ein Opfer geworden ist, hat sich zu Wort gemeldet und hat gesagt, nee, das ist schon so gemeint, wie das da steht. Er hat mich sexuell bedrängt. Deswegen guckt er auf dem Foto vielleicht auch so sparsam. Ich weiß es nicht. Also mal schauen, was da noch draus wird. Und also eine gewisse Schadenfreude würde ich mir nicht verkneifen können, wenn der Herr Trudeau da in die Mühlen des Mahlwerks gerät. Also ich glaube nicht, dass die Dame da nochmal irgendwas, also so wie ich es verstanden habe, hat die gesagt, so ja, also damit wir uns richtig verstehen, das ist genauso, wie es geschildert wird, damals passiert, aber mir ist das, also von ihrer Perspektive aus, sie hat gesagt, ihr ist das an sich egal und er hätte sich auch am Tag danach schon entschuldigt damals und es wäre schlimm gewesen und man soll das nicht kleinreden. Das war ihre Kritik, aber ich glaube nicht, dass... Naja, aber auf der anderen Seite, ich meine, so jemand, der sich so weit rauslehnt aus dem Fenster... Ja, ja, also ich glaube, ich meine, aus seinem eigenen politischen Lager wird er bestimmt sehr hart attackiert werden, aber von der Dame an sich kommt da, glaube ich, nichts mehr. Das nächste Mal, wenn er im Parlament oder sonst wo eine Abgeordnete halt hart angeht, wird man sagen, ach ja, Herr Präsident, Ja, ich glaube eher, dass das, ich meine, diese Kritik über die Parteigrenzen hinweg, die ist doch nutzlos. Das machen die doch schon gar nicht mehr. Es kommt nur noch aus eigenen Reihen. Leute werden aus den eigenen Reihen weggeputscht. Und hier, ich meine, er hat jetzt Marihuana für das ganze Land quasi legalisiert. Das heißt, der ist erstmal unkündbar, sage ich mal, bei den Linken. Wieso? Die finden doch bestimmt noch irgendeine Frau, die pro Marihuana ist, die ihn dann beerben kann. Also wenn sich der Wind so ein bisschen gegen den wenden würde, es gibt bestimmt kompetentere Personen in seiner Partei, die das Amt übernehmen können. Würde ich mich nicht drüber beklagen. Ja, das würde ich jetzt nicht sagen, dass es Kompetente werden, aber welche mit dem richtigen Geschlecht halt. Ja, ich meine nur, ich will immer positiv denken. Ich mag diesen Anschein von Erbdemokratie ähnlich. Naja, aber der Pierre Trudeau war ja wahrscheinlich sowieso nicht sein Vater, von daher... Laura Dornheim, altes Haus, lange nicht gesehen. Ja, das ist hier mal so ein Artikel, wo wir ja immer über diesen 215a oder so, diesen Paragraph mit der Werbung für einen Schwangerschaftsabbruch geredet wird. Die Frau Dornheim hier und Leute aus ihrem Lager sind halt wirklich der Meinung, dass wäre nur das erste Ding sozusagen, es muss quasi gleich alles weg. Und zwar, wo stand das hier? Ja, genau. Laura wünscht sich, dass Abtreibung aus dem Strafgesetzbuch verschwindet. Eine Fristsetzung, bis wann es gemacht werden kann, ist ihrer Meinung nach richtig, aber es sollte Teil der medizinischen Ausbildung werden. Ja. Aus dem Strafgesetzbuch verschwinden. Okay. Mit 12 Wochen sieht ein Embryo nicht süß aus, sondern hat durchsichtige Haut und ist noch weit weg davon, ein Mensch zu sein. Das ist ein ganz schön krasser Spruch eigentlich. Ne? Erstmal geht es ja wohl nicht darum, ob irgendwas süß aussieht oder nicht. Und zweitens durchsichtige Haut, da ersetzen wir das doch mal mit einer anderen Hautfarbe. Ja, ich habe da mal zu diesem Thema eine Aussage eingeschickt bekommen, da hieß dann, dass es irgendwie mal vom Vorteil wäre, wenn wir schon für Abtreibung sind, ja, wir den Menschen, der da sich gerade formt, nicht das Leben absprechen oder die Menschlichkeit schon. Also so ja, da entsteht gerade ein Mensch, so, dass wir das vielleicht einsehen können, ja, und nicht uns davon in Ausreden verziehen, so, dann wäre es vielleicht ganz okay. Ja. Das ist aber schon eine seltsame Aussage. Scheint mir ein ziemlich negativer Ansatz. Normalerweise beruft man sich doch auf was Positiveres, wie der Recht der Frau an ihren eigenen Körper oder andere Sachen. Aber einfach zu sagen, so, ja, nee, es ist ja nicht mal süß, es ist eine sehr seltsame Herangehensweise. Mhm. Aber eine interessante Parallele, auch zu dem Fall, den wir vorhin hatten, den New York Times-Artikel ganz am Anfang, da ging es nämlich tatsächlich auch darum, dass die freie Meinungsrede quasi auch von Konservativen genützt werden würde, um Schwangerschaftspraxen in Amerika Werbung zu verbieten. So. Also eine lustige Parallele auch zu Amerika in dem Punkt. Hm. Mechanismen of Estradiol, was ist das dann? Ist ein Hormon, irgendwie sowas. Wenn du etwas weiter runter scrollst, da kommt eine Grafik auf der linken Seite. Um die geht es mir in dieser Studie. Man hat den hormonellen Haushalt von Männlein und Weiblein angeguckt. Und auf der zweiten Seite dürfte es sein. Und ich glaube, du bist schon vorbei. Es geht noch, oder scroll noch etwas. Hier auf der linken Seite dürfte es sein. Wird wegen Archiv nicht angezeigt. Es geht auf jeden Fall in der Studie darum, dass die verschiedenen Geschlechter, Männlein und Weiblein, ja, genau, hier ist die Studie, dass Geisteskrankheiten eine unterschiedliche Prävalenz haben, je nach Geschlecht. Und Frauen neigen eher zu PTSD, also posttraumatische Stressdisorder, panische Störung oder generalisierte Angststörung oder Depression, OCD, also das so sehr ordentlich sein muss oder dir übertrieben oft die Hände wäscht. Und Männer neigen eher zu Diagnosen wie ADHD, also Aufmerksamkeitsdefizitstörung, Alkoholabhängigkeit, Drogenabhängigkeit, Parkinson, Schizophrenie und Bipolar ist etwas mehr männlich, aber nicht viel. Und Alzheimer ist etwas mehr weiblich. Also, wobei Bipolar Disorder eher so in der Mitte ist, also von der Verteilung her. Und ich finde es halt ganz interessant, weil uns ja die Soziologen oft weiß machen wollen, dass es halt keinen Unterschied zwischen Männlein und Weiblein gibt. Aber wenn es sogar bei den psychischen Krankheiten halt deutliche männliche und weibliche psychische Krankheiten gibt, dann ist es halt, ja, auf tönernen Füßen aufgestellt, was die Soziologen sich da zusammen fabulieren in ihren realitätsfremden Studien, die sie anstellen. So Untersuchungen sind ja auch realitätsnah, ja, weil sie eine größere Anzahl an Menschen untersuchen und dann, ja, genauere Abbildungen erstellen. Das ist ein viel besseres Ding, als zu sagen, hier, aber hier dieses einzelne Beispiel da, das passt nicht ins Muster, also ist das Muster kacke. Naja. Hier in diesem Paper geht es um 65 verschiedene Geschlechtsunterschiede und Theorien, wie diese erklärt werden und Theorien auch darum, wie zum Beispiel bestimmte Geschlechtsstereotype sich permanent in der Gesellschaft halten. Egal wie die Kultur in der Gesellschaft bestellt ist. Und generell geht es in dem Paper darum, dass man versucht, das ordentlich zu erklären. Man hat einen evolutionspsychologischen Engel, mit dem man sich das anschaut. Das ist etwas länger, das Paper, aber ist ganz interessant zu lesen. Ja. Hier haben wir in der BBC einen Artikel, der sich dafür einsetzt, dass man sich doch die Nomenklatura in der Biologie nochmal genauer angucken soll, da viele Körperteile von Männern benannt worden sind, auch weibliche Genitalien und dass zum Beispiel das Hymen als Begriff phallozentrische Geschichte hat, ne? Ja, männliche Hintergrundgeschichte und auch Labia, und man setzt sich hier dafür ein, dass doch bestimmte Körperteile umbenannt werden, damit die unterdrückerischen Begriffe wie Labia oder Hymen nicht weiterhin von Männern bestimmt sind, weil das halt eine Manifestation des Patriarchats ist, dass ein bestimmter Begriff dann männlich geprägt worden ist. Okay, also warte. In Iran wurde eine Frau festgenommen, weil sie getanzt hat auf Video, okay. Und hier geht es jetzt darum, dass wir wieder Worte irgendwie darstellen, als sei das Unterdrückung. So, dass das voll schlimm ist, diese Begriffe. Das ist die Zukunft, siehst du das nicht? Steht schon drüber. Nee, es geht mir halt einfach darum, so was für eine Art von Zukunft wird denn das sein? Weißt du, das ist wie wenn du sagst, weißt du was, meine Probleme werden sich alle lösen, wenn ich den Kühlschrank 2 Zentimeter nach links verschiebe. So. Ja, naja, aber es könnte doch sein, dass wenn du einem Organ einen männlichen Namen gibst, dass es dann mehr Testosteron produziert oder weniger Östrogen. Einfach wegen der strukturellen Benachteiligung, die das Organ erfährt. Stimmt. Könnte sein. Queer-Theorie macht es möglich. Ja? Und wir wissen ja aus der Frankfurter Schule, dass ja Sprache generell ein Ausdruck von Macht ist, mit dem bestimmte Gruppen innerhalb der Gesellschaft unterdrückt werden, dass jede Form der Sprache selbst referenziert ist und benutzt wird, um Macht auf andere auszuüben. Und deswegen wäre das durchaus richtig wichtig, dass man sich die Geschichte hinter den Begriffen mal genauer anguckt, zumindest als habe ich euch schon gesagt, dass ihr die Beute nicht Schicksen nennen sollt. Also, dann können wir eigentlich auch aus der Ethnologie was lernen, wo man ja nicht werten darf, wenn man sowas hört wie in Saudi-Arabien entscheiden sich die Leute immer noch nicht dazu, Frauen als Menschen zu bezeichnen. Da können wir das ja hier auch einführen, oder? Es ändert ja nichts an unserer Kultur. Das ist ja alles gleichgestellt, so weißt du, passt schon. Da kann man ja nicht urteilen, weiß ja nicht, ne? Was besser und was schlecht ist. Ja, ist eigentlich der Hell's Gap. Naja, dass Frauen in irgendeiner Form halt nicht genug Gesundheit abkriegen. Genau. Was ich sehr lustig fand in dem anderen Artikel ist, dass hier beschrieben wird, die Männer, die würden sich quasi so darüber freuen, weil es sind ja Entdecker und die haben die weiblichen Körperteile entdeckt und deswegen die so benannt. Also ich fand sehr komische Herangehensweise auch mal wieder. Und ein Argument, was einigermaßen verständlich ist, ist, muss man ja auch nennen, dass Männer mehr, sage ich jetzt mal, nicht direkt anstößliche Worte für Penis haben als Frauen für ihre Geschlechtsteile. Im Englischsprachigen, gut, ne? Aber ich meine, wenn man zum Beispiel, jetzt wollte ich noch mal ein Beispiel nennen, die wollen halt zum Beispiel Hymen jetzt Vaginal Corona nennen. Ja, also ich meine, was soll denn das? Was hat denn das mit mexikanischem soll das haben? Was hat das mit mexikanischem Bier zu tun vor allem? Ich finde das ehrlich gesagt, Hymen ist ein medizinischer Begriff und Vaginal Corona, das finde ich eher anstößig. Ist dann da auch eine Zitrone auf dem Rand? Ja, aber wenn es um diese ganze Sprachsache geht, ne? Sprache ist einfach nur ein Werkzeug, okay, um Assoziationen mit bestimmten Sachen zu verknüpfen, so mit dem Wort halt, ne? Und das ist einfach auf Arbitrarität basiert. Das heißt, egal ob das Wort jetzt von einem Mann kommt oder von einer Frau, das ist erstmal einfach nur ein Laut und dann wird er assoziiert mit etwas in der Realität existieren. Ja, das war der kleine Einwurf von Commander Data, der entsprechenden Datenbankeintrag vorgelesen hat. Sprache ist. Ja, Ding, also das Wort Hymen kommt ja auch von einem griechischen Gott der Ehe. Also ist da ja eine patriarchalische Struktur inhärent. Also. Ja klar, vom Hymen kommt man auch ganz schnell zum Heimchen am Herd. Ja, weißt du? Das ist der Heimen am Herd. So, das hier ist ein Crossover, das habe ich von einem Zuschauer geschickt bekommen. Ich versuche mal, das, was ich verstanden habe, soweit wiederzugeben. Oder kennt sich jemand mit der Geschichte besser aus? Fangen wir es mal an. Also, es geht hier um einen Künstler, der in einem Kollektiv namens Giegling unterwegs ist. Dieser Künstler heißt Konstantin und der hat wohl letztes Jahr irgendwann, das ist hier DJ-Kram, ne? Also so Techno. Und der hat letztes Jahr ein Interview gegeben, in dem er gesagt hat, dass er es schlecht findet, dass DJs, also weibliche DJs, so unglaublich gefördert werden und dass dadurch halt ein Haufen mittelmäßige DJs auflegen, die das eigentlich nicht verdient haben, in der Liga aufzulegen, in der diese Leute spielen. So ungefähr war das, was er gesagt hat. Das war ziemlich dumm, das zu sagen. Eigentlich, also natürlich sollte man immer sagen, was man denkt und die Wahrheit, aber es war natürlich dumm, weil es gab ein paar Dauerempörte, die dann gesagt haben, ja, nee, du Frauenfeind, du misogyne Drecksau und so. Und er ist dann wohl auch weniger und dieses Kollektiv dadurch auch weniger gebucht worden. Und jetzt war er auf einem Ja, Festival. auf jeden Fall, das waren ja irgendwelche Twitter-Meldungen, wo sich die Leute echauffiert haben darüber. Also auch versucht haben, da so ein internationales Ding irgendwie draus zu machen, was glaube ich sogar so ein bisschen funktioniert hat. Ich glaube, eines von den Sachen, die der Zuschauer uns eingeschickt Warte, hat, war auch irgendwas von Vice. hat der Typ irgendwelche Namen erwähnt in seiner Kritik? Ich Nee, glaube nicht, soweit ich ne? weiß nicht. Ich glaube, er hat einfach nur gesagt, nö, hält er nicht für so vernünftig. Und dann Ja, hier halt im dann ist doch Spiegel egal, ob es da Online. jetzt gerade wen gibt. Also du brauchst dich da nicht drüber aufregen. Natürlich, ne, wenn du halt irgendwo es leichter machst, dass Leute irgendwo aufsteigen, dann wirst du mehr Leute reinlassen, weil da weniger Druck ist zur Selektion. Das heißt, da wird halt irgendwie natürlicherweise irgendwie mehr Quatsch reinkommen. So. Ja, Und wenn es halt naja, Frauen sind, ja, tut also mir leid. der Druck, der da ist, ist der Druck, du brauchst Frauen. Du kannst es ja nicht, du Ja. kannst ja heutzutage nichts mehr machen, wo Männer größtenteils erfolgreich sind. Weil dann stehen ja sofort Leute neben dir und sagen, hier, was ist mit der Hängermäh, die legt auch auf. Und dann, na, ja, und ich finde das auch so lustig, dass sie diese Aussage von dem Typen als Sexismusvorwurf werten, aber jetzt halt eben, also der Sexismusvorwurf ist nicht der von dem, was von dem Typen kommt, der ja quasi sagt, hier werden Leute aufgrund ihres Geschlechts halt eben bevorzugt. Das ist ja auch ein Sexismusvorwurf. Nee, der Sexismusvorwurf ist die Behauptung, wie das hier genannt wird, Behauptung über weibliche DJs. Das ist das Sexistische. Ach Das ist auch so. lustig. Und das hat sich hier sogar hier bis zu unserer geliebten Amadeo-Antonio-Stiftung hier durchgefressen in deren News-Ticker des Bösens in der Welt. Wo dann das hier auch steht. Und hier ist es sogar quasi einfach als Aussage. Das Techno-Label Giegling aus Weimar hat einen sexistischen Chef. Punkt. Wobei die sich als Kollektiv sehen und ganz klar sagen, es gibt keinen Chef bei uns. Ja, also Aber das kann ja gar das nicht sein, weil hier steht, das hat einen sexistischen Chef. Punkt. Und das ist hier von deutschem Staat geförderte Amadeo-Antonio-Stiftung. Das kann eigentlich gar nicht falsch sein. Doch. An sich ist mir die Aussage jetzt auch nicht so weit hergeholt. Also es gibt ja den Pussy Pass. Ich kenne ihn aus NGOs, dass du als Frau in eine Gruppe reinkommst, wo 10 Männer sind und dann durch Quote hochkommst, weil juhu, wir haben eine Frau, die sich für Politik interessiert. Ja. Also ich habe Ja, keine gibt es in den Ahnung, Mann. Parteien ja So. leider auch. Ne? Gibt es an allen So. möglichen Orten, gerade halt eben irgendwo, wo es halt irgendwelche Image-Sachen gibt und so, ne? Wo man sich dann irgendwie so hinstellen muss. Also, ja, irgendwo, wo die harte Produktivität zählt oder so, wirst du das wahrscheinlich eher nicht antreffen. Oder auf Und. Twitch, wo du mehrere tausend Zuschauer als League of Legends Goldspielerin bekommst und kein Mensch, ein Mann, männlich zugucken würde, wie er Gold spielt in League of Legends. Also. So, und ihr fragt euch die ganze Zeit schon, was wir mit der Geschichte von vor einem Jahr wollen, die wir damals, glaube ich, gar nicht so richtig mitgeschnitten haben. Aber was jetzt passiert ist, ist, dass der gute Mann aufgetreten ist auf einem Festival. Ich glaube, das Fusion, ja genau, das Fusion war es, zusammen mit einer Dame, die da auch, also mit ihm zusammen Set gemacht hat. Ja, und da gab es wohl eine Gruppe von Leuten, die haben Parolen gerufen gegen diesen Künstler und haben dann angefangen mit Gegenständen, was man auf dem Festival so hat, auf die beiden zu werfen, beziehungsweise auf ihn. Und beide sind getroffen worden, das Equipment ist beschädigt worden. Am Ende war es so, dass der Typ gesagt hat, gut, ich lasse sie alleine weitermachen, damit hier irgendwie das nicht ausufert. Ja. Das passiert dann im realen Leben, wenn Hasssprache im Netz den Leuten nicht mehr reicht. Hust, hust. Aber interessanterweise sind es mal wieder nicht die bösen weißen Männer oder irgendwas, sondern offensichtlich irgendwelche Progressiven, die es nicht ausgehalten haben, dass der Typ nach einem Jahr Pause und der dann auch noch dem Friedensangebot zusammen mit einer Frau aufzutreten, die auch offensichtlich Lust hatte, mit ihm aufzutreten, weil man wird sie ja wohl nicht gezwungen haben. Ja. Sowas dann mit Gewalt, also naja gut, fliegende Sachen sind Gewalt, da kann man eigentlich recht wenig dran machen, im Gegensatz zu Worten. Ja. Mit Gewalt so einen Auftritt zu stoppen, ja. Ja, das finde ich auch mit das Bemerkenswerteste daran, halt eben gerade einmal die Antonio-Stiftung und solche Leute, die immer meinen, das eine führt ja zum anderen und so. Ja, Und und dass wir jetzt keinen Tagesschau-Artikel haben, der sagt, Berichterstattung der AA-Stiftung führt zu ja. Gewaltausschreitungen. Also, Oder dass so da. irgendwie dieser ganze Sexismuskram halt auf einem in einer Richtung irgendwie so wie diese Pyramide, die wir ja letzte Woche hatten, halt in einer Richtung direkt in den Faschismus führt oder so, ne? Und da hast du halt irgendwie 20 Leute, die dann da stehen und irgendwie meinen so, ja, den machen wir jetzt fertig. Weil er gesagt hat, dass er es nicht gut findet, dass Frauen beim Auflegen von Techno-Platten bevorzugt werden. Das muss man sich mal reinziehen. Er hat weder gesagt, Frauen sollen sich verpissen, noch irgendwie, er will die da nicht haben, noch irgendwas, es klingt und riecht verdammt wie Gamergate. Ja? Auch wieder jemand, der einfach seine Meinung sagt und daraufhin geköpft werden soll. Weil er mehr Meritokratie haben möchte. Weil es halt auch zum Verfall des Musikgenres führt, wenn du halt aufgrund von Geschlecht irgendwie nach oben ziehst. So. Ja. Also. Ich habe heute da noch so einen Tweet zu gelesen. Ich weiß nicht genau, von wem es war, aber das war auf Englisch und war sowas in der Art wie, dass die Linke, diese radikale Linke, sieht die rechten Formulierungen und Worte ja als Gewalt an, als Extremismus, ja, also die Worte allein, ja, aber ihre eigenen extremistischen Auswüchse, so Gewalt und so von ihrer eigenen Seite, wirkliche Gewalt, ja, als Meinungsäußerung, als einfach nur ein Statement, ja. So, und das ist eine ganz gute Zusammenfassung von dem, was sich hier auch gerade abgespielt hat in der Situation. Also der eine Typ sagt halt was und dann wird dann so eine Aktion gestartet, um ihn mundtot zu machen. Und dann heißt es, ja, aber wir sind ja doch die Guten und so muss man ja. Ach. Hier haben wir nochmal das Institut für Strategic Dialog und der Verein Ich bin hier, in dessen Facebook-Gruppe ich auch aktiv bin und manchmal reingucke. Und die haben 90.000 Posts identifiziert von Februar bis November 2017 und haben halt dort drin nach Hass gesucht und haben halt festgestellt, dass ein sehr kleiner Kreis besonders aktiver Menschen sehr viel Hass halt rauspostet und haben jetzt festgestellt, dass ja das Netz, DG, nur für große Netzwerke gilt und dass man jetzt dann sich überlegen sollte, wie man denn kleinere Netzwerke regulieren soll, damit der Hass auf Knopfdruck endlich aufhört. Ja, sollen die kommen? Sollen die ruhig versuchen? Was wollen die machen? Das Should Beispiel they wurde auch. empowering the new generations against political extremism? Sag mal, ist das da im Ja. Hintergrund das Logo von 4chan? Ja, Und und das Keck. Keck-Logo. Das Keck Logo und oh Jesus. Tja, das ist die Flagge von Kirgisistan, allerdings mit dem 4chan-Logo. Ja, Das macht ja auch so viel. Ja. Wieso ist da auch Alexander der. Urban, ist das der Herr Urban? Nee, oder? Ja, Keine das ist Ahnung. ja nur ein Zufall. Aber auf der Keck-Fahne ist doch das 4chan-Logo auch drauf. Ja, ich habe es mich jetzt durch die Echt? Spiegelverkehrtheit Ja. halt bewirren lassen. Ja, es ist oben in der Ecke. Ja. Das ist die ISD-Studie, die hatten wir schon mal in unserem Stream, weil die schon durch die Medien in den einschlägigen Blogs und Webseiten gejagt wurde. Ich glaube, sogar auf Zeit Online hatte man einen Artikel von denen, wo es darum ging. Und das Das war Lustige jetzt war, die noch. haben halt alle über diese Studie berichtet, aber die ist jetzt erst rausgekommen. Ja. So, und da, also Das jetzt war. letzte Woche. Und die Studienanfertiger, die haben halt in Auszügen schon Teile der Studie Leuten vorab zur Verfügung gestellt, damit die halt schon mal ihre Nachrichtenartikel dazu schreiben können. Und ich glaube, auf Seite 11, also erstmal, es sind sehr viele Grafiken und wenn man sich das durchliest, da könnte man eigentlich an jeder Seite anhalten und 20 Minuten drüber reden. Darum will ich mich hier nur auf ein paar Ja, ein Punkte bisschen Zeit beschränken. haben wir aber. Also wie ihr seht, es sind heute keine 80 Quellen. Also wir können uns das ruhig ein bisschen angucken. Also mein Lieblingssatz ist der, dass sie alle Tweets, die von Mitgliedern von der Facebook-Gruppe Ich bin hier geliked wurden, von vornherein aus den Tweets ausgeschlossen haben. Na gut, wenn wir durchgehen, dann fangen wir doch mal direkt an. Bei Seite 5 Glossar, da fängt es nämlich schon an. Normalerweise ist das ja der Glossar ein Teil, der sehr uninteressant ist, aber vielleicht ist es, können wir da mal uns ein paar Punkte angehen, weil es gibt hier so Sachen wie E-Sympathisanten. E-Sympathisanten sind in dieser Arbeit Accounts nicht zwangsläufig reale Personen, die in den sozialen Medien Inhalte, die von Parteien bzw. Organisationen wie der identitären Bewegung gepostet wurden, durch positive Interaktionen in Klammern Likes unterstützen und so ihre Übereinstimmungen mit den geteilten bzw. geposteten Inhalten signalisieren. E-Sympathisanten. Ja, also man sieht hier die Sachen jetzt auch eingeblendet. Ja, ich meine, Discord, allein was hier zu Discord steht, Discord ist eine Online-Chat-App, die ursprünglich für Fans von Videospielen entwickelt wurde, mittlerweile aber auch etliche rechtsextreme Kanäle umfasst. Ja, also, etliche Kanäle über Furries und Bronies. Ja, also und Discord ist, auf Discord ist genauso viel alles wie überall als sonst auch. Also, ja, Hateful Speech ist nämlich... Das ist ein sehr großer Knackpunkt in dieser Sache, weil Hate Speech, da gibt es ja schon so eine einigermaßen Definition für, aber da haben die wohl nicht genug Beispiele für gefunden und deswegen haben die sich hier für diese Studie noch die Hateful Speech ausgedacht. Und warum haben sie der große Austausch in Anführungsstrichen geschrieben? Dann können sie den ganzen anderen Kram auch alles in Anführungsstriche schreiben. Dann gehen die in die Anführungsstriche aus. Ey. Ja, wenn du mal weiter runterscrollst, da ist Candle im Glossar, der Name einfach Kandel, okay. Ende Dezember 2017 erstach in Kandel, Rheinland-Pfalz, ein afghanischer Flüchtling seine 15-jährige Ex-Freundin. Der Fall löste in den sozialen Medien Diskussionen aus und wurde vor allem von rechten Gruppen als Beispiel für eine gescheiterte Immigrationspolitik gedeutet. Was soll es denn sonst gedeutet werden? Also es war ja nicht nur das, es ist sehr eindimensional hier dargestellt, ja, aber es ging ja auch um Medienkritik und Politikkritik und es ging um Immigration. Ja, das ist halt, wie gesagt, das war nur ein symptomatisches Beispiel für Sachen, die irgendwie in Angriff genommen werden sollten, so vielleicht politisch mal zumindest angesprochen. Aber nein, nö. Ja, Hate Speech als Begriff ist vergleichsweise neu und bislang nicht abschließend und verblindlich definiert. Ja, sehr gut. Ich dachte ja, es gibt ja so eine Pseudodefinition, die nennen die ja auch. Das Ministerkomitee des Europarats bezeichnet Hate Speech als jegliche Ausdrucksformen, welche Rassenhass, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus oder andere Formen von Hass, die auf Intoleranz gründen, propagieren, dazu anstiften, sie fördern oder rechtfertigen, unter anderem Intoleranz, die sich in Form eines aggressiven Nationalismus und Ethnozentrismus in einer Diskriminierung und Feindseligkeit gegenüber Minderheiten und Menschen mit Migrationshintergrund ausdrückt. Ja, also das, cool. Wow. Da muss man auch sagen, es ist halt wieder auch sehr eindimensional hier, weil allgemein Hassrede, aber hier werden trotzdem nur bestimmte Gruppen, dann müsste man schon sagen, Hassrede gegen Gruppe X, dann könnte man das sagen, aber... Ja, und dann weißt du, wenn die Leute schon nicht hinbekommen, eine Definition da aufzustellen, dann sollte da diese ganze Studie einfach zu Ende sein. Das Ding ist, dass da halt auch komplett das fehlt, dass du ein Element aus der Linken hier rannimmst. Weil bei der Linken gibt es ja auch Knallköpfe. Ja, aber erstmal haben die Linken das Blatt da geschrieben, deswegen ist das egal. Und zweitens, das, was ich da lese, ist doch im Endeffekt unsere Version von Volksverhetzung. Also das, was ich da lese, ist... Eine Stiftung zu Gewalt würde da noch dazukommen, aber... Nein, guck mal, also ich hätte... Anstiften, ja, okay, die ausdrückliche Gewalt, Diskriminierung könnte man auch schon als Gewalt. Aber was das mit gegenüber Minderheiten und Menschen mit Migrationshintergrund? Das ist echt einfach nur alles auf irgendwie Schmückung davon, okay, Ausschmückung, okay. Ich meine, ich habe schon mich damit weiter härter beschäftigt mit dem Begriff von Hate Speech, ja. Und mein Schluss ist einfach, dass es kein neuer Begriff ist. Das ist etwas, was zu allen Kulturen immer existiert hat. Und das ist ein totalitäres, autoritäres Werkzeug, um Ideen und Gesprächsthemen, die du nicht willst, dass Leute irgendwie unterhalten in ihren Köpfen und in ihren eigenen Kreisen, ja, dass du hingehst und sagst, dass das jetzt einfach mal bestraft werden soll oder entfernt werden soll, ja, das war zu der Zeit, wo irgendwie Religion noch so richtig hart da war und sonst halt irgendwie nichts, nannte man das dann Blasphemie, okay, das ist dann nämlich Hass und irgendwie hier Hetze gegenüber Gott und es ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und wie kannst du nur, ja. Genau derselbe Scheiß ist jetzt hier aber aus Ideologien und auf Ideologien bezogen, die nicht religiös sind, okay? Das heißt, du musst keine Ideologie irgendwie angehören, die religiös ist, um den Begriff diesen Hate Speech Begriff da zu verwenden. Ja? Und das ist das, was Hate Speech ist. Das ist nichts weiter als das, was du sagst, will ich nicht, dass andere hören, also verbiete ich dir das. Und hier sind meine aufgespielten Gründe, warum das so ist. Ja? Es läuft auf dasselbe hinaus. Du entfernst Sachen. Du sorgst dafür, dass was mit Hate Speech gelabelt ist, entfernt wird. Okay? Und das ist die Kritik an Hate Speech. Das ist das Problem damit. Es ist egal, wie du es definierst. Es ist egal, gegen wen es gerichtet ist. Das, oh Mann, ey, das ist genau so ein Scheiß, genau so ein Mist, ja. Infowars. Mann. Ja, verkaufen die halt auch super Mail Vitality da. Aber Brainforce hilft dir, weißt du? Ja. Kaufe Brainforce jetzt. Ich kaufe nur Gorilla Juice. Weißt du, so, okay, hier dieses Paper, ne, dieses Ding hier, diese Broschüre, ne? Wo steht da die Definition von Overton-Fenster? Wo steht da überhaupt, wie es in jeder Gesellschaft Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft immer Ideen gibt, die im Mainstream sind und Ideen gibt, die am Rande sind und Ideen, die undenkbar sind, und dieses Fenster bewegt sich je nachdem, ja, systematisch kann man es sogar verrücken in bestimmte Richtungen, damit man leichter argumentieren kann in favor von seinen eigenen Positionen, weißt du? So, wo steht das? Das wäre doch eigentlich etwas, was sie dann irgendwie dann so einen linken Spin geben könnten und dann sagen können, ja, hier, die Rechten verwenden das Overton-Fenster, um den Diskurs zu kontrollieren, bla bla bla bla. Ja, so, wo steht das? Steht hier nicht, okay? Da ist irgendwie schon Bildungsauftrag fehlgescheitert. Was soll das sein? Wir haben keine Ahnung, was es ist. Es ist ein neuer Begriff, tut uns leid, aber hier sind irgendwie gute Ansätze und lass uns einfach jetzt schon Zensurmaschine ausbauen. Zensurmaschine ausbauen. Sorry, Alter, bin halt echt fertig, okay? Hier, was verstehen die nochmal unter Troll? Unter einem Troll- bzw. Troll-Account wird ein Nutzer verstanden, der durch Provokationen gezielt die Kommunikation stört und damit beim Gesprächspartner eine emotionale Reaktion hervorrufen möchte, mit dem Ziel, Konflikte zu schüren und Meinungen zu beeinflussen. Trolling- bzw. Trollkampagnen oder Trollgruppen können damit als zielgerichtetes gemeinsames Auftreten solcher Troll-Accounts verstanden werden. Was genau haben Sie an For the Lulz nicht verstanden? Ja, Meinungen beeinflussen von Trolls, ja, eine Reaktion haben wollen. Ja. Also, guck mal, ja, was soll denn dann bitte schön Reconquista Internet sein? Ja, also ein Troll-Account. Diese Definition, die passt halt auf so Leute wie diesen Kefka irgendwie, ne? Also. Ja. Was ist das für ein Quatsch, Alter? Du hast dann Leute, die einfach ihre Meinung kundtun und du labelst sie als Troll und dadurch schubst du sie schon in diese Kategorie rein. Ja, so, und selbst einfach dem Gespräch zu entfliehen, das ist etwas, was hier überhaupt nicht steht, okay? Der Umgang mit Trollen von Leuten, die den Begriff von, guck mal, du bist ein Troll, verwenden, ne, ist nicht zur Identifikation, sondern identifizieren und dann sich aus dem Gespräch entfernen. Das ist eigentlich einfach nur verwendet als ad hominem. So, ich habe dich als Troll identifiziert, mit Trollen rede ich nicht, also mit dir rede ich nicht weiter. Egal, worum es geht. Ja, also, diese Rechtsextremismus-Definition, die sie hier haben. Also die schlimmste ist die Rechtspopulismus-Definition. Okay. Die ist richtig perfide. Der Rechtsextremismus-Experte Carsten Mudde bezeichnet Populismus eine Ideologie, die davon ausgeht, dass die Gesellschaft in zwei homogene, antagonistische Gruppen getrennt ist. Das reine Volk und die korrupte Elite. Und die geltend macht, dass die Politik ein Ausdruck der Volonté générale oder des allgemeinen Volkswillens sein soll. Seid ihr eigentlich noch ja, ganz dicht? Weil das nenne ich Populismus, wenn man das macht, was das ich Volk dachte will. Immer, das weil, heißt Demokratie. Und weil wir genau weil deswegen 1789 zum Beispiel mit Gewalt einführen müssen, weil eine verschissene, korrupte Elite sie nicht hergeben wollte. Und heute entwickelt sich das genau wieder in die gleiche Richtung. Und einfach vom Text her, okay, der Abschnitt allein, okay, wenn wir alles andere ausblenden, ignorieren, okay, Überschrift Rechtspopulismus und dann zitieren Sie diesen Rechtsextremismus-Experten zum Thema Populismus, okay? Populismus generell, damit verwerfen die Populismus und Rechtspopulismus zusammen in einen Topf. Heißt, jeder ja, Populismus allem, ist Rechtspopulismus. Vor allem, ich meine, was ist denn die Antifa mit ihrem alle Bullen und so weiter und so fort und dem Ganzen? Das ist doch dieselbe Nummer in Grün. Da gibt es auch das reine Volk, das sind alle, die ja Hurra brüllen und alle anderen, die sagen, können wir nicht erstmal gucken, ob das irgendwie auch bezahlbar ist? Das ist die korrupte Elite. Das funktioniert doch genau so. Aber das sieht keiner. Das bemerkt keiner. Das geht bei Leuten sogar, die schauen drauf, die sehen es, ihre Augen nehmen es wahr, ihr Gehirn nimmt es wahr, aber dann kommen sie nicht auf den Schluss, da irgendwie mal, dass die Neuronen da mal einen Funken rüberspringen lassen und das checken. Das ja, und da möchte ich noch als letzten Punkt von dem Glossar noch erwähnen, Troll bzw. Troll-Account. Unter einem Troll bzw. Troll-Account wird ein Nutzer verstanden, der durch Provokationen gezielt die Kommunikation stört und damit beim Gesprächspartner eine emotionale Reaktion hervorrufen möchte. No shit! Ja, und das sind halt genau die Leute, die man nicht ernst nehmen kann, aber genau... Ja, aber Troll will doch keine Meinung verbreiten, das ist doch Quatsch. Ach. Ja, ja, und genau, wenn du dir natürlich solche Sachen hier raussuchst, ne? Wenn du dir natürlich sowas hier raussuchst und das dann als Definition dann irgendwie nimmst, dann ist es ja auch klar, dass du dann irgendwie hinterher bei rauskommen kannst und sagen kannst, ich habe mir diesen Hashtag 120 Dezibel angeguckt und ja, da sind lauter Leute dabei und die, ich glaube, die sind eher so aus dem rechten Bereich, ja, geil. Ja, nein, nein, nein, die haben doch eine 6-monatige ethnografische Recherche gemacht mit Machine Learning und ja, genau, ja. Das ganze Technobubble steht ja hier auf der linken Seite. Das muss man ja irgendwie rechtfertigen, wofür man das Geld ausgegeben hat. Aber diese paar Hashtags hier, weißt du, die haben sich wahrscheinlich einfach mal irgendwo hingesetzt, haben sich einen Mate-Tee getrunken und gesagt, welche Hashtags nehmen wir? Ja, weil so, da kann mir keiner erzählen, dass das irgendwie ein aus einem wissenschaftlichen Prozess hervorgegangen ist. Weißt du, dafür sind diese Hashtags zu offensichtlich. Wir haben eine Filmanalyse des deutschen Films gemacht. Wir haben aber nur Schwarz-Weiß-Filme genommen und wir glauben, dass die deutschen Nazis alle erschossen gehören. Toll finde ich auch, wir trainierten den verwendeten Algorithmus darauf, zwischen positiven und negativen Erwähnungen der Schlüsselworte und Hashtags zu unterscheiden. Ja, aha. Das habt ihr bestimmt richtig gut gemacht. Das würde ich auch gerne, das habe ich beim Durchlesen auch gedacht, das würde ich gerne sehen. Und das ja, und dann gehst du so beurteilen können, wie schlau dieser, was echte Internet-User nicht schaffen, schafft dieser Algorithmus. Viel Spaß. Ja, hier der OPEX, du hattest doch mal so eine Sache analysiert, wo es genau auch darum geht. Ja. Ja, ich habe da so eine Studie, also ein paar so Paper zu gelesen gehabt. Da wurden einfach dann Tweets annotiert von zwei Leuten, okay? Von zwei Leuten wurden die annotiert und dann haben sie sich eine professionelle Stimme dazu geholt, die dann nochmal so Annotator Agreement, also dass sie dann nochmal drüber schaut und nochmal testet, ob das wirklich Rassismus, Sexismus oder beides ist, ne? Und diese eine professionelle Person wurde dann einfach nur danach gewählt, dass sie ja eine Feministin ist, so eine, so. So ist voll toll, ja, dann hast du halt einfach deine Echokammer und dann hast du dann deine Daten, die vielleicht mal irgendwie einen Wert hätten und dann verwirfst du sie, einfach indem du sagst, nö, weißt du was, wir machen das über diese Linse, ja, aber dann traust du dich nicht hinzustellen, zu sagen, guck mal, wir haben das über diese Linse betrachtet und wenn wir diese Linse verwenden, kommen wir auf diese Analyse. Du gehst ja hin und sagst, wir haben diese Analyse gefunden, so im Sinne von, so ist die Realität strukturiert, aber das ist sie nicht, wenn du eine Linse verwendest, weißt du? So nein. Ja, schau doch mal auf die Sache. Was bei dir, wo du, bei deiner Auswertung ja auch das Fazit war, dass irgendwie 80% von allem, was als Hate gefleckt wurde, einfach objektiv nicht wirklich Hate war. Ja, die haben einfach das Hashtag Feminism einfach genommen und Sachen, die für Feminismus waren, gegen Feminismus waren und neutral zu Feminismus waren. Sachen, die Feminismus sogar irgendwie in Schutz genommen haben. Weißt du, so Sachen wie der moderne Feminismus ist kacke, aber der eigentliche ist schon ganz gut. Das wurde alles als sexistisch abgetan, okay? So, und dann, das ist so dumm, das ist so doof. Und bei so Sachen echt, diese ganzen Postings verwenden, ist eigentlich ein Rennen gegen die Zeit, denn gleichermaßen können diese Sachen dann ja auch entfernt werden. Das heißt, du hast eine Datenbank, bei der du Auswertungen drin hast, bei denen du nicht zurückführen kannst, woher diese Auswertungen stammen. Das heißt, die Quelle selbst wird zerstört, weil du einfach einen Zensurapparat ausbaust, bei dem halt einfach Quellen zerstört werden. Was willst du dann für eine Datenbank erstellen, wenn du sie nicht reproduzieren kannst? Das ist so dumm, Alter. Wie viel hat das gekostet? Wenn wir die Daten aber ganz tief unten in einem Berg speichern, wo keiner drankommt. Ja, das ist genau das, was ich ja auf dieser Webseite da habe. Ne? So, das ist eigentlich nur ein Museum von Aussagen und jeder hat da unendlich viel Real Estate und macht einfach nur sinnvolle Sachen damit. Weißt du, dann bleiben Sachen auch gespeichert darauf. Das ist dann auch ganz gut gesichert. So. Aber wie viel haben die dafür jetzt bekommen? Wie viel hat es gekostet? Die haben weiter unten sogar die Ränge von Reconquista Germania, Paladin, Heeresgruppe Süd. Haha. Nee, nee, aber wie viel hat es gekostet? Nun, also sie sind im Endeffekt in diesem Ding hier, sind sie dann weiter auf diese Gruppe eingegangen, Hashtag ich bin hier. Ich glaube, da haben wir auch irgendwann mal drüber berichtet. Die gibt es ja schon. Ja. Im Endeffekt, die werden, also das ist im Endeffekt eine Gruppe von Leuten, die täglich große Medienseiten von Tagesschau bis Focus Online dahinsichtet und also das sind im Endeffekt die Blockwarte der Kommentarspalten. Freiwillige Blockwarte der Kommentarspalten. Ja, mit denen haben die ja auch zusammengearbeitet. Mhm. Aha, okay. Wer steckt hinter den Accounts Vorüberlegung? Nachdem im vorangegangenen Abschnitt gezeigt werden konnte, dass besonders aktive Accounts einen Großteil der Hateful Speech Kommentarspalten dominieren, stellen sich nun die folgenden Fragen. A. Stellen Hateful Speech Accounts einen repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung dar? Oder B. Sind diese Accounts einem bestimmten politischen Lager zuzuordnen? Ja, jetzt schauen wir mal, wohin die Reise geht, ja. So. Ich meine, die beiden Sachen schließen sich nicht unbedingt explizit aus, aber was weiß ich schon. Oh, nee. Naja, dann haben die haben halt ganz viele Facebook-Daten ausgewertet und haben die im Endeffekt in drei Kategorien eingeteilt. Und je nachdem, also quasi Sachen, die normal sind, Sachen, die Hate Speech beinhalten und dann ein kompletter Querschnitt von einem Tweet, so als wissenschaftliches Feigenblatt. Das wird halt auf ja, da fand ich halt noch besonders interessant. Wie erzähle ich das jetzt am besten? Es wird sich halt immer wieder darauf bezogen. Hier steht zum Beispiel Identifizierung von Hate Speech Account. Auf Basis und unter Zuhilfenahme von Datensatz 1, Aktionen von Hashtag Ich bin hier im September 2017, wurde in einem mehrstufigen Prozess der größere Datensatz 2 erzeugt. Und das sind dann, also wie gesagt, es wird sich immer wieder daraufhin bezogen, deswegen wollte ich es mal kurz erwähnt haben. Was ich auch wirklich echt mal anbringen muss, es ist sehr gruselig, wie einfach die Leute, die hier hinkommen und sagen würden, Sprache ist Gewalt und man muss aufpassen, was man, wie man sagt und man muss wirklich sehr, sehr, sehr, sehr, sehr genau sprechen, man muss neue Begriffe erfinden und so. Die erfinden den neuen Begriff Hateful Speech jetzt gerade so in dem Ding, angelehnt an Hate Speech, ja, aber die ignorieren komplett, dass sie eigentlich rechtes Hate Speech meinen. Weißt du, da werfen die auch wiederum rechtes Hate Speech. Wenn ich mir das hier so durchlese, ne, also ich meine, da hätte ich jetzt echt ein bisschen krassere Sachen erwartet, so. Ja, genau, das wollte ich jetzt auch schon die ganze Zeit sagen, wenn man sich nämlich hier die Beispiele durchliest. Wie lange soll das noch weitergehen? Diese Kultur passt einfach nicht her und das Ganze ist wahrscheinlich passiert, weil er in seiner Ehre gekränkt wurde. Mein Beileid an die Familie, man kann nur erahnen, wie stark der Hass und die Wut und zugleich die Trauer ist. Und oben drüber steht, wurden von den Prüfern einstimmig als Hetze identifiziert. Ja, ja. Dieser Satz, krass. Die Sätze sollen Hetze sein. Ich meine, soweit, also es ist offensichtlich noch schlimmer, als wir gedacht haben. Also wir fühlen uns in Deutschland dermaßen verarscht. Der erste Satz, den kann man ja anstößig finden, aber es ist halt wie der OPEX es auch vorhin gesagt hat, es wird einfach zu viel damit hereinbezogen. Deswegen, die haben ja auch extra diese zusätzliche Kategorie Hateful Speech neu eingeführt, um. Aber oben drüber nennen sie dieses. Oben drüber nennen sie das Zitat doch sogar Hetze. Ja. Wir fühlen uns in Deutschland dermaßen verarscht. Diese ewigen Relativierungsversuche, die islamische Zuwanderung von dem dramatischen Anstieg der Kriminalität zu trennen, ist eine Zumutung an die Intelligenz der Bürger. Der Islam breitet sich aus und Deutschland hat sich in nur 2 Jahren verändert, wie in 60 Jahren nicht. Ist Hetze. Hetze. Guck mal, weißt du, was mich auch jetzt gerade wirklich an der Methodologie richtig hart anpisst, ist, sie gehen hin und wollen realistisch so fragen, ja, kommt dieser Hass einfach so, spiegelt er die Bevölkerung so wider oder kommt er aus einem bestimmten Lager? Und dann schauen die sich explizit nur rechtes Zeug an, okay? Die schauen sich nicht alles Zeug an, was gibt, okay? Die schauen sich nicht an, was irgendwie religiös ist, die schauen sich nicht an, was links ist noch dazu. Die schauen sich nur das Zeug, was rechts ist, an und bezeichnen das aber mit dem großen Topf von Hate Speech, ja? Das ist das Problem, was Leute mit dem Begriff haben und die checken das einfach nicht. Die machen so viele Bewertungen, wie sie wollen. Man weiß schon, was da rauskommen wird und man muss es nicht lesen. So, für wen wird das gemacht? Für wen? Tja, und in Kategorie 2 darf man auf jeden Fall, also sobald man gegen die GEZ schimpft, landet man anscheinend direkt in der Kategorie 2. Ah. GEZ Pfui. Ha, Kategorie 2, nehmt das. Nee, das ist aber schon irgendein Vergleich damit. Das ist nicht mehr Hateful Speech. Das ist irgendwie so eine Vergleichsgruppe. Ja, das ist Sample 2 aus Datensatz 3. Ja, mhm. Datensatz 3, der allgemeine Datensatz. Ja. Oh. Ja. Also, während ich hier bei mir an der Uni ein Seminar besucht habe, ob hier die Computerlinguisten nicht die Atomphysiker des 21. Jahrhunderts sind, weil wir Modelle entwickeln werden, die dann wirklich die Realität und die Gesellschaft formen, ja, und wir erstmal darüber nachdenken und reden sollten, was denn jetzt gefährlich und was harmlos ist und auf welch dünnem Eis bewegen wir uns hier. Kommen die einfach raus und zerschmettern einfach das dünne Eis mit so einem Presslufthammer. Ist egal. Man weiß schon alle Antworten, was da los. Hass, Hass, Hass. Du, OPEX, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie ein Schild gesehen, Linguistiker gesucht. Ja, du wirst so ein Schild auch nicht finden, okay? Denn das, was ich mache, ist nicht eben Linguistik, okay? Das, was ich mache, ist ja, eben statistische Modelle ausarbeiten, die genau hier für so einen Scheiß verwendet werden. Nur würde ich dann Ethik genug im Blut haben und sagen, das ist Scheiße. Du brauchst einen und Linguisten. Ebel, to be fair, Ebel, du brauchst schon einen Linguisten, um eine Stellenanzeige für einen Linguisten als solche zu verstehen, ja? Ja, genau, ja, das ist, genau. Und da stellt er sich hin und sagt, ja, wir sind fast so wie Physik. Nein, Moment, und dann hast du es gerade falsch verstanden. Nicht wie Physik, okay, die zentrale Fragestellung vom Seminar war, dass Computerlinguistik genauso gefährlich ist, beziehungsweise genauso potenziell zerstörerisch ist, wie Atomphysiker, okay? Dass wir Atomphysiker des 21. Jahrhunderts sind, okay? Und das ist eben nicht etwas, was eben dann so lachhaft ist, okay? Diese ganzen Daten rumverschieben und analysieren, ja, liegt dann im Endeffekt auf Computerlinguisten, ja? Und das ist genau die zentrale Fragestellung gewesen, so. Und von daher, ja, darum ging es. Nicht um Physiker. Da ist kein Vergleich von Linguisten zu Physikern, sondern Computerlinguisten im sondern Vergleich zu Atomphysikern. Ja, Atomphysikern, die Leute, die da irgendwie das Atom gespalten haben der und angefangen haben, Bomben damit zu machen. Trotzdem. Ja. Wenn wir jetzt zum nächsten Teil von dem Ding kommen, muss ich mal einen Satz nebensteuern. Und zwar, wir haben ja jetzt die ganze Zeit über diese Facebook-Analyse und alles geredet. Und jetzt machen die nämlich hier so einen Break mit also vier Hintergründe der Hate-Speech-Koordinierung. Hier gehen die halt konkret halt auf die ganze Reconquista-Sache ein. Und da muss man halt sagen, das ist halt wirklich komplett was anderes als diese Analyse, weil da halt wirklich auf diese Gruppe eingegangen wird. Und ich denke mal, jedem wird klar sein, dass es diese Idioten gibt, aber dass es eine extreme Minderheit ist. Ja, das sind halt ein paar Leute und auch wenn es ein paar tausend Leute sind, sind es nicht viele. Ja, also das sind ein paar hundert Leute. Weil ich will ja auch nichts beschönigen, ne? Ja, aber das ist ja schon wieder dieser Trick eigentlich, den sie jetzt hier machen, der Trick halt auch von dieser Reik-Anders-Dokumentation. Erstmal zeigst du irgendwelche Sachen, irgendwelche Leute, die irgendwas sagen und dann behauptest du dann irgendwie, dass das alles irgendwie koordiniert ist und wo das dann koordiniert wird und hier guck mal, was die Leute da irgendwie erzählen. Um fair zu sein, dieses ISD, also diese Organisation, die veröffentlicht auch einen Kram zur religiösen Radikalisierung. Also, die sind nicht nur... okay, was steht denn da drin? Die gibt's nicht. Das müsste ich mir noch angucken. Das machen die Christen. Also, denk mal an die Kreuzzüge. Sind die pro-religiöse Radikalisierung oder kontra, ne? Das ist bestimmt kontra, ja. Aber ich frage es eher, ob sie sich mit den Kreuzzügen beschäftigen oder... Oder mit der Westboro Baptist Church oder mit dem Islam. Also wenn ich mir das hier so durchlese, denke ich mal eher nicht mit dem Islam. Ich gucke mir mal einen Report zur Religion an. Muss halt auch sagen, so vergleichsweise, wir hatten auch hier und da Plots von Rechtsextremisten, die sich terroristisch organisiert haben. Vergleichsweise ist aber halt irgendwie, ja... sozusagen, es gibt keinen rechtsextremen IS. Also, wisst ihr, was ich meine? So, die IB hat nicht irgendwo so ein Gebiet erobert. Also, ich weiß nicht. Es ist auch ein hinkender Vergleich von der Schwere her, finde ich. Also. Tja, also ich meine, die Reconquista-Sache hatten wir jetzt schon so oft. Ja, den Kicker-Shitstorm, den hatten wir auch schon. Ja. Shitstorm also, nach dem sechsten Akt die Meldanone. Ernst nehmen, ja. Ich meine, das ist total daneben, ja, aber es hat jetzt auch nicht irgendwie zu irgendwelchen Fackelmärschen in ja. Großstädten geführt. Ja, also total außerhalb jeglicher Proportionen und ja, deswegen also als auch den Russen hier mit dabei. Wird halt allen Leuten das gesagt, was sie hören wollen. Ne? Es gibt überall Hass, der Hass wird immer schlimmer und deswegen brauchen wir mehr Geld. Ach, der Krieg gegen Ozeania, weißt du, so, was ist da los? Unterschied in der Vorgehensweise von Ich bin hier und Rekogista Germanica. Die Facebook-Gruppe Ich bin hier wird koordiniert in den Kommentarspalten im Sinne einer Gegenrede aktiv. Es handelt sich also um eine Reaktion. Ich bin eine hier, reaktionäre Gruppe. Wird nicht aktiv, um a priori das Meinungsbild in den Kommentarspalten zu ändern, wie zum Beispiel Rekogista Germanica es tut. Okay, ja, also die Phishing-Links und dass du ein Bild von dir posten musst, damit das gespeichert wird. Ja, das war ja jetzt. Ach so. Reconquista Internet. Ich bin hier, brauche kein Erkennungswill. Ach so, ah, okay, gut. Ja, das sind zwei verschiedene Gruppen. Dann entschuldige ich mich. Ja. Aber wie kann ich denn behaupten, ich sei nicht aktiv, um das Meinungsbild in den Kommentarspalten zu verändern, wenn der einzige Sinn meines Vereins doch ist, das Meinungsbild in den Kommentarspalten zu ändern. Das geht ganz einfach, weil die sind die Guten und dann ist es anders. Außerdem macht Ich bin hier seine Koordination durch einen Hashtag kenntlich. Ich glaub's ja nicht. Ja, aber das andere Ding mit Hashtag AfD oder so, das ist falsch oder wie? Oder Hashtag Gamergate, das ist auch falsch. Und die Formulierung, die Wortwahl selbst, ne? Man weiß schon, dass mit diesem a priori das Meinungsbild in den Kommentarspalten zu ändern, eigentlich gemeint ist, um das Meinungsbild in den Kommentarspalten nach rechts zu ändern, weißt du, so für die Rechten, weißt du, so für sich zu entscheiden, ja. Aber das ist ja nicht generell genug für sie, ne? Deswegen müssen sie da noch eine Stufe drauf drücken, ne? Und dann kommt so eine absurde Formulierung, wie Meinungsbild ändern wollen, ja, ist schon irgendwie ein ziemlich böses Ding, ja, egal in welche Richtung. Aber dann machen die doch irgendwie genau dasselbe. Nur weil sie es nicht wollen, heißt es nicht, dass es nicht das ist, was sie tun, okay? Aber das haben wir doch ständig, das hatten wir ja eben auch bei Reconquista Internet, dass die auch Sachen gemacht haben, die sie ständig Trollen vorwerfen, im Endeffekt. Ja, ja, und das ist, ja. Das ist das gute Alte, ist es okay, wenn wir es machen. Ja, du kannst das gerne so behaupten, aber weißt du, so, wenn unterm Strich genau dasselbe rauskommt, so, was hast du dann da jetzt anders gemacht, so? Eine Schlussfolgerung aus diesen Daten kann nur sein, aber nur, und es kann nur das eine sein, dass sich die Aktivitäten von Hashtag Ich bin hier nicht gegen sachliche konservative Meinungen, sondern gegen koordinierte rechtsextreme Aktionen auf den Facebook-Medienseiten richten. Alles andere ist Fake News, oder was? Aha. Durch koordinierte rechtsextreme Aktionen soll ein Meinungsbild suggeriert werden, das so in der Realität nicht existiert. Okay, cool, nein. Aber die Medien machen sowas nie. Nicht, dass ihr das mit den Medien vergleicht und deren Macht irgendwie ein Meinungsbild zu erschaffen und bestimmte Sachen wegzulassen und andere zu betonen. Das passiert nur, wenn Rechte das machen. Ja, in der weiterführenden Literatur wird Angela Nagel mit Kill All Normies Online Culture Wars from 4chan and Tumblr to Trump and the Alt-Right erwähnt, was in dem Verlag Zero Books erscheint, der sich primär mit kritischer Theorie auseinandersetzt. Und in dem Buch von Angela Nagel tut sie alles miteinander vermischen, Alt-Right, Gamergate, Men's Right Activist und sagt, das sind alles nur Belästiger, geht einfach nur aufs Persönliche, sagt, ah, da passiert so viel Vergewaltigung und Belästigung im Internet, zwar gehe ich nicht unbedingt auf FBI-Reporte ein für die verschiedenen Gruppen, sondern ich mische alles zusammen, tue ein bisschen Concept-Creep-mäßig, so den Vibe erzeugen, dass das alles so, das Ende der Zivilisation ist und erscheint in einem Verlag, bei dem nur marxistische, kommunistische Scheiße rauskommt, die sich im Großteil auf die Frankfurter Schule und die Postmoderne stützen. Meine Fresse, Alter. Ja, aber eben, die Lori Penny, die hat sich auch schon so auf die Warenförmigkeit von weiblichen Körpern so bezogen. Also ist das ja nicht postmodern dann. Weil die Frauen nämlich so aussehen wie die alten Colaflaschen, ne? Genau. Genau. Meine Güte, Alter. Ja. Angela Nagel. Ja, ist E-Sympathisant, sage ich nur. E-Sympathisant. Das ist sicher so erfolgreich wie E-Postbrief, ja, genau. Ja, in der Schlussfolgerung gibt es einfach nur die üblichen Allgemeinblasen, bla bla bla, und die Analysen belegen eindeutig ein strategisches Kalkül rechtsextremer Organisationen zur gezielten Meinungs- und Stimmungsmache in den sozialen Medien. Deswegen brauchen wir ja ein organisiertes Kalkül der linksextremen Organisationen zur gezielten Meinungsmache, was aber ganz was anderes ist. Ja, ich muss so nochmal darauf hinweisen, es gibt das ja, aber das ist so wenig und das ist so unrelevant gegenüber allem, was sonst passiert. Ja, ich meine, wir haben gerade eine Fußball-WM gehabt. Ja, vergleicht mal einfach die Tweets von einem Spiel mit irgendeiner von dieser Aktion hier. Ja, also, genau. Ich finde auch wieder, wie sie wieder probiert haben, diese Nummer mit dieser Claudia Neumann oder wie die heißt, wieder aufzubauschen. Das fand ich ja auch so lustig. Also ich habe da wieder nichts gesehen. Mir konnte da wieder keiner was zeigen, was jetzt da irgendwie, wie die Leute die angeblich hassen oder so. Ich glaube, es gab irgendwie einen Kommentar, der meinte, ja, stell ich leise oder so, bei Twitter, den irgendwer retweetet hatte. Aber meinetwegen, lass die Leute doch rumspinnen. Ich stelle den Kommentar beim Fußball meistens auch mal leise, was mich nervt. Und unabhängig davon, ob ein Mann oder eine Frau kommentiert. Also wirst du mir sagen, du hast Männer und Frauen gleich? Ja, also was bei deutschen Fußballkommentatoren angeht, schon, ja. Aber ja, unabhängig davon, es ist so lustig, ne, dass diese Leute halt eben irgendwie so eine Studie machen und hinterher kommt genau das raus, was sie von Anfang an gesagt haben. So ein riesiger, gigantischer Zufall. Ne, das muss ja nur bedeuten, dass es total relevant ist, dass die alles machen. Und die großen Ausmaße rechtsextremer Aktivitäten in sozialen Medien müssen akribisch dokumentiert und aufbereitet werden. Posten und Jobs für meine Freunde müssen geschaffen werden. Auf jeden Fall zitierfähig, würde ich sagen. Also garantiert nicht irgendwie. Vielleicht suchen den Linguisten. Yeah. Naja, aber der Verlag Zero Books, der hat einen YouTube-Channel, bei dem sie jetzt angefangen haben, in dem Podcast miteinander Karl Marx das Kapital zu lesen und darüber zu debattieren. Und das kommt hier als weiterführende Literatur in Frage. So. Weißt du, ein Verlag, der wirklich komplett so wirklich schon das Stereotyp ist in Sachen Kulturmarxismus. So wortwörtlich. Also, so, okay. Was ein Paradebeispiel für kulturmarxistische Umtriebe wäre. So. Okay, in diesem ganzen, in all den Quellen steht fast in allen wirklich einfach nur irgendwas von rechts. Okay. Und was ist denn mit Tumblr jetzt plötzlich falsch? Das war auch immer das SJW-Ding schlechthin. Nee, Tumblr wird erwähnt als arme, unterdrückte Menschen, die von 4chan unterdrückt werden. Dabei finde ich das ganz interessant, dass man in Sachen Tumblr halt auch nicht das Gegenpendant von 4chan erwähnt, was von den Linksextremisten halt unterminiert und beeinflusst wird. Also das Something Awful, was ja sozusagen die Linke ist, die Linksextreme, und dann hast du 4chan, wo ja eher die Rechte aktiv ist. So. Und dass das Something Awful auf Tumblr aktiv ist und dort auch Raids macht, davon kann man nichts erzählen, weil man kennt sich zwar mit Online-Kultur aus, aber man tut es halt eindeutig, einseitig besprechen, weil man halt kritische Schule kritische Theorie anwendet. Wow. Ja, weiter unten kommt auch die Gesterbenstudie von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Ja, die ist, oh Gott, ganz schlimm. Aber der Staat, nochmal hier, das Fazit von denen, der vorletzte Satz, der Staat muss in die Lage versetzt werden, seine Institutionen und die demokratische Zivilgesellschaft vor gezielten Angriffen im Internet mit rechtsstaatlichen Mitteln zu schützen. Und jetzt kommt mein Lieblingssatz. Das NetzDG hat hierbei bisher sein Ziel verfehlt. Hm. Aha. Da wissen wir ja auf jeden Fall, die Sterbenbroschüre war ja eines von den ersten Sachen, wo wir hier drüber gesprochen haben. Dieser Humbug. Und wenn das irgendwie die Definition von Hate Speech, wenn sie die daher haben, ja, dann mal wieder herzlichen Glückwunsch für die AA-Stiftung. Die sollen doch einfach aufhören zu implizieren, dass Hate Speech nur von rechts passiert, okay? Das ist genau das, wie Assoziationen im Gehirn entstehen. Du verbindest Begriffe mit Begriffen im Kontext und dann denken die Leute, du meinst genau nur dieser eine exklusiv. Das heißt, Hate Speech wird exklusiv nur mit Rechten verwendet, also ist alles, was rechts ist, Hate Speech. So, ne? Nein, ist es nicht. Und die sollten sich mal Mühe machen, da zumindest aufzupassen. Werden sie aber nicht, weil sie so behindert sind. Ach. Was ist denn das hier, das Video? Ach ja, das habe ich gerade angeklickt, dein Ding. Irgendwas mit britische Far-Right. Ein Kanal mit nicht mal 100 Abonnenten, 200 Dislikes, 70 Likes, 10.000 Aufrufen, okay. Das ist auch irgendwie fast ein Jahr her, dass es veröffentlicht wurde. Naja. Ach, identitäre Bewegung in England, oder wie? Ja. Na ja, gut. Naja, egal, weiter geht's. Oh, Mikroaggression bei Deutschlandfunk. Anderthalb Jahre zuvor gelangte eine Meta-Analyse der einschlägigen Literatur zu der Empfehlung, das Konzept wegen mangelnder Belege aufzugeben. Wird es jemand tun? Ich glaube nicht. Nö. Red Pill Berlin. Guter Mann. Ja. Ja, das war das Ding von Deutschlandfunk. Die tausende kleine Mückenstiche. Was ist denn das bitte? Oh mein Gott. Oh. Rassismus macht den Körper krank. Also, ich finde das schon so über alleine vom Vergleich her, aber jetzt überleg dir mal die Leute, die wirklich darunter leiden mussten. Die ja, man abgeholt hat, irgendwo in einen Waggon gepackt hat, ein anderes Land verschifft hat, wegen Rassismus. Und jetzt kommt ihr mir mit eurem Scheiß mit, die Leute fragen mich immer, wo kommst du wirklich her oder so. Ja, weißt du, da bringe ich immer so das Beispiel, versuch mal jetzt irgendwie öffentlich jemanden auszupeitschen, okay, so öffentlich jemanden als Sklaven zu halten oder jemanden als Sklaven zu verkaufen in der Öffentlichkeit, ja, dann wirst du es einfach sofort niedergeschrien, okay, so, aber wenn du irgendwie hier da Worte sagst und so, ne, das ist genauso gleichzusetzen, wie du hast gerade jemanden auf dem Marktplatz verkauft, ne, so bitte. Schaden, Leute. Ja, das, genau dazu, okay. Genau dazu. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. How the fuck is cyberbullying real? Ha ha ha ha. Nigga, just walk away from the screen like nigga, close your eyes. Ha ha. Ja, so, genau das. Das finde ich auch gut. Die zu den Auswirkungen von Rassismus auf die Gesundheit forscht und damit zu einer Minderheit gehört. Das ist wahrscheinlich so, dass sie die ganze Zeit die richtigen Wissenschaftler irgendwie mit dem Kopf schütteln über die arme Dame und sie denken so, oh, das macht mich total krank, so diese Mikroaggressionen. Sie meinen, dass irgendwie diese Mikroaggressionen Quatsch sind. In dem Artikel gehen sie auch darauf ein, dass Farbenblindheit halt auch wieder rassistisch ist. Also, ist das so? Weil ja, es so halt zu den Mikroaggressionen gehört. Diese davon gesprochene Farbenblindheit, ja, also die Metapher quasi. Mikro-Assault und tralala. Das Ding ist halt, Mikro-Invalidation, ja, eine Micro-Aggression, also erfordert eine Micro-Reaction. Also, das ist halt... Ja, irgendwie. Ja, es ist halt Humbug, der unwidersprochen in Deutschlandfunk erscheint. Weißt du, wenn du da schreiben würdest, ja, Kolchosentheorie ist vielleicht doch gut, dann bräuchte man da vielleicht auch irgendwo Gegenrede. Aber hier kommt es einfach so durch, halt unwidersprochen, ohne irgendwie sich dazu zu äußern, dass es halt eine absolut umstrittene wissenschaftliche Richtung ist, wo man zwar sozusagen die Intention irgendwie feiern kann, aber bisher nicht davon sprechen kann, dass es dort wissenschaftlich zugeht und man von einer Popularisierung des Themas abrät, weil damit die Glaubwürdigkeit von Psychologie im Allgemeinen in Frage gestellt wird. Wow. Und du hast dann wirklich Leute, die entweder keine Ahnung von wirklich Sprachwissenschaft haben und wie einfach Sprache im Gehirn sich entwickelt und was das eigentlich bedeutet so. Aber das Grundkonzept ist, dass Beleidigungen angenommen werden und nicht gegeben. Einfach aus dem Grund, weil Sprache erst einmal interpretiert gehört. Und du kannst nicht einen Satz finden, ja, nicht ein Wort finden, was für jeden Menschen genau dieselbe Reaktion hervorrufen würde, okay? Du kannst nur irgendwie sagen, dieser Begriff ist eher positiv, dieser Begriff ist eher negativ. Darf aber das ich mal kurz unterbrechen, Uwex? Also, was zum Teufel lese ich hier? Mich interessiert sehr, was Racial Microaggressions mit weißen Menschen macht. Von ihnen kommen diese Racial Microaggressions. Und wenn wir sie nicht fokussieren, machen wir den Fehler, dass wir von den Menschen verlangen, die ohnehin Gewalt erfahren, selber Lösungen zu finden. Die Lösung ist einfach, dass du erwachsen wirst. Das ist ein sehr langer Satz für Check Your Privilege, White Boy. Ja, aber was für ein ekelhafter Scheiß ist denn das? Ja, also wirklich, dass das hier so unwidersprochen auch da gesendet wurde, finde ich auch ekelhaft. Vor allem das, was du gerade vorgelesen hast, ist wenigstens noch in Anführungszeichen als Zitat. Ja, aber der nächste Paragraph ist nicht in Anführungszeichen. Das heißt, dass das ist, ja, das finde ich schlimm. Ja, ja, People of Color und schwarze Menschen versuchen zwangsläufig einen Umgang mit Mikroaggressionen zu finden, Strategien anzuwenden, wohingegen weiße Menschen sich überhaupt erst bewusst werden müssen, was Mikroaggressionen überhaupt sind. Für die meisten verläuft es unbewusst ab. Ja, und dann nicht in Anführungszeichen. Ja. Das ist nicht das Zitat, das ist, ja, Journalist. Und das ist halt hardcore schwammig. Das ist unbewusste Dinge passieren und die machen Strukturen und ich brauche Geld für Forschung, weil ich kann es nicht nachweisen. Es gibt's aber, alle sind betroffen, es ist Gewalt und wir müssen schnell forschen. Gib mir Geld für kritische Rassentheorie der Linken. Ja, eben, weil wenn ich das irgendwie anders machen, stell dir irgendeine andere Gruppe vor, über die man irgendwie bei Deutschlandfunk schreiben würde, so ja, von denen kommt das. Guck mal, und vor allem dieser Abschnitt, ne, dass schwarze Menschen zwangsläufig einen Umgang mit Mikroaggressionen versuchen zu finden, ne, und weiße müssen da. Ist das nicht eine Racial Aggression? So, nicht mal eine Microaggression mittlerweile, okay? Du gehst einfach hin und verbindest Weiße damit, dass sie es nicht wissen, wie es ist, und Schwarze, dass die einzigen sind, die es erfahren können. So, bitte, was soll das? Wohin führt dich das? Lass es sein. Hör auf. Das ist echt beschämend. Ja, ich lasse das ja einfach mal so im Hintergrund laufen. Das ist hier der 25 Frauen Award von Edition F, wohl unterstützt hier von diversen, ich glaube, ich habe gerade ein Deutsche Bahn Logo da gesehen, ja genau. Mercedes, Zeit Online, Zeit. Stepstone, Handelsblatt. Siemens. Also Stepstone, Handelsblatt ist, glaube ich, Springer Verlag. Siemens siehst du auch? Wo siehst du das? Ganz links neben der Hand von der Fotografin. Okay, sehe ich jetzt nicht, aber ist auch zu klein. Ja, da oben beim Handgelenk, links beim Handgelenk. Da, ja, wo die Frau mit der Kamera ins Bild reinguckt und ungefähr auf der Höhe von ihrem Handgelenk steht Siemens. Glaub's mir einfach. Ja, glaube ich dir. Alles klar. Ja, L'Oreal ist da auch noch mit dabei. Nee, nicht L'Oreal, nee, ein anderes Ding, aber egal. Das ist dieses Schieß-Irgendwas-Logo von Mercedes. Ah, okay. Mhm. Ja, das waren die Leute mit irgendwie... Ah, LOV, genau, LOV. Guckt mal, was das für coole Leute sind. Wärt ihr da nicht auch gern gewesen, hä? Nein. Wärt ihr da nicht fucking auch gern gewesen? Nein. Lauter heitere, erfolgreiche... Nein. Weiße... Nein. Nein. Sei stark, Ermächtigung. The small and powerless minorities which struggle against the false consciousness and its beneficiaries must be helped. Their continued existence is more important than the preservation of abused rights and liberties which grant constitutional powers to those who oppress these minorities. Herbert Marcuse. Passt auf den Artikel davor, passt auch hier auf Edition F. Du hast halt einfach Leute, die in ihrer Echokammer so elitär hochsitzen, so weit entfernt von den ganz normalen Leuten sind. Ne? Das ist einfach, was soll das? So, was ist das? Ja, aber sei stark und Ermächtigung, ne? Das sind zwei Ja. Worte, die man im rechten Spektrum niemals hören würde. Ja, genau, weil stark sein und in sich stärken. Sei stark wie Kruppstahl und ermächtigt wie ein Windhund. Sag mal, ey, 25 Frauen, da muss ich jetzt, das habe ich die Woche schon mal als Analogie genutzt, aber da fällt mir wieder Fear and Loathing in Las Vegas ein. Ne? Ja. 25 Frauen ist das, was wir jeden Samstagabend tun würden, wenn die Nazis den Krieg gewonnen hätten. Das passt aber. Ja, sorry, guck dir die Leute doch an. Weißt du, so, du hast dann einfach so die Position, dass Identitätspolitik gammelig ist und die identitäre Bewegung ist gammelig und das alles so gammelig, gammelig, was soll das, so alles gammelig. Und dann gehst du einfach hin und machst das Identitärste überhaupt, okay? Das sieht richtig dystop aus, okay? Das sieht nicht gut aus. Das sieht dystopisch aus. Dystopisch, typisch. Ja, wir haben heute die am besten ausgebildete Generation von Frauen, Punkt. Ihr Potenzial ungenutzt zu lassen, wäre ein gravierender wirtschaftlicher Nachteil. Wer lässt das denn Bundesjustizminister ungenutzt? Katharina Barley. Wer lässt das denn bitte ungenutzt? Macht doch keiner. Ja, aber ich pass mal auf, du. Bald kommt das Gesetz von ihr, das irgendwie den Frauen von heute verbietet, Kinder zu bekommen, damit Also das ich habe gelesen, Potenzial nicht ungenutzt bleibt. dass die Genderkraftwerke hier in der Gegend händeringend Nachwuchs suchen. Ja. Bekomme ich dann per Gesetz auch zwei so Freundinnen, die mit mir überall rumlaufen müssen? Zwei Freundinnen. Gute Frage. Ja, zwei Freundinnen, ja. Ach so, du meinst romantische Freundinnen. Ja. Ja, auf jeden Fall war es eben die Frau Barley. Ich glaube eigentlich, die kam dann gleich nochmal. Deswegen wollte ich, ah ja, genau, das hier. Einfach nur nochmal, dass ihr seht, dass sich da auch Bundesminister rumtreiben auf der komischen Veranstaltung von den Leuten da. Edition F, bitte. Bitte, 135 Aufrufe, Alter. Oh, das war lustig. Das hast du irgendwie eingestellt und ich habe gedacht, oh, guckst du mal, was Chris da eingestellt hat und habe draufgeklickt und ich habe die ersten 3 Sekunden, dann musste ich es abbrechen, weil ich Schau so mal, wie lange du jetzt kackaggressiv geworden durchhältst. bin. Wie gut die Frau Frauen gefällt. leisten gute Arbeit, aber es kommt an, dass sie für die gleiche Ah! Arbeit und gleichwertige Arbeit weniger Lohn bekommen als ihre männlichen Kollegen. Wie ist das bei Ihnen? Bekommen Sie das gleiche wie ein Mann, der die gleiche Arbeit macht wie Sie? Wie ist Das es ist bei doch echt dir? nicht wahr, oder? Das ist doch, das kann doch, die redet wie eine scheiß Kindergärtnerin, sorry. Die kann das, Sind Sie die sicher? kann wie Seit Mister. einem Jahr gilt das Die Entgelt-Transparenz-Gesetz. Geschichte der Menstruation ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Diese Musik im Hintergrund auch, also ist das Lauschen-Sendung mit der fucking Maus oder was? Wenn Sie in einem Betrieb mit mehr als 200 Beschäftigten arbeiten, dann haben Sie das Recht, Ihren Arbeitgeber oder Ihren Betriebsrat zu fragen. Zu mobben. Ohne Spaß, Valium ist ihre Wenn Sie in Partydroge, einem ich Betrieb sag's mit mehr euch, als 200 Alter. Beschäftigten arbeiten, dann haben Sie das Recht, die Tür einzutreten und zu sagen, ich brauche mehr Geld. Warum verdiene ich Und nicht dann genug? tritt er dir die Tür ein und sagt, dann arbeite länger. Ich nur Franziska hat davon, mir nein, will ich gesagt, nicht. die gleiche und gleichwertige Arbeit, also. Die Stimme, Alter, ich komme absolut nicht drauf fit, Alter. Echt, okay, weiß ich. So Schlafmittel durchtrunken hört sich das an. Es Fragen. ist halt die Wie werde Franziska. ich im Aha. Vergleich zu meinen männlichen oder weiblichen Kollegen bezahlt? Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass Sie im Anschluss mehr Geld erhalten. Trotzdem ist es falsch zu sagen, über Geld spricht man nicht. Denn wenn man nicht darüber spricht, dann ändert sich auch nichts. Also nutzen Sie Ihren Auskunftsanspruch und erfahren Sie, ob Sie gerecht bezahlt werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Bundesfamilien. Weißt du, was auch hilft, damit sich was ändert? Länger, härter arbeiten. Das Ding ist halt, Gender Wage Gap wird immer so groß beschworen. Da macht man ein Gesetz, weil man dieses große, große Problem lösen will. Dann kommt das Gesetz raus und nur Männer haben sich ja, bemächtigt erfüllt, Informationen einzuholen. Frauen benutzen es nicht und generell ist der Rücklauf extrem niedrig. So, wow, good Ja. job. Aber weißt du, selbst Lenin hat ja schon gesagt gehabt, Franziska Giffey ist das Opium des Volkes. So. Genau. Was ist das für ein Video, Alter? Was ist da los? Was ist das? Was, auf was für ein Niveau sind wir gesunken? Wenn's nein, nicht schon wieder. Nee, keine Angst. Ich muss bei dem Gender Wage Gap auch jedes Mal an meine Firma denken, wo ich schaffe, wo ein Drittel der männlichen Belegschaft so um die 50 Stunden jede Woche arbeiten und keine einziges der Weibchen Vollzeit arbeitet. So, wow. Ja, aber das ist das Patriarchat, also komm. Die Franziska hat wahrscheinlich einfach ihre Medienberater mitgebracht aus Berlin und die Eltern sind dann mit umgezogen mit den Kindern aus der Kindergartenklasse, die Pinguine, die für die Franziska dann die Musik ausgesucht haben und ihr gesagt haben, sie soll langsamer reden und so. Ach ja, das war ja eigentlich mal irgendwie Frau von Storch. Also, während ich das wieder raussuche, erkläre ich schon mal den Hintergrund. Es gab ja, stand ja immer noch die Finalentscheidung jetzt über die ganzen Etats von den Bundesministerien an und wir hatten uns ja schon mal aus der ersten Beratung zu dem Familienministerium-Ding diverse Videos angeschaut. Unter anderem kam da ja auch wieder die Demokratie-Leben-Initiative drin vor und so. Und ja, dieses Mal ist es eigentlich kaum der Rede wert, weil es war eigentlich wieder fast genau das Gleiche, was wir beim letzten Mal schon erzählt hatten. Aber das von Frau von Storch wollte ich jetzt einfach mal abspielen hier. Dann haben wir die AfD auch mal wieder gehabt. Wenn es sich denn abspielt. Ah ja. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Genossin Giffey hat dem Genossen Finanzminister mit diesem Familienetat gleich eine Freude gemacht, denn es war schließlich Olaf Scholz, der in der rot-grünen Regierung als Genosse Generalsekretär die Ganztagsbetreuung als kulturelle Revolution gefordert hat und er rief dazu auf, die staatliche Lufthoheit über den Kinderbetten zu erobern. Bei der Eroberung der Lufthoheit ist der Staat inzwischen einen großen Schritt vorangekommen, auch dank Ursula von der Leyen, die schon die Verstaatlichung stärker vorangetrieben hat als alle ihre sozialdemokratischen Vorgängerinnen vor ihr, gestützt und gefördert von den Parteien mit dem großen C. Wofür das C in der CDU steht, habe ich vergessen, aber Sie ja auch. Im Bundeshaushalt heißt es nun folgerichtig dazu, das Ziel ist, ich zitiere, ein Umdenken in der Gesellschaft zu einem zeitgemäßen Rollenverständnis und tradierte Rollenbilder sollen ausdrücklich überwunden werden. Das ist exakt die Sprache aller Radikalfeministinnen und Gender-Gaga-Ideologen und jetzt eben auch der CDU. Es geht ihnen nicht um Wahlfreiheit, es geht ihnen um Umerziehung. Da hilft es auch nichts, wenn der Haushaltsplan behauptet, es ginge darum, Gestaltungs... Die autoritäre Persönlichkeit von Adorno, in der er Elternschaft, Stolz in die eigene Familie, Christentum, traditionelle Geschlechterrollen und die Liebe zum eigenen Land als Vorstufe des Faschismus gesehen hat. Keine Ahnung, warum das irgendwie auch drauf passt. Ja. Ja, der hat ja auch Jazzmusik als Vorstufe des Faschismus. Vor allem dieses Überziehungsding, ey, das ist echt creepy. Aber auch mal so als Nebenbemerkung hier, Gender Gaga, ich meine, was für Worte benutzt die hier? Hat die ihr Gehirn ausgeschaltet? Ja, das ist halt Red Meat, ne? Also die Fans finden es auf jeden Fall gut. Möglichkeiten für ein Leben entsprechend den eigenen Wünschen jedes Menschen zu schaffen. Denn offensichtlich schließen sie eine Gruppe aus dieser Gestaltungsmöglichkeit aus. Das sind die Mütter, die selber für ihre Kinder da sein wollen, die sich selber kümmern wollen, Achtung, liebe Grüne, die mittags am Herd für ihre Kinder etwas kochen wollen und die nachmittags bei den Hausaufgaben helfen und dann möglicherweise ihre Kinder auch noch zum Fußball bringen wollen und sie beim Fußballspielen anfeuern wollen. Diesen Wunsch qualifizieren sie als tradiertes Rollenbild ab und wollen es ausdrücklich überwinden. Wir wollen das ausdrücklich nicht überwinden. Mütter sind gut für ihre Kinder. Es geht in diesem Haushalt um die Verstaatlichung der Kindererziehung, die Entmündigung der Familien, die Indoktrinierung der Kinder und Jugendlichen mit linker, politisch korrekter Gender-Ideologie. Es geht in diesem Haushalt um den lang gehegten Traum von Olaf Scholz, die Gewinnung der staatlichen Lufthoheit über den Kinderbetten, auch als Kinderrechte häufig verkleidet. Die AfD ist gegen diese staatliche Lufthoheit über den Kinderbetten, sondern für die Elternrechte für Mütter und für Väter und deswegen ausdrücklich auch gegen die Kinderrechte. Die Verstaatlichung der Kindheit, die Entmündigung und Indoktrinierung gehen mit der finanziellen Enteignung der Familien Hand in Hand. Es gab Zeiten in diesem Land, da reichte ein Arbeitseinkommen, um eine Familie zu ernähren. Heute reichen kaum zwei. Und das liegt an der systematischen Enteignung durch den Staat. 1968 wurde die Mehrwertsteuer eingeführt, 10%, jetzt 19. 1970 waren die Sozialabgaben bei 26,5%, jetzt sind es 40. Die Mineralölsteuer hat sich seit der Einführung, seit der Wiedervereinigung mehr als verdoppelt. Und den Soli gibt es immer noch. Aber insbesondere bei den Sozialabgaben sind sie familienfeindlich. Ein Normalverdiener mit 35.000 Euro Einkommen und zwei Kindern rutscht unter die Armutsgrenze. Experten wie der Sozialrichter Dr. Borchert rechnen uns das immer vor und erklären deswegen auch, warum Kindergeld nichts anderes als die Rückerstattung von Diebesgut ist und mehr nichts. Der Staat schröpft. Taxation is theft, Leute, habt ihr es gehört? Direkt im Bundestag live. Die Familien zwingt Männer und Frauen, Eltern in das Hamsterrad. Sie müssen sich immer schneller bewegen, um ihren Lebensstandard auch nur zu halten. Und die Regierung präsentiert sich dann mit ihren Betreuungsangeboten als edler Helfer in der Not, obwohl er selbst diese Not durch seine hohen Steuern und Abgaben erzeugt. So werden Mütter von Gender-Ideologen und Wirtschaftsverbänden in die Erwerbsarbeit gepresst. Ob sie es wollen, dann mag es so sein, oder auch nicht, dann ist es nicht gut. Die meisten Mütter sind nämlich nicht Aufsichtsräte in DAX-Vorständen, sondern verwirklichen sich selbst an der Kasse von Aldi. Wir haben stagnierende Reallöhne, wir haben steigende Steuern und Abgaben, wir haben explodierende Lebenshaltungskosten und wir haben die Verarmung der Mittelschicht. Und Sie verkaufen uns das als gesellschaftlichen Fortschritt. So dreist muss man erst mal sein. Ja, ist lustig, wie lustig die das alle finden. Ne? Entschuldigung, ich habe vergessen, worum, was war nochmal der Tagesordnungspunkt hier? Der Etat des Familienministeriums. Ah, okay. Und Lufthoheit über Kinderbetten. Und ich finde es halt auch immer wieder einfach entlarvend, wie niedrig das inzwischen ist, die Schwelle da rumzualbern. Und das war früher nicht so, könnt ihr mir glauben. Ich meine, viele valide Punkte wurden ja vorgebracht, aber irgendwie gehören die dann halt auch in eine andere Debatte. Und ja, so Haushaltsdebatten sind ja immer auch der Punkt, mit einem Ministerium general abzurechnen, wenn du in der Opposition bist. Das ja, das sehe ich auch so. Das ist schon okay. Also, warum lachen die? Warum lachen die? Da ist überhaupt nichts Lustiges erwähnt worden. Das ist kein Witz. So. Was in Wahrheit staatliche Ausbeutung ist, das nennen sie Emanzipation. Die Entlastung der Familie. Das ist die sozialpolitische Frage Nummer eins. Darum, runter mit den Belastungen für kleine und mittlere Einkommen, runter mit den Energiekosten, weg mit dem EEG, weg mit dem Soli und natürlich auch weg mit der GEZ. Runter mit der Mehrwertsteuer, hat die AfD da gerade die soziale Marktwirtschaftskreide gefressen, oder was? Ist das jetzt der neue Stil? Mit sozialistischem Einschlag, die kleinen Leute irgendwie. Ja, die nutzen halt die Schwäche von der SPD und so aus. Aber die haben die Klientel. Ich meine, wenn ich mir die SPD angucke, ich habe irgendwie manchmal so die böse Ahnung, dass nur noch Leute, die ihren Job wegen der SPD haben, SPD wählen und Leute, die gar keine Ahnung haben. Ja. Weil die haben ja ihre Arbeiterklientel total. Ich meine, nicht mal in rhetorischen Ansätzen vertreten die noch, auf landespolitischer Ebene vielleicht. Habt ihr gestern die Umfragen zur Sonntagsfrage gesehen? Ja. Die AfD, die schießt da gnadenlos rein, aber ich meine, ob die müssten erstmal ihr, ihr ganzes Programm umstellen und diesen Anforderungen von diesen Arbeitern auch gerecht werden zu können. Weil in der jetzigen Form sind sie eher, ja, sind sie auch eher auf der kapitalistischen Seite, sag ich mal, als auf der arbeiterfreundlichen Seite, was diese Sachen angeht. Deswegen ist das auch ein bisschen scheinheilig. Wahlabgaben. Wir müssen die Belastung der Familie zurückschneiden, nicht mit der Nagelschere, sondern mit der Machete. Vielen Dank. Ja. Das Ding ist halt auch, ohne GEZ könntest du halt das Geld eigenständig einer Publikation geben, die du persönlich gut findest. Und du würdest damit wesentlich mehr zum Medienpluralismus beisteuern, wie ein Zentralkomitee, was halt die GEZ-Gebühren verwaltet. Und besonders, wenn man sich anschaut, wofür das Geld unter anderem rausgeworfen wird, weißt du, es ist ein Funke! Ja, und ja, wobei bei Funk kann man ja schon fast wieder sagen, Behindertenwerkstätte. Also was so, keine Ahnung, so. Wieder Eingliederungsmaßnahmen. Wie es verwaltet wird, ist nicht gut. Das könnte besser sein. Sagen wir es mal so. Man muss es ja nicht in den Grundfesten. Die Löhne, die Gehälter der führenden Gesichter sind viel zu hoch. Ja. Und die Pensionen sind viel zu hoch. Ja, dann jetzt noch eine Gegenrede oder wie? Das war von ein bisschen später. Das wäre jetzt nochmal ganz gut als Kontrast, wo wir gerade bei SPD waren. Wollen wir das noch gucken? Oder? So, dann ich erwarte jetzt Mindestlohnerhöhung, kein Aufstocken mehr bei Hartz IV, bla. Mal gucken, was sagt er jetzt? Nahles. Gibt einfach kein Argument, das gegen Nahles ankommt, das mir irgendwie die SPD schmackhaft machen könnte. Gibt's einfach nicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, Herr Präsident, es bietet immer sehr viel Feuer, sage ich mal, nachdem alle Fraktionen gesprochen haben und ihre Positionen dargestellt haben. Ich versuche zumindest mal ein paar Dinge natürlich auch aufzugreifen, damit sie auch ein Stück weit eine Debatte wert. Das Erste, was ich aufgreifen möchte, ist die Fehlannahme, dass wir keine weiteren Mittel für den Kita-Ausbau zur Verfügung stehen. Das stimmt einfach nicht und das sollte man auch an diesem Rednerpult nicht sagen. Wir haben bis 2020, läuft das Programm noch und danach wollen wir es auch weiterlaufen lassen. Also einfach anzunehmen, dass es in der nächsten Zeit nicht läuft, stimmt nicht. Es läuft noch bis 2020. Die 5,5 Milliarden, die wir für die Qualität haben wollen, die sind zusätzliches Geld, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ach ja, das war eigentlich noch ganz interessant. Ein paar von den Leuten haben sich darüber aufgeregt, dass dieses gute Kita-Gesetz, der eine oder andere mag sich vielleicht erinnern, von Franziska, dass das immer angekündigt wurde, aber noch gar nicht eingebracht wurde. Also das gibt es quasi noch nicht. Aber es heißt gute Kita-Gesetz und ja, wir finden es gut, weil es ist für gute Kitas und gute Kitas sind was Gutes. Das Zweite ist, es wurde darauf angesprochen, wir haben ja mit der Ganztagsbetreuung die Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Kollegin Katja Dörner? Bitte schön. Ich habe noch gar nichts gesagt. Ja, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage erlauben. Das ist ja ein alter Streit zwischen uns, die Frage der Finanzierung. Ich frage Sie ganz konkret, ob Sie uns hier die Zusage machen können, dass die bis 2025 fehlenden 340.000 ungefähr Kita-Plätze im U3-Bereich tatsächlich zu dem Anteil des Bundes finanziert werden, wie er beim Kita-Gipfel 2007 zugesagt worden ist. Wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir natürlich auch die Finanzierung für den Kita-Ausbau weiter vorantreiben wollen und dass die 5,5 Milliarden, die wir jetzt für Qualität in die Hand nehmen wollen, zusätzliches Geld sind. Das bedeutet, dass der Kita-Ausbau auch weiterläuft, liebe Kolleginnen und Kollegen. Außerdem haben wir hier gerade in der Debatte auch wieder sehr deutlich gemacht, welche... Eine Gegenfrage damit beantworten, dass man das wiederholt, was man schon mal gesagt hat, ist irgendwie auch Blödsinn, oder? Ja, und überhaupt so eine Frage zu stellen, Opposition, keine Ahnung. Sie haben uns gesagt, was Sie machen wollen. Haben Sie, wiederholt, darf ich Sie nochmal fragen, machen Sie es wirklich? Ja, ich wiederhole nochmal einfach, das machen wir. Super, also da macht es sich bezahlt, fitte Leute da sitzen zu haben. Ne? Unterschiede auch da drin bestehen, was wir unter Familie und Vereinbarkeit von Familie eigentlich meinen. Und da ist insbesondere von der rechten Seite des Hauses noch einmal deutlich gemacht worden, dass es eigentlich Ihnen gar nicht um die Freiheit von Familien geht, Ihr Leben so zu gestalten, wie es eigentlich sein soll. Sie werfen uns vor, mit unseren politischen Maßnahmen dafür zu sorgen, dass wir die Familien in bestimmte Ecken treiben. Aber nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Wir wollen die Freiheit für die Familien und es dort ermöglichen, wo beide Elternteile arbeiten wollen. Da sollen sie es auch ermöglichen. Dafür wollen wir die staatlichen Rahmenbedingungen schaffen. Und wir wollen natürlich auch die Entlastung von Familien. Und wir wollen natürlich auch Zeit für Familien, damit die Eltern auch die Möglichkeit haben, für ihre Kinder da zu sein. Nur wenn wir beides in Angriff nehmen und diese Rahmenbedingungen auch schaffen, erst dann haben wir wirklich Freiheit für Familien erreicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dann möchte ich darauf aufmerksam machen, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch Kinderarmut ist ein Thema bei uns in der Koalition, das wissen Sie auch. Wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, den Kinderzuschlag zu reformieren und auch zusätzliches Geld zur Verfügung zu stellen. Ich könnte jetzt auch das so machen wie die Kollegin von der Leyen, die Ministerin, die ständig bei jeder Gelegenheit mehr Milliarden natürlich noch mal für den Verteidigungshaushalt fordert. Das Gleiche fordere ich übrigens auch noch mal. Ich fordere auch zusätzliches Geld noch mal für den Kinderzuschlag. Aber ich sehe auch ein, am Ende verhandeln wir gemeinsam über den Etat und wir haben im Koalitionsvertrag eine zusätzliche Milliarde dafür vereinbart. Und die werden wir auch sinnvoll ausgeben, liebe Kolleginnen und Kollegen, genau für die Familien, nämlich die an der Grenze stehen und die genau mit diesem Kinderzuschlag ermöglicht wird, dass sie nicht in Sozialhilfe kommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und meine Damen und Herren, es wurde auch noch mal darauf hingewiesen oder in der Debatte spielte auch noch mal eine Rolle, wie gehen wir eigentlich mit dem Thema Gender und Gleichstellung um? Und ich kann Ihnen nur sagen, ich bin sehr stolz auf die Familienministerin, Frau Giffey und auch Ihre Vorgängerin, dass es bei Ihnen immer auch klar war, dass Gleichstellungspolitik auch ein wesentlicher Punkt ist. Und der bedeutet nicht nur die Frage, wie viel Geld ich für gewisse Dinge zur Verfügung stelle, sondern besteht auch darin, wie ich mit gewissen Themen umgehe. Und Frau Giffey hat ganz besonders in einer gleichstellungspolitischen Maßnahme, wie ich finde, sehr deutliche Akzente gesetzt. Das ist die Aufwertung von sozialen Berufen. Das macht nämlich deutlich, dass uns die Arbeit, die insbesondere von Frauen dort geleistet wird, viel mehr wert sein sollte, als sie aktuell ist. Und da, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben wir auch etwas auf den Weg gebracht. Erst letzte Sitzungswoche haben wir endlich mit der Verordnung zur Pflegeberufereform endlich es geschafft, die Pflegeberufe aufzuwerten, indem wir die Generalistik zulassen, indem wir es deutlich machen, dass auch für die Ausbildung schon bezahlt wird und indem wir auch die Gebühren in dem Bereich abschaffen. Das ist eine Aufwertung der sozialen Berufen, eine Aufwertung von Berufen, die insbesondere von Frauen wahrgenommen haben, also eine wesentliche gleichstellungspolitische Angelegenheit. Ich glaub's ja nicht. Wir haben den Rasen 20 Jahre nicht gemäht, aber letzte Woche waren wir draußen, jetzt ist Picobello. Was soll der Blödsinn? Warum sind die nicht vorher schon für ihre Ausbildung bezahlt worden? Warum habt ihr diese Ausbeutung jahrzehntelang zugelassen? Das ist doch die Frage. Mann. Herr Ritz, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin von Storch? Nee, jetzt nicht mehr. Die hat ja schon gesprochen. Außerdem, liebe Kolleginnen und Kollegen, will ich auch noch mal deutlich machen, dass wir mit 120 Milliarden Euro für das Programm Demokratie leben. Ich danke auch Ihnen dann noch mal für die Lobrede auch für dieses Programm, aber insgesamt auch für den Beitrag für eine aktive Demokratiepolitik. Natürlich reicht es nicht aus, nur dieses Programm zu haben. Aber dass wir es in dieser Höhe haben, das ist auch ein Verdienst daraus, dass wir uns fraktionsübergreifend einig sind, dass Extremismus und Gewalt, egal aus welcher Richtung es kommt, hier wirklich keinen Platz haben. Und wer die Abschaffung dieses Programms fordert, auch aus den Reihen dieses Hauses, der die Abschaffung... Das ist ja wunderbar, egal aus welcher Ecke er kommt. Das ist ein reines Lippenbekenntnis. Wenn er selber irgendwo mal in die Gelderverteilung reingeschaut hat, wüsste er das. Und das weiß er wahrscheinlich auch. Der müsste Weltraumaffen gucken. Ja, und vor allen Dingen, ich erinnere nur noch mal an Doppeleinhörner, an die AA-Stiftung und diesen ganzen Kram. Ja, und das Doppeleinhorn ist tatsächlich sogar wieder aufgetaucht. Das heißt, sie haben wohl wieder Geld bekommen. Das Programm fordert... Liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir mit 120 Milliarden Euro für das Programm Demokratie leben. Ich danke auch Ihnen dann nochmal für die Lobrede auch für dieses Programm, aber insgesamt auch für den Beitrag für eine aktive Demokratiepolitik. Natürlich reicht es nicht aus, nur dieses Programm zu haben. Aber dass wir es in dieser Höhe haben, das ist auch ein Verdienst daraus, dass wir uns fraktionsübergreifend einig sind, dass Extremismus und Gewalt, egal aus welcher Richtung es kommt, hier wirklich keinen Platz haben. Und wer die Abschaffung dieses Programms fordert, auch aus den Reihen dieses Hauses, Hauses, der die Abschaffung des Programms fordert, der legt seine Axt insgesamt an die Demokratie an. Und das sollten wir nicht zulassen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, das ist ja schön. Wer nicht für mich ist, ist es gegen mich. Fucking Pathos und fucking Fake News. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. In diesem Sinne haben wir Verbesserungen. Vorher existiert hätte, vor solchen Programmen. Ja, das war auch so das Schlüsselding aus der Rede von In Athen haben die auch erst mal 10 Jahre lang Demokratie leben gemacht und dann haben sie überlegt, ey, das wäre eigentlich auch eine Staatsform, die man sich mal überlegen könnte. Der Nutzer unseres Chats, Herr Kurz-Gestaff, fordert 120 Milliarden für die Weltraumer. Dem kann ich nur zustimmen. Ja, bravo. Ja, aber ich meine, wer dem Weltraumaffen kein Geld gibt, der legt die Axt direkt an die Demokratie. Ja. Und wer dem Weltraumaffen zu wenig Geld gibt, ja, das ist dann Demokratie sterben schon. Demokratie leben. Ja, das war ja nochmal ein Nachtrag zu letzter Woche, da hatten wir ja, glaube ich, schon drüber gesprochen. Und der Herr Danisch war da bei der Veranstaltung, das ist ja von dem Blog von Hartmut Danisch. Und ja, es soll wohl komplett harmlos gewesen sein, wie wir uns das schon gedacht haben. Also, ne, es ging um die Frage von wegen Nähe zu Journalisten und wo Kubicki dann diesen Witz gemacht hat. Kommt drauf an, was haben sie heute Abend vor? Und ihr daraus irgendwie machen wollt. Sexismus, Belästigung. Ekelhaft. Also ich warte immer noch auf ein feministisches Guide zum Dating, okay? So, wie soll man Frauen kennenlernen, wenn man sie nicht ansprechen darf? Mann, gar nicht. Ich kann dir erklären, wie das läuft. Das ist doch dieses, du solltest dich zum Lesbianismus bekennen. Ah ja, okay, nein, danke, komm. Politisch. Da bin ich ja eigentlich marginalisiert und mir wird vorgeschrieben, wie ich zu sein habe, weil da so ein Standard für die Gesellschaft gesetzt wird. Verstehst du? Das Spiel kann ich auch spielen. Drittes Geschlecht nur per Diagnose. Ja, das dritte Geschlecht wurde ja im Endeffekt per Gerichtsurteil kodifiziert vor, ich weiß nicht, wann es genau war, letztes Jahr, glaube ich, irgendwann. Ja, ja, ja. Genau. Ja, und jetzt gibt es im Endeffekt einen neuen, ja, jetzt soll das halt weiter in ein Gesetz umgearbeitet werden. Und da gibt es eine Stellungnahme von Trans- und InteraktivistInnen. Ach, also der Text ist relativ schwierig zu lesen, weil er auch dauernd diese Sternchen verwendet. Ja, so viel zu Aktivismus und Journalismus, ja. Autismus, bitte. Autismus und Journalismus. Ja, sorry, mach weiter. Tja, also nur um es nochmal zu sagen, es gab halt das Verfassungsgerichtsurteil und da ging es im Endeffekt darum, dass Leute, die sich halt nicht männlich und nicht weiblich identifizieren, dass sie halt einen anderen positiven, in Anführungszeichen, Deskriptor brauchen als keine Angabe. Ja, das ist der Knackpunkt. Die dürfen nicht keine Angabe da nehmen, weil das halt irgendwie keine positive Darstellung ist. Und jetzt geht es halt darum, dass in dem Gesetzesentwurf halt eine gewisse Hürde aufgebaut wird, wann man überhaupt für so ein drittes Geschlecht qualifiziert. Und da geht es halt auch um körperliche Sachen. Ja, laut Gesetzesentwurf ist eine Einschränkung auf Menschen mit Varianten der Geschlechtsentwicklung vorgesehen. Ja. Damit würden nur diejenigen Personen einen dritter Geschlechtseintrag ermöglicht bekommen, die in einer medizinischen Diagnose entsprechen, wonach Geschlechtschromosomen das Genitale oder die Gonaden inkongruent sind. Das ist aber Biologismus, ne? Ja, das ist Medizin. Ist Medizin jetzt auch schon Biologismus? Ja, ohne Zweifel. Ja, weil eigentlich bist du, was du gesellschaftlich gemacht wirst. Das heißt, dieses auf Geschlecht schauen, das ist, nee, nö. Die meisten Medizinbücher sind von alten weißen Männern geschrieben worden. Ja. Aber ja, das ist eigentlich genau so, wie es sein sollte, dass du da hingehst und sagst, hier, wenn du willst, hast du hier eine Option, aber erstmal musst du nachweisen, dass du sie brauchst. Also, was ich hier noch interessant finde, ist rechts dieser Seitenkasten. LGBTQIA gibt es auf der ganzen Welt. Feminismus ist längst nicht mehr nur Frauensache. Trotzdem leben nicht alle Menschen unter den gleichen Bedingungen. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Also. Was? Nee. Ja. Oh, irre. Harte also, Leistung gerade. Ja. Dafür, also diese Einteilung in Mann und Frau. Hier geht es ja um den Verwaltungsakt der Einteilung Mann und Frau, weil aus pragmatischen Gründen. Ja, und da das nicht an einer medizinischen Sache zur Orientierung macht halt Sinn. Allerdings entspricht das halt nicht, ja, wie es schön heißt, der Gesetzesentwurf widerspricht in fast allen Punkten den Bedarfen der Betroffenen. Mhm. Ja, da fragt man sich halt, wer sind die Betroffenen? Anscheinend sind die Betroffenen, die sagen, hier, ich bin heute männlich, morgen weiblich, übermorgen bin ich Otherkin. Und das musst du respektieren und gib mir Privilegien und das bitte auch im Gesetz. Ja, also Entschuldigung. Man muss halt irgendwann auch mal aufhören mit diesem Blödsinn. Warte, wenn ich Leuten erzähle, dass ich einen Porsche fahre und ich aber dann irgendwie voll böse werde, wenn Leute mit mir in meinem Porsche fahren wollen und ihn mal gerne sehen möchten, so, dann ist das doof von mir und ich sollte nur irgendwie Nachweise dafür haben und nur dann sagen dürfen, dass ich einen Porsche habe, wenn ich einen Porsche habe? Was? Du kannst behaupten, dass du einen Porsche hast, solange du willst. Beim Russen denken doch eh alle, der ist geklaut. Ja, okay, hallo, was soll denn das hier? Das ist, Microaggressions. Ich gehe jetzt Mikro saufen. Ja, aber an sich halt einen medizinischen Nachweis dafür erbringen, dass du halt in eine dritte Kategorie gehörst, finde ich halt nicht schlecht, weil ansonsten kommt halt auch so Quatsch wie beim Terry Gilliam raus, wo er sagt, ich bin jetzt eine schwarze Lesbe, ich identifiziere mich so und ihr könnt nichts machen. Ja, also, ja gut. Ja, er hat das ja als Witz gesagt. Ja, aber wisst ihr, Moment mal, das ist kein Witz. Das sagen wir ja auch schon seit Anbeginn dieser Diskussion, dass man alles dadurch entwerten kann, dass man selber diese Gesetze anwendet. Ja. Ja, das ist ja genau die Sache. Dass das jemand sagt, den ich für ein Genie halte, ist natürlich wunderbar, dass er im Endeffekt ein Shitlord ist. Dass ja, er richtig fährt. Bravo. Und wenn ich dann behaupte, dass ich irgendwie 3 Meter groß bin und ich bin eigentlich 6 Jahre alt und ich will wieder in den Kindergarten, dann sollten die Leute mich das machen lassen. Aber gesellschaftlich würden mir dann sagen, was ist da los bei dir? So. Ja, also Terry Gilliam, nur mal ganz kurz, falls, ich denke mal, jeder kennt Monty Python, aber vielleicht ist Terry Williams nicht eben ein Begriff. Der ist einer der Mitgründer von denen. Nur, dass Leute wissen. Und außerdem einer der besten. Monty Python, ja? Britischer schwarzer Humor. Ja, außerdem ist er auch einer der begnadetsten Regisseure der letzten 40 Jahre oder so, ja, der uns Sachen wie Brasil gebracht hat, wie die Abenteuer des Baron Münchhausen. Und, ja, aber warte mal. Bei Scanner Darkly hat er auch mitgemacht. Hier Loathing in Las Vegas. Also, ja, aber Price, wenn du sagst, hier schwarzer Humor, Monty Python-Truppe waren ja eigentlich alle nur weiß. Was ist da los? Ist gar kein schwarzer Humor. Das ist ja auch die Kontroverse. Er sagt im Endeffekt, es gab halt eine Aussage von einer Medienpersönlichkeit in England, die gesagt hat, so ja, 6 White Oxbridge Blokes könnten nicht nochmal so eine Comedy-Show machen in England. Das würde heutzutage einfach nicht mehr passieren. If you are going to assemble a team now, it's not going to be 6 Oxbridge white blokes. It's going to be a diverse range of people who reflect the modern world. Ja, und da hat er halt mehr oder weniger halt auch so halb satirisch, komödiantisch drauf gesagt, it made me cry. The idea that no longer 6 white Oxbridge men can make a comedy show. Now we need one of this, one of that, everybody represented. This is bullshit. I no longer want to be a white male. I don't want to be blamed for everything wrong in the world. I tell the world now, I'm a black lesbian. My name is Loretta and I'm a BLT, a black lesbian in transition. Ja, also das kann man jetzt so ernst nehmen, wie man will, aber das ist halt, hat halt für ziemlich viel Aufsehen gesorgt. Ja, das ist auch gut so. Es ist auch notwendig. Leider keine Tonaufnahme davon oder eine Videoaufnahme. Wenn einer eine findet, fände ich das cool. Ja, aber es ist halt schon echt sehr wertvoll. Das zeigt genau die Ebene von Argumentation, auf der man sich bewegt hat. Und ich finde es echt toll, dass er seine Hausaufgaben gemacht hat. Ach, der braucht keine Hausaufgaben zu machen. Wie gesagt, ich halte den Mann für eines der wenigen Genies in der Unterhaltungsbranche. Ja, und wen ich nicht für ein Genie halte, ist die Webseite Übermedien offensichtlich. Das ist eigentlich schade, weil also in der Vergangenheit haben die ja schon nicht so dumme Sachen publiziert. Also bisher hatten wir die eigentlich nur mit ganz vernünftigen Einwürfen hier bei uns drin. Hm. Emma und der Beifall von rechts, also die Sache, dass Frau Schwarzer vor allem sich vorgetan hat, und hier unten haben wir ja das Zitat, wenn du es noch ein bisschen hochscrollst, zum Beispiel, dass sie halt das Kopftuch ablehnt, weil es für sie ein Unterwerfungszeichen für Frauen ist. Das ist halt, sie ist halt andere Welle als die heutigen Feministinnen, und da ist dieser intersektionale Ansatz halt wirklich so nicht vorhanden. Ja. Und deswegen kritisiert sie vielleicht halt auch mal Sachen, die heute nicht kritisiert werden von Feministen. Also, ich muss ich noch mal hinzufügen, die Alice Schwarzer ist auch schon crazy, aber ist halt eine andere Sorte crazy. Mhm. Also zum Beispiel hatte ich vor einer Weile mal einen Kommentar von ihr. Also es ist ja bekannt, dass die Emma gegen Sexarbeit ist. Und ich hatte letztens mal gehört, wie sie das begründet. Und zwar mit der Begründung, dass ja die Frau gar nicht einwilligen kann. Und warum kann die Frau nicht einwilligen? Weil sie ja penetriert wird. Also quasi ja, mit der... Das ist genau auch eine fundamentale Haltung, die macht, warum sie halt auch immer mit aber sie ist halt... Mich würde halt eine... Ich würde sie ganz gerne mal fragen, sind sie auch dafür, Banden zu bilden? Ja, weil das machen ja die meisten Feministen heute. Ja, das ist da nicht so. Aber um das nur nochmal klar zu machen, also diese Aussage, weil sie ja penetriert werden, die kannst du natürlich auf jede Art vom heterosexuellen Geschlechtsverkehr anwenden. Ja, ja, sie sagt, jedes Mal, jeder Sex, heterosexuelles Sex, wäre quasi eine Vergewaltigung. Das ist ihre Grundannahme. Ja, und zwar, weil die Frau nicht so gut die Frau damit klarkommt und bla. Und ja, weil die Frau nicht zustimmen kann. Ne, das müsst ihr euch mal vorstellen, diese Aussage. Die Frau kann nicht zustimmen, weil die ja penetriert wird. Andrea Dworkin Wilde. Aber trotzdem hält die sich in ihrer Methodik noch teilweise zurück, obwohl die geht halt noch den üblichen halt Oldschool-Weg, sag ich mal. Die bildet noch keine Banden. Ja, über diese Sachen wird halt wenig gesprochen heutzutage. Ne? Also, im viktorianischen England wurden Frauen Orgasmen abgesprochen, und somit konnten dann Ärzte vorbeikommen und sie erstmal vor ihren Ehemännern masturbieren. So, weißt du, so von wegen fast schon. Ne? So. Die manuelle Therapie ist ein sehr ehrbares Geschäft, Opel. Ja, aber jetzt sind wir halt noch ein Spitzvogel ist ein großes Vorbild von mir. Was ist denn das für eine Ansicht, Alter? Und die Linguisten von damals haben ihren Job verloren. Ja, die haben dann Atombomben gebaut, so sprachliche. Ja, die Damen sind im Gegensatz zu allen anderen halt konsequent gegen Männer und auch halt gegen alle Männer und nicht nur gegen weiße Männer und weiße Cis-Hets. So kann man es auch sagen. Das trifft es ziemlich gut. Jo, da ist sie wenigstens konsistent mit, ja. Genau, insbesondere Feministinnen der sogenannten dritten Welle, zum Beispiel auf dem Umfeld des Missing Magazin oder der Initiative Ausnahmslos, werfen Emma grobe Fehler vor. Klingelt es dabei irgendwen von uns? Ja, als Hetzfeministen diffamiert. Diffamiert. Aber das, was die vorher über Alice Schwarzer gesagt haben, war keine Diffamierung, das war Kritik. Genau. Ich sehe hier ein Muster. Das war Aktivismus, ganz wichtig. Journalismus mit Haltung. Feminismus heißt Debatte. Feminismus heißt Debatte. Also Feminismus heißt so einiges, aber garantiert nicht Debatte. Du kannst irgendeine Bewegung nehmen, und wenn du sie wiederbeleben willst und nicht irgendwie beerdigen, kannst du immer sagen, ja, heißt Debatte. Nationalsozialismus heißt Debatte. Streit, Kommunismus heißt Debatte. Ja, ja, Streit im Sinne von, wir müssen uns so lange streiten, bis wir alle gleich denken, weil genau, wir einen ausgemacht haben, der uns nicht gefällt, dann müssen wir sofort Streit anfangen. Weil wir sind ja für das Gute. Ja, genau. Und wer es nicht ist, der ist eindeutig fürs Schlechte. Das, aber es ist keine Debatte zum Herausfinden, irgendwie zum Verbessern von der Position oder so. Sondern es ist halt eben, ja, also Streit auf jeden Fall, aber auch feindseliger Streit von wegen so hier. Aber unser moralischer Imperativ hier irgendwie geht uns verloren. Wir debattieren jetzt so lange, bis wir einen Denunzianten haben, den wir dann verwenden können, um andere Leute auszustoßen, weil wir ihre Argumente nicht mehr hören brauchen. Will ja keiner hören. Das ist Debatte, ey. Männer sind immer noch vom Feminismus ausgeschlossen. Was willst du eigentlich? Das ist Debatte, ja, ey. Aber patriarchale Gewalt, OPEX. Ja, toll, ne? Cool. Patriarchale Gewalt, ey. Die haben niemals patriarchale Gewalt erfahren. Ich würde sogar argumentieren, dass sich einige von den Feministen sich patriarchale Gewalt mal wünschen, weißt du, weil das mal was Neues wäre. Eine gefährliche Dynamik entsteht. Rechtsextreme und die AfD greifen den ursprünglich feministischen Diskurs über sexualisierte Gewalt auf und machen mit ihm gegen Einwanderung mobil. Ja, cool. Da profilierst du dich mit einem Bereich und dann kommen Leute, die du nicht magst und machen dasselbe, aber mit einem Bereich, den du nicht angesprochen hast. Es geht leider noch weiter. Es ist den Feministinnen um Anne Wizorek oder Kübra Gümüşay sehr hoch anzurechnen, dass sie diese Dynamik durch den Ausnahmslosaufruf unterbrochen haben. Ja, genau. Und was ist mit Linda Sassoor? Und warum verlinkt ihr bei Kübra Gümüşay nicht einfach mal auf die Seite unter Emma? mit der Dame nicht stimmt, weil da wurden ja immerhin die Aussagen ja gerichtlich geprüft und ein paar von denen sind ja auch stehen geblieben. Also. Da läuft im Moment eine massive Kampagne von rechts und die instrumentalisiert feministische Muster, wobei sie sie verzerrt und verkehrt. Letztendlich werden damit patriarchale Strukturen und Geschlechterrollen restabilisiert. Okay, und das ist schlecht, warum? Ja, es ist halt richtig ekelhaft. Generell brauchst du natürlich ein Angreifer-Narrativ, egal im Nationalismus oder im Feminismus, dass es einmal der eigene Mann und einmal der fremde Mann ist, der böse ist. Aber zu bestreiten, dass Länder, in denen der Islam vorherrscht, dass die keine merkwürdige Beziehung zur Sexualität haben durch die permanente Unterdrückung der Sexualität, die sich dann auf sehr merkwürdige Art und Weise äußert, ist halt auch schwachsinnig, wenn du das nicht in den Raum stellen kannst. Also ja, ich würde mal gerne wissen, wie ja irgendwie Feministen, was sie toll am Patriarchat finden. Die sollen mal darüber einen Artikel schreiben, warum die hier überhaupt noch wohnen. Weißt du, die leben in so einem voll harten Patriarchat, aber die können jederzeit auswandern. Du, das ist kein fucking Patriarchat, okay? Dir hält niemand deine Papiere gefangen und deine Identität irgendwie dir wird entnommen, ja? Geh und bleib, wo du bist, ja? Mach, was du willst, ey. Wenn es dir hier nicht gefällt, dann wander doch raus, meine Fresse. Und hier unten auch gleich wieder Emma bedient auch ein rechtes Publikum. Das ist irgendwie so im Moment so dieses Ding, ne? Wenn jemand irgendwie über seine Aussagen nicht zu kriegen ist, dann kriegen wir ihn darüber, dass aber böse Leute seine Aussagen gut finden. Das läuft wie bei dem QFD-Filter und auch hier wird der Emma unterstellt, dadurch, dass sich ihre Aussagen mit der von AfD oder weiter rechts stehenden Leuten schneiden, sei sie irgendwie auch schuldig. Weißt du, wie man das einfach kaputt machen kann, indem jetzt einfach die AfD nur noch feministische Rhetorik verwendet, nur noch postmodern argumentiert? Dann werden die aber ganz schnell dann die Klappe halten, oder? Weil es dann heißt, hier, die AfD verwendet unsere Taktiken und wir sind eigentlich jetzt die Bösen. Und unten heißt es, ihre Motivation, also Schwarzes Motivation, mag keine rassistische sein, ihre Wirkung ist es sehr wohl. Ach so, wenn wir jetzt schon über Wirkung reden, ja, dann kann man da ziemlich viel raussuchen. Das ist Wirkung, das ist, Ja, und auch sowas aktivistisch zu nutzen wissen, ne? Also das kannst du ja auch wieder über irgendwelche Reconquista-Leute sagen, so. Ja, die wissen halt, das Internet aktivistisch zu nutzen. Ja, das ist halt so, ne? Das ist aber, die dürfen das, weil sie halt die sind. Das beweisen die Analysen, die der Kommunikationswissenschaftler Luca Hammer für den Verein Fearless Democracy auf Twitter durchgeführt hat. Also, es gibt irgendwie nur einen und der sagt immer dasselbe und macht dazu schöne bunte Grafiken und trotzdem glauben das viele Leute. Auch das ist so ein bisschen Chewbacca-mäßig alles. Ich glaube, dass er gerade deswegen immer gefragt wird, weil er jedes Mal dasselbe sagt und du dann genau weißt, wie du argumentieren möchtest in deinem Artikel und dann noch den Anschein erwächst, dass du noch einen Experten befragt hast, der dir genau die Dinge bestätigt, die du schon vorher im Artikel haben wolltest. Was ist jetzt und da für kommt ein, der Luca. Was ist jetzt für ein Fearless Democracy? Auch so ein Narrativschmiede oder was sind die jetzt mittlerweile? Das ist doch das ist doch Hänsel. Ja, ich weiß das schon, Hänsel. Aber ich meine, warum werden die da jetzt zitiert? Ich meine, was soll dieser Scheiß und warum? Die sind doch Spezialisten, Chris. Ja, wahrscheinlich. Experten, so wie Anne Wizorek auch immer wieder eingeladen wird. Das hatten wir doch, da hatte doch die Frau, gute Frau Sanyal mal gesagt, wenn du einmal irgendwo eingeladen bist, dann wirst du immer wieder eingeladen. Ja, aber ich meine auch, ja, dann fearless, ne? Fearless Democracy, so. Hab keine Angst. Aber es sei denn, die falschen Leute finden das richtig, was du sagst, dann hab Angst. Ja. Weil dann kommt Chris, der Faschismus wieder. Aber ich muss halt echt anmerken, Chris, ich habe da wirklich gerade ein bisschen zu viel Hass in deiner Stimme gemerkt. Ist alles in Ordnung? Okay. Muss ich mir jetzt viel Democracy machen, ja. Ja. Das ist auch geil. 10-15% der Follower von Emma stammen aus dem Umfeld rechter Accounts. Also hat Luca die irgendwie gewertet. Und 40% ohne korrekte Zugehörigkeit. Mit anderen Worten, wir schreiben einen Beitrag darüber, weil es ein Riesenproblem ist. Ja, und das Rechte sind die Orangen da oben, diese Beule an dem Bild. Jetzt frage ich mich halt doch, warum brauchen wir nochmal zig Vereine, die sich um diese kleine orange Beule da oben kümmern, wenn doch offensichtlich darunter ein Meinungsaustausch stattfindet? Oder wollt ihr einfach, dass diese orangen Leute einfach verschwinden? Ja, aber überleg mal, diese orange Wolke ist oben und die anderen sind drunter. Ey, erinnert einen von euch noch jemanden von euch die Grafik ganz schlimm an eine Waffe? Vorne so der rote Lauf, unten das erinnert mich an Gehirn. Griff, ja, und da musst du auf das Taz-Gezwitscher drücken und dann geht's los. Es sieht eher aus wie ein Föhn. Wie so ein Blaster, so ein Alien. Aber die Bösen sind die roten Bösen sind irgendwie schmaler als die grünen und die blauen. Was heißt das? Sind irgendwie länger gestreckt. Keine Ahnung. Aber stell dich mal vor, wir würden einfach so eine Grafik haben, wenn es um Linke geht. So. Kann ich eigentlich mit Hilfe der Datenschutzgrundverordnung Luca Hammer in Zukunft verbieten, meinen Twitter-Handle auf seinen Grafiken zu verbreiten? Nicht. Keine Ahnung. Nee, er persönlich ist davon ausgenommen. Ja. Dieses erklärt mehr auch eingehende Verbindungen. Mit anderen Worten, die ganzen Rechten folgen alle hier Tatzgezwitscher, oder wie? Wenn das der dickste Kreis ist. Wenn wir Tatzgezwitscher verbieten, dann haben wir den Rechtsruck besiegt. Ist das nicht ein Zeichen, dass die Leute versuchen, nicht in ihrer Blase zu sein, wenn Rechte dem Tatzgezwitscher folgen? Abel, bitte, nein, hör auf mit so Gedanken, die vielleicht mehr Sinn machen. Nicht. Also ich denke mal nicht, dass da so viele jetzt wirklich Rechte dabei sind, die jetzt Tatzgezwitscher folgen. Guck mal, wir haben doch einen Bericht gelesen, ja, und in dem Bericht stand ganz klar drin, dass die einzige Analyse, die man machen kann, ist halt, dass die Rechten für alles Böse in der Welt verantwortlich sind. Darf ich mal kurz hier noch, das finde ich auch ein Bonbon. Dies erklärt auch, warum Accounts wie der Frauenrichterin Sheiran Artisch oder des Islamismus-Experten Ahmad Mansur im rechten Spektrum eingeordnet wurden. Die kritische Haltung Sheiran Artisch zum Kopftuch passt in Teilen zur Agenda der Rechten. Folgen ihr viele rechte Account, wird ihr eigener Account ebenfalls der rechten Blase zugeordnet. Ja, und das ist für die Leute eine Vorgehensweise, die sie auch nur ansatzweise wissenschaftlich nennen wollen. Ja, Frau Artisch. Zum Vergleich, feministische Magazine wie das Missy-Magazin oder die österreichische Anschläge haben kaum bis keine rechten Follower. Ja, cool. Ja, würden dann die Leute auch irgendwie ins Museum gehen, wo da Exponate stehen aus der SS-Zeit so und dann NS-Zeit so und dann heißt es hier, guck mal, wenn du kein Nazi bist, warum hast du das da? Ja, also, da? Es ist doch eigentlich eine Visualisierung von Guilt by Association im Endeffekt. Ja, ist es. Ja, die Analyse ist eigentlich wirklich echt einfach mau. Da ist halt echt nichts. Finde ich auch lustig, hier einfach so ein Brocken gekotztes Missy Magazine. Ich glaube, der Luca, der hat da gar kein System dazu. Ich glaube, der malt einfach irgendwas und schreibt dann was drauf. So Jungs, das ist nicht einfach so dahingeklatscht, das ist ein Bild von Hengame, ich sehe es genau. Ha. Ist das etwa dieser Hass, von dem alle sprechen? Was sehen Sie hier? Ich sehe hier Hengame. Ah, wenn es nicht so traurig wäre, ne? Ja. Was ist das, der Atompilz der Meinung? Ja, genau. Das ist Emma. Das ist einfach der Atompilz der Meinung. Warum ist der grau? Das ist Mordor hier. Sieht man das? Ja, wenn man das umdreht, ist das so ein Vulkan, ne? Da ist so ein Ausbruch und ja. Die bringen die Hobbits nach Isengard. Werden noch so an der Seite hier unten dann noch so ein paar Stücke rausgeschossen aus dem Vulkan. Ja. Da musst du einfach den Rechts... Adler bald, ey. Da musst du einfach den Rechtspopulismus hier in den Schicksalsberg reinwerfen, dann ist der auch weg. Am besten du stößt Björn Höcker hinein, wenn er den Rechtspopulismus gerade ansteckt. Ja, würde ich auch sagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Einzige, was die eigentlich dann tun könnten, um diesen Rechtsruck bla im Internet irgendwie entgegenzuwirken, wäre doch, sich selbst aus ihrer Isolation herauszuzwängen, so Emma, ne? Und sich eher wirklich mit diesen, dafür zu sorgen, dass sie dann mit diesem rechten Bild weiter verschmelzen. Ja? Wenn sie das tun, wenn sie da in der Mitte ankommen, ja, dann haben sie ja dann eigentlich den Mainstream in diesem Kreis übernommen. Warum machen die das nicht? Ja, ich denke mal, dieses Ganze, was sie hier mit rechts meinen, also da werden sicherlich auch genug Leute irgendwie mit dabei sein, die aus dem konservativen Spektrum kommen und einfach mit sowas wie Missy Magazin nichts anfangen können. Ja, aber ich meine, warum geht das Missy Magazin nicht eben in diese Kreise rein, wenn es ihnen darum geht, dass da zu viele Leute sind und das muss mal diverser werden? Und das müssen ja nicht mal Leute sein, die konservativ sind, das können einfach nur Leute mit Modegeschmack oder Interesse an interessanten Artikeln sein. Oder einfach Leute, die keinen Bock auf Emma haben. Ja, das ist doch Kindergarten. Ja, Hauptsache der Herr Hammer macht ganz viel Geld mit seinen schönen Grafiken. Ja, der Adler löst konnte. Meine Frage, was ist denn bitte die Aussagekraft von dieser Grafik? Dass es genau in der Mitte geteilt ist und links hast du eine Sache und rechts hast du eine andere Sache. Ja, und das hat doch wirklich gar keinen großartigen analytischen Nutzen. Ja, da wird einfach nur bestimmten Leuten was zugeschrieben, die eigentliche Analysearbeit findet auf einer ganz anderen Ebene statt, da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Wie sind denn die Kriterien, dass da etwas blau wird, dass da etwas rot wird? Das wäre doch viel wichtiger. Die Methodologie will der junge Mann da wissen. Was ja, genau, die Methodologie will ich gerne wissen. Das ist faschistisch, hör auf. Ja, die haben nämlich auch Methoden gehabt, ja. Guck mal, was mich da bei dem Balkendiagramm da gerade auch triggert, halt Microaggression, ne? Ich krieg PTSD zu Gamergate-Zeiten, ne? Violett und grün, ab geht's. Ja, eben. Warum ist das überhaupt? Das rechte Umfeld ist jetzt grün oder wie? Und alles andere sonst. Ich glaube, das rechte Umfeld ist grün wegen Pepe. Pepe ist grün, rechtes Umfeld ist grün. Vor allem, was ist denn das? So, ja, wir haben irgendwie einen Ausbau vom Internet, kann man hier auf der Grafik feststellen. Das ist 2008 einer. 2008 war einer. 2008 war ein Tweet. Ja, Es hat doch bei hier, wie heißt du, von die wir jedes Jahr gucken, von der Republika. Die Ingrid. Die Ingrid, genau. Ja, weil die Ingrid hatte doch dieselbe. Er hat auch so eine Grafik, wo es mit einem angefangen hat, ja. Und diese Grafik ist auch so richtig dämlich, weil du nicht weißt, mit wem es angefangen hat. War der jetzt violett oder war der jetzt grün? Ja, der Urvampir halt eben. Patient Zero, ja. Hat so ein Bot, so rein zufällig irgendwas von Emma gezwittert. Rechtes Umfeld, das sagt überhaupt nichts aus, Luca. Das sind die des Kaisers neue Studien sind das. Es sagt rechtes was aus, Umfeld. Wenn du hart genug hinguckst, okay? Naja, wenn du so lange halt Seren Artes und wer was noch, Amar Mansur, drin sind, ist es Bullshit. Und zwar ziemlich harter, krasser Bullshit. Also wenn du Reformer innerhalb des Islams dann in die rechte Ecke stellst, dann bist du halt latent geistig irgendwie durch den Wind und ideologisch geblendet. Wie man diese Verblendung sich zu erklären mag, ob mit einem kognitiven Bias oder mit bösen kritischen Theorien aus postmodernen Richtungen, sei mal noch dahingestellt. Aber es ist einfach eine unfassbare Dämlichkeit, die man einfach so nicht hinnehmen kann, egal wie man es sich erklären möchte. Also die Darstellung von Informationen in eben solchen Clustern ist ja eigentlich eine ganz gute Sache, so zur Visualisierung. Aber was die Leute da auch vergessen, ist, dass dieses Zeug normalerweise in so höheren Dimensionen passiert und dann auf zwei runtergebrochen wird. Das heißt, da wäre wiederum die Methodologie ganz interessant und die Gewichte von seinem System ganz interessant. Das soll er mal veröffentlichen. Mich würde ja mal interessieren, warum hier der Artikel nicht einfach mal verlinkt wird. Ja. Das wäre ja vielleicht mal ganz relevant, da könnte man sich hier mal angucken, worum es da überhaupt geht. was die Emma da so geschrieben hat über Frau Gümüşay. Außerdem könnte man ja vielleicht mal da sagen, dass das Gericht der Emma recht gegeben hat. Das sagen sie doch dabei. Oder wie alles Schwarzer ist in der Emma formuliert, verliert den Zivilprozess in 4 von 7 Punkten. Sie sehen das natürlich so, dass Gümüşay den in 3 von 7 Punkten gewonnen hat. Also unter anderem war das, die regelmäßigen Hörer wissen das noch, man kann hier durchaus Nähe zum Islamismus unterstellen. Also dass die Linken sich gegenseitig da fressen, wenn sie radikal genug sind, das ist schon irgendwie echt lang bekannt, ne? Die Gümüşay ist nicht links, da kannst du mir nichts erzählen. Nee, ich meine Feministen links im Sinne, so, weißt du, so dass Feministen sich gegenseitig auffressen. Ja, ist denen passt. Vielleicht ist es inzwischen echt auch vielleicht im Mainstream demnächst so weit, dass... Ich wollte nochmal nach oben, bitte. Entschuldigung. Einzelbegriffe, nicht rechtes Umfeld. Nicht rechtes Umfeld. Das ist ja mal irgendwie rhetorisch interessant, weil es mal genau von hinten durch die Brust des Auges ist. Ja, meinen Sie doch, dass Sie das irgendwie gefunden haben wollen, das nicht rechte Umfeld. Also Prostitution ist... Ja, das ist das, worüber die twittern wahrscheinlich. Finde ich jetzt nicht so interessant. Was? Was? Aber jetzt kommen wir hier bei diesem Hetzfeministen-Kram an. Und ich denke, nicht rechtes Umfeld. Don Alfonso! Shoutout geht raus. Ja. Ach, was ist denn da los? Das ist hier das mit den vielen Rechten, oder wie? Also da war ich schon ein bisschen schockiert, als ich das gesehen habe. Vor allem, dass ich nicht drauf bin. Also bei so einem wichtigen Begriff, dass ich da fehle. Du hast ich wahrscheinlich weder unter Hetz Luca noch, gleich geschrieben. Noch Netzfeministen irgendwas geschrieben und deswegen bist du ja auch nicht drauf. Aber der Start wird schon drauf. Ich habe Tweets mit den Hashtags geschrieben, bin ich mir ziemlich sicher. Die waren ja eine Zeit lang ziemlich lustig, als der Emma-Artikel raus war. Ja, also hier sind auf jeden Fall jede Menge unterschiedliche Leute mit bei, die ich kenne noch früher aus dem Piratenspektrum und so. Noch also, früher von damals! Ja gut, die Lilan, das sind die Guten. Ja, schon klar. Irgendwie, die Orangen sind wahrscheinlich wieder die ganz Bösen, was grau ist, keine Ahnung. Mann, das ist doch aber wirklich klein. Peinlich, ey. Die Größten sind hier die im Grünen und die im Grünen sind auch, soweit ich das gesehen habe, jetzt keine Accounts mit bei, die ich kenne, die irgendwie blöd sind oder so. Also bei den Grünen, die man von hier aus lesen kann, kann man eigentlich fast eine Follow-Empfehlung aussprechen. Ja. Das ist irgendwie richtig seltsam, so in die Richtung von kenne deinen Platz, ja. So, wenn du dich aus deinem Platz heraus bewegst, ja, aus deiner ideologischen Liga, ja, dann wirst du verachtet aus dem Kreis, aus dem du rauskamst. So, was ist denn das? Was ist denn das bitte, ey? Das ist doch echt kindisch. Ich weiß nicht. Ungenau und polemisch. Arbeitet mit unbelegten Behauptungen, ja, so wie das die Leute hier alle irgendwie. Ja, das sind halt Feministinnen, ich meine, die können nichts anderes als ungenau polemisch und unbelegte Behauptungen. Ja, Gegnerinnen sollen durch Zuschreibung wie Studienabbrecherin diskreditiert werden. Darf das nicht mehr genannt werden in Zukunft oder was fällt das unter DSGVO-Dingsbums? DSGVO. Besonders problematisch ist jedoch, dass er völlig unreflektiert den rechtspopulistischen Duktus aufgreift von Political Correctness. It's problematic. Also besonders problematisch finde ich, dass hier der linksextreme Duktus wie Duktus oder problematisch aufgegriffen wird. Hey, Moment mal, Duktus ist neutral. Und innen. Das wird mir ja wohl noch sagen dürfen. Persönliche Angriffe sind ein Muster in der Emma. Neben Kümmer Gümüşay, Anne Witzorek oder Stefanie Lohaus waren auch die alle noch nie jemanden persönlich angegriffen haben. Niemals nicht. Kein bisschen. Ja, ich erinnere da nur an den Verfassungsrichter Thomas Fischer, der sich ja da die Finger wund geschrieben hat, in ausführlichen Essays begründet hat, warum er gegen die Reform des Sexualstrafrechts war. Und da war ja dieses Ding, das haben wir ja auch gezeigt, vor 2 Jahren oder so, wo er bei der Zeit war das, glaube ich, auch in so einem Interview war und wo sie ihn gleich zu Anfang gesagt haben, so, ja, hier ist eine Frage von Anne Witzorek. Und was war die Frage von Anne Witzorek? Warum hassen sie Frauen? No. Ne? Ja, und wegen solchen Fragen. Sätzen 6. Ja, also so viel zu dem Thema. Ja. Warum hast du Phallogozentrismus. Anne. Ja, Anne, warum? Anne in der Badewanne. Die Autorinnen der Emma sollten sich bewusst sein, wem sie mit dieser Art der Berichterstattung in die Hände spielen. Hitler. Mit der Loose Lips Sink Ships oder was? Ja. Komm, Mann, das. Ah, lernt doch mal aus den Strategien von anderen Leuten, okay? Und macht nicht denselben Scheiß, den ihr bei anderen kritisiert. Ist das ja, so schwer? Die Emma muss erwachsen werden, auf jeden Fall, lese ich hier raus. Und Feministen ja, genau. Müssen nicht. Feminists are not your audience. Müssen nicht dein Publikum Feminismus sein. Feminismus ist nur ein neurochemischer Trick. Feminists are dead. Jetzt weiß ich auch, warum die hier grün und lila verwenden. Dieses Übermedien ist ja quasi auch so ein bisschen mit ethischem Journalismus und so unterwegs. Finde ich gut. Eben, weil gerade Rechtspopulisten die einfachen Antworten so lieben, sollten Medien differenziert berichten. Auch feministische. Hm. Ach du Scheiße. Hm. Das sehe ich halt nirgendwo. Das ist das Problem. Du kannst die zwei Sachen nicht zusammentun, okay? Das geht nicht. Ja, vor allen Dingen, da kommen wir auch gleich noch zu mit diesem Flüchtlingskram jetzt wieder, was ja auch so differenziert berichtet wird mit, oh mein Gott, Menschen könnten sterben, also müssen wir NGO-Schiffe haben. Ja, in Heidelberg war gestern so eine Demo. Das war echt kindisch, okay? Da hieß es dann hier, wenn es ein Verbrechen ist, Menschen zu retten, müssen wir selbst zu Verbrechern werden und den Verbrechern, die sowas tun, danken. Und währenddessen läuft da so die Polizei rum und ich überlege mir so, ist das nicht eigentlich ein Aufruf zu Straftaten? Das erinnert mich an Australien, wo sie niemanden, der übers Boot gekommen ist, akzeptiert haben und alle zurückgeschickt haben. Sogar die Touristen, weißt du? Gab's halt keine Toten auf dem Meer. Dann haben sie wieder angefangen, Leute zu akzeptieren, die mit dem Boot kamen. Ja. Dann hatten sie wieder Tote auf dem Meer und als sie es wieder aufgehört haben, hatten sie wieder keine Tote auf dem Meer. Ja. Wow. Ja, das ist halt das Interessante, ne? Ja, hier haben wir einen abgehalfterten Ex-Neonazi aus den USA, der jetzt irgendwie rumzieht und den Leuten erklärt, dass Minecraft, Fortnite und Call of Duty Online-Spiele ein Rekrutierungsfeld von Nazi-Organisationen ist. Also, nur mal so, falls ihr in nächster Zeit was in der Richtung hört, ist er wahrscheinlich das Zentrum der Geschichte, weil ich könnte mir vorstellen, dass so eine Schlagzeile von vielen SJWs ausgeschlachtet wird. Und da wird es dann heißen, ein Experte hat gesagt und was weiß ich. Ja, ist auch ein guter Trick für die Leute auf jeden Fall, um sich zu resozialisieren. Ich sehe das schon so. Manchmal ist die ganze identitäre Bewegung irgendwie bei Amadeo und Toni Stiftung angestellt. Wenn sie irgendwann nicht mehr weiterkommen, so, dann heißt es dann irgendwie so die ganze Zeit irgendwie, so die ganze Arbeit, die dann irgendwie machen, ist zu erklären, was alles irgendwie rassistisch ist und was irgendwie Rechte alles irgendwie wollen. Und da hast du dann irgendwie die ganze Liste von AR-Stiftungen irgendwie gutes Wetter, rassistisch, schlechtes Wetter, rassistisch. Irgendwie mit dem Auto fahren, rassistisch, über die Ampel gehen, rassistisch, atmen, rassistisch. Also man geht hin und dann lässt man subtil Brocken von Rassismus fallen. Und wenn er darauf eingeht, der andere Minecraft-Spieler, dann kann man noch die Taktik intensivieren. Also so, wieder so typisches Gewäsch einfach. Ohne Beweis, aber ein Artikel auf irgendeiner Zeitung, auf irgendeiner Seite. Wollen wir nicht darüber reden, wie die meisten Radikalisierungen im Gefängnis stattfinden? Nein. Okay, gut, ich dachte schon. Gut. Ich danke. BAMF-Skandal, wie Politik und Medien Stimmung machen. Stimmung im Keller eher. Keine Ahnung, Stimmung. Ja, das ist. Und dann die Hände zum Himmel. La, la, la, bam. Das ist auf jeden Fall ein Monitor. Ich erinnere da mal wieder an unseren Stream, wo wir den Herrn hier auf der Republika uns angeguckt haben. Der quasi auch der Meinung war, dass man unbedingt aktivistischen Journalismus betreiben müsste. Ja, ich habe von ihm neulich einen Ausschnitt gesehen, wo man jemanden abgeschoben hat, der in Deutschland versucht hat, Leute für Anschläge zu rekrutieren. Den hat man abgeschoben und dann hat er mit den Worten geendet, ja, so viel zum Thema Populismus und Stimmung mache. Und ich denke mir so, ja, go for it, Alter. Monitor, Alter. Du hast es drauf, Mann. Ja, und dieses Ding hier, also es versucht halt so ein bisschen zu beschwichtigen, was jetzt diesen BAMF-Skandal angeht, aber nur den quasi aus, wo war das? Also einen von denen halt. Es gibt ja schon mehrere. Bremen meinst du? Bremen, Bremen. ja, genau. Und da werden dann hier so Sachen erzählt, wie irgendwie, dass sie ja nur Mitleid gehabt hätte, weil die Leute ihr irgendwie gesagt haben, so, ja, wenn ich aber jetzt wieder in mein Land zurück muss, dann wäre ich da irgendwie erschossen oder so. Und ja, wo ich mir so denke, naja, aber ich meine, solche Entscheidungen müssen die da halt treffen bei diesem BAMF, ne? Aufgrund von irgendwelchen Kennzahlen oder so, die mir jetzt nicht bekannt sind, aber so ist es im Prinzip. Und wenn die jetzt da irgendwie nicht reingefallen sind in das Muster, irgend so eine Geschichte können ja sicherlich alle Leute erzählen. Also, ja, weiß ich nicht. Aber das ist ja auch halt eben, selbst wenn man das jetzt alles glaubt und das alles denen gut hält und so und sagt, okay, meinetwegen, da war das halt gerechtfertigt. Trotzdem wird sich dann nur auf diese Sachen jetzt halt hier beschränkt. Aber diese ganzen, was schon vorher in Braunschweig gewesen ist, war es ja, glaube ich, wo diese Zeitarbeiterin da irgendwie. Braunschweig, Aachen, Düsseldorf, überall. Ja. Ganz viele Städte in Deutschland. Na, Überall. das wird ja mit keiner Silbe irgendwie erwähnt. Es wird nur gesagt, irgendwie, ja, hier dieses Bremen-Ding, da stürzen sich alle drauf und das ist ja gar nicht so eindeutig und deswegen ist das irgendwie schlimm und Meinungsmache, was irgendwie die Medien dann da irgendwie machen, wo ich ja auch wieder denke, dass sie da so ein bisschen Wunschträumerei ist irgendwie, dass sie wieder irgendwie meinen, so, ja. Uns glauben ja alle alles, was wir erzählen, und den Politikern glauben ja auch alle alles, was sie erzählen. Und das bestimmt ja die Meinung und die Ausrichtung im Land wird ja komplett nur bestimmt darüber, was die Medien erzählen, was die Politiker erzählen. Aber ich habe gehört, BAMF ist ein aufgebauschtes Problem. Es ist gar nicht so groß. Also, komm. Genau, In wir müssen es Wirklichkeit einfach immer gibt es das wiederholen BAMF gar und dann nicht. schaffen wir das alles. Genau, wir Der schaffen Georg das. Kressle, der hat ja letzte Woche wohl auch irgendwie einen Text veröffentlicht, wo er auch nochmal explizit darauf eingegangen ist, dass man halt die Grenze zwischen objektiver Berichterstattung und Aktivistentum einfach mal fallen lassen sollte. Aha, okay. Auch wieder mit der Begründung, ja, wir leben ja in Zeiten, wo bla und Fake News und bla und Trump und bla und bla Also bla, muss man diese den Gedanken, negativen ne? Folgen davon erliegen, damit man überlebt. Was ist denn da los? Ja, also ich bin da wirklich sehr enttäuscht, weil. In Ansätzen war der immer sehr gut, ja, aber wenn er sich jetzt halt immer weiter dem Aktivismus verschreibt und darauf halt absichtlich in vollem Bewusstsein auf professionelle Neutralität verzichtet, da kann doch nichts Gutes bei rumkommen. Wie kann man ein Ja, Plädoyer für sowas haben? wenn ich mir Ist das hier das angucke, das dann sieht Ding? das ja schon wieder so aus wie eine Zusammenfassung von dem, was da bei der Republika ja auch gesagt hat. Da hatten Okay, sie ja gut. diesen Herrn Kisch auch irgendwie mit dabei. Das war ja der irgendwie Kommunist gewesen ist oder so und später dann, oder erst Journalist und später dann irgendwie Mitglied in der Kommunistischen Partei. Was für Objektivität steht. Ja. Und Nein, von aber jemandem hier. ohne Schwierigkeiten ein Zitat findet, das genau das, was der Herr Restle hier sagt, unter Strafandrohung verbietet für Journalisten. Und finde ich auch süß, wie er hier sagt, irgendwie, dass das berühmte und oft missinterpretierte, der berühmte und oft missinterpretierte Satz von Hajo Friedrichs. Erstmal ist der Mann tot. Ich kann ihn nicht fragen, aber ich finde ihn nicht besonders missverständlich. Die Sache, ein guter Journalist macht sich mit keiner Sache gemein, auch nicht mit einer guten. Ich weiß nicht, wo man da was fehlinterpretieren soll, Herr Restle. Es ist schon ziemlich klar, dass solange du das Gute tust, ist alles Mittel recht und egal, was du tust, solange das Thema toll ist, kannst du nichts falsch machen. Das Ding ist auch, wenn er an sich einfach nur sagen würde, ich will halt meine eigene Meinung stärker vertreten. Okay, go. Aber in dem Artikel tut er halt auch wieder das Relativieren, dass es sowas wie Objektivität überhaupt gibt. Wenn ich mal auch sage, Alter, nein, bitte nicht. Geh weg, Alter. Weißt, Du ja. brauchst nicht sagen, dass es Objektivität nicht gibt. Mach einfach deine eigene Meinung, aber relativier nicht Grundkonzepte in der Sprache, Alter, und in der Wahrnehmung. Du, Ja. du. Siehst du mal, Ganz richtig, richtiger uninformatisiert. Atomphysiker hier, der Abel gerade. Das Monitor-Magazin ist ja an sich eine gute Sache mal gewesen, aber jetzt allein in der Themenauswahl sieht man, dass da die Fachkompetenz, die da noch vorhanden ist, einfach in die falsche Richtung gelenkt wird, ne? In die aktivistische Richtung. Nicht gut. Nun, hier haben wir einen Artikel vom Gatestone-Institut. Das ist mit Vorsicht zu genießen, sage ich direkt, aber das ist einfach ein gutes Kompendium mit auch sehr vielen Links zu verschiedenen Nachrichtenartikeln, die diesen Fall betreffen. Und zwar geht es da im Endeffekt um einen Fall, der etwas zurückliegt und einen Fall, der jetzt etwas aktueller geworden ist, weil er sich darauf bezieht. Und zwar geht es um das, ich glaube, ja, also am Jungfernstieg hat im Endeffekt ein Einwanderer seine ehemalige Freundin und deren gemeinsames Kind halt quasi umgebracht. Und das wurde per Zufall halt, also es wurde nicht die Tat gefilmt, aber hinterher ist da jemand anders vorbeigelaufen, hat das gefilmt und hat halt erschrockene Kommentare dazu abgegeben. Und eine andere Person hat das hinterher dann auf YouTube hochgeladen. Und diese Woche gab es halt die Hausdurchsuchung bei dieser Person, wo halt die elektronischen Geräte beschlagnahmt worden sind. Da wurde jetzt dieser neue Paragraph angewandt, den der liebe Herr Maas letztes Jahr uns noch beschert hat. Der Paragraph 201a, Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen. Ja, und im Endeffekt ging es darum, dass auf den Videoaufnahmen, die dieser eine Herr da mit seinem Handy gefilmt hatte, hat er halt gesagt, oh Gott, es sieht aus, als ob das Baby dem Kopf abgeschnitten wurde. Man sieht es aber nicht auf den Bildern. Und allerdings, aufgrund von dieser Aussage, wurde halt so geurteilt, dass es unter diesen Paragraph 200a fällt, dass diese andere Person diese Sache hochgeladen hat. Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen. Mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder Geldstrafe. Ja, also, im Endeffekt wird da wahrscheinlich die Ahndung nicht so folgen, weil da gibt es natürlich auch noch sehr viele andere Sachen, die da berücksichtigt werden müssen. Aber die Hausdurchsuchung bei dem Herrn ist schon ein relevanter Eingriff ins Persönlichkeitsrecht gewesen. Ja, also. Ja, aber der Typ hat doch ein Verbrechen. Ist schon traurig genug und dann hinterher auch noch sowas. Ja. Aber er hat doch ein Verbrechen gefilmt. Ja, generell gibt es ja auch Kritik an diesem neuen 201a-Paragraphen, weil im Endeffekt genau das der Fall ist. Was ist zum Beispiel, du stehst irgendwo, hier, stell dir mal vor, Breitscheidplatz, du hast das gefilmt. Ja, einfach sämtliche Überwachungskameras. Machst du dich damit strafbar? Generell Straftaten filmen, ja, das ist halt wirklich, es ist eben auch wieder ein neuer Paragraph, der für mehr Rechtsunsicherheit sorgt und halt Interpretationsspielräume schafft für Staatsanwaltschaften und für Polizeibehörden, dass sie die nutzen können. Ja, toll. Seit wann gibt's den? Weißt du das jetzt gerade mal so? Ich glaube, vorletztes Jahr, also der Maas hat den auch eingeführt. Okay. Hier fällt eine interessante Phrase vom Entwicklungshilfeminister Müller von der CSU und der lautet, seit 20 Jahren setzen wir den Neokolonialismus fort, das ist pure Ausbeutung von Mensch und Natur. Und dazu gibt es auch ein kleines Video, was ganz interessant ist, in dem er halt das anmerkt, dass halt in der Flüchtlingshilfe mit 50 Cent jemand versorgt werden kann, der im Irak oder in Jemen oder in Uganda Hilfe benötigt, dass du die Leute dort mit Kleinstbeträgen versorgen könntest und dass sozusagen die Flüchtlingspolitik, die Leute herzuholen, halt einfach dumm ist. Wortwörtlich, weil wenn man helfen möchte, ein bestimmtes Budget hat, dann versucht man das größtmöglichste Gute damit zu bezwecken und nicht ein paar Leuten eine Chance auf ein super tolles Leben zu geben, während man anderen Leuten halt ja die Nahrungsmittelrationen kürzt, weil kein Geld mehr für Entwicklungshilfe da ist, weil man alles in Flüchtlinge zu Hause steckt. Ja. Aber es ist doch schon ein ganz interaktives, angenehmes Spiel, oder? So, du hast dann so Leute, so die dann sagen, weißt du was, hol die mal her über hunderte von Kilometern. So, ja, cool. Und dann hast du deinen persönlichen Flüchtling da, für den du dich eingesetzt hast. Natürlich nicht in der Wohnung. Das sind ja nicht die Leute, die da hingehen und also die Leute bei sich aufnehmen würden, weißt du? So, nee, aber die spenden ja auch nicht in die Richtung, damit es denen dort bei sich ja mit Kleinstbeträgen geholfen ist. Ich meine, vielleicht wäre so ein Partnerschaftsmodell gar nicht mal so eine schlechte Überlegung. Es gab ja schon so ein paar Bürgschaftsmodelle, aber die sind ja irgendwie meistens nach hinten losgegangen, so wie ich das mitbekomme. Ja, das Fundamentale ist eigentlich, so wie ich das sehe, dass die Leute selbst die ideologischen so Ansätze von Eigentum, von Freiheit, von so guter Arbeitsmoral, Fähigkeit, mal was aufzubauen, selbst wenn es schwierig ist, weißt du, so geholfen werden können sie ja dann trotzdem. Ja, aber mal irgendwie, weißt du, nicht mit der Position ankommen von gib jetzt her. Ja, so, das ist eigentlich das charakteristische Schwache, egal wo es ist. So, aber naja, egal. Islaminstitut an der Humboldt-Uni gegründet. Genau. Das heißt Humbug. Jetzt ist es soweit. Wir hatten da ja schon in den letzten Wochen drüber geredet und das ist jetzt also fix. Das kommt, das Islaminstitut. Und das hat man ja größtenteils deswegen halt gefördert, weil man sich davon verspricht, dass wenn die Imame in Deutschland ausgebildet werden, die dann auf magische Art und Weise einen liberalen Islam leben oder predigen und beteiligt an diesen ganzen Dingen, ist ja unter anderem ein Zentrum, was halt eben Nähe zum Iran hat. Da hatten wir auch letzte Woche drüber gesprochen. Und was hier halt interessant ist in diesem Artikel ist, weil sie da jetzt nochmal mit dem Herrn irgendwie gesprochen haben, der das da ausgehandelt hat und der halt eben gesagt hat, was ich hier auch praktisch jede Woche erzähle, wenn es immer, zumindest immer, wenn es um diese Sachen irgendwie geht, dass man halt eben mit der Frau Artisch zum Beispiel, was die Leute ja immer meinten, so von wegen machen wir es doch mit liberalen Verbänden, das funktioniert halt eben nicht. Und das haben die ihm hier halt eben auch. Das müssen die großen Verbände sein. Und sagt der Herr Bogolte, er argumentiert, ihm seien die Hände gebunden. Er habe sich Rat von Verfassungsrechtlern geholt. Ich habe auch gefragt, kann ich nicht mit einem liberalen Verband, der 6 Moscheen vertritt, zusammenarbeiten? Dann hätten wir das Problem nicht. Er habe ein dezidiertes Nein zur Antwort bekommen. Der Staat müsse mit den größten, den kopfstärksten Verbänden zusammenarbeiten, die meisten Muslime vertreten, sei ihm gesagt worden. Ja, denn so ist das nämlich immer und so muss das auch laufen. Also zumindest so, wie das im Moment die Regelung halt eben ist. Du kannst nicht irgendwelche Verträge, irgendwelche Sachen da irgendwie geben, weil dir das irgendwie besser gefällt oder so, sondern mit diesem Religionsrecht in Deutschland ist es halt eben so, dass nur die Leute, die richtig Masse dahinter haben, Anrecht auf solche Sachen haben. Ja, ja. Und weißt du, die Idee davon, dass du dann liberale Imame dann bekommst, wenn du sie in Deutschland irgendwie ansiedelst, ist genauso dieses Ding mit dem, was Money gemacht hat, mit der Theorie, dass wenn du einen Menschen einfach so in ein Jungenzimmer reinsteckst, wird es zu einem Jungen sozialisiert und ist dann ein Junge. Und ja, wenn du weiß ich nicht, Opex, ob das jetzt nicht doch ein bisschen zu weit abführt, aber auf jeden Fall, Moment. Du kannst halt eben keine liberalen Leute da reinholen, so schön das auch wäre, solange wie die halt nicht das entsprechende Backing halt haben und jetzt durch Mitglieder. Ja, genau, ja. Das ist halt eben nicht gegeben an der Stelle und das ist halt eben das Problem dabei und das lässt sich auch nicht herbeiführen, so mal eben. Und ja, genau, darauf wollte ich auch hinaus. Ging mir zu viel ab vom Thema, auf jeden Fall, Opex, und deswegen erzähle ich jetzt nochmal weiter. Und was halt eben auch das Ding ist, was sich viele Leute ja irgendwie versprechen, so nach dem Motto, als ob wir dann da reingucken könnten und dann irgendwie sagen würden, so, ja, das finden wir gut vom Islam, so, das ist irgendwie im Einklang mit Deutschland und das könnt ihr machen und nee, das finden wir nicht so gut, das ist nicht in Ordnung. Da gibt es auch Urteile zu, die halt eben sagen, dass das, was Inhalte von der Religion sind, darf der Staat überhaupt gar nicht festlegen, da hat der Staat überhaupt gar nicht die Möglichkeit zu. Das können nur diese Religionsgemeinschaften festlegen. Und das werden halt eben immer die sein, die halt eben die meisten Mitglieder haben. Und das ist ganz wichtig zu wissen. Das ist das zentrale Ding, das zentrale Problem mit diesem ganzen Religionskram und mit dem Islam in Deutschland. Dass es nur die großen Akteure sein können und dass der Staat da das nicht festzulegen hat. Und das ist alles schon seit Jahrzehnten so durch Urteile geregelt in Deutschland. Ja, und der Islam, der auf den Scharia und so basiert, der ist von Grund auf nicht liberal. Der lehnt das einfach ab, weil nein. Ja. Und da wird es auch nichts ändern, wenn man da irgendwie einen kleinen Verband hat. Aber dass das Gesetz noch da existiert und das noch weiter unter irgendwie, na, wie heißt es, untergräbt, ne? Ist halt schon echt wirklich erschreckend. So, also wirklich. Wo wir beim Thema untergraben sind, Salafisten planen neue Moschee in Berlin. Aktuell fehlen ihnen noch ein Haufen Geld, die neue Moschee umzusetzen. Sie wollen 800.000 Euro. Mal gucken, wo aus dem Mittleren Osten dann die Großspende herkommen wird. Auf jeden Fall war der Typ, der die Moschee gegründet hat, der war später Bildungsminister beim Islamischen Staat und die wollen jetzt in größere Räume umziehen. Und Kritik an diesem Vorhaben zu äußern, wäre fremdenfeindlich. Moment mal, der Berlin, war Minister, der war Minister für den Islamischen Staat. Ja, aber der hat vorher in Berlin eine Moschee gegründet und die wollen jetzt eine größere Moschee haben. Und das ist gut für Diversität in Berlin, weil Diversität Stärke ist. Und ja, bitte keine Kritik daran äußern. Ja, aber dann frage ich mich wirklich, was darf denn eine Religionsgemeinschaft nicht tun? So, was? Wo ist da die Grenze? Weißt du, wie weit das, wollen wir das? Das ist eine Form des Fremdenhasses. Du musst ihnen viel Glück bei diesem Unternehmen wünschen. Ja, nee, die brauchen mein Glück nicht. Die haben doch ihren Gott. Die brauchen doch eigentlich niemanden. Ja, aber das wäre rassistisch, wenn du ihnen nicht alles Gute wünschen würdest bei der Suche nach einer Großspende aus dem Mittleren Osten. Ja, aber Gott hat mich so gemacht. Das ist sein Plan für mich. So, fertig. Naja, ich weiß schon, das ist echt einfach. Ja, das fand ich sehr witzig diese Woche. Nochmal Thema Religion. Ich habe auch extra hier oben diese Warnung drin gelassen, dass der Chrome-Browser out of date ist, die irgendwie das Archiv irgendwie auf die Seite von der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz hier ausspuckt. Weil ich fand das so putzig, dass gerade aus einer Kirchenseite sich die Leute beschweren. Das ist aber ein bisschen alt hier, was du hier irgendwie hast. So, da musst du aber mal ein Update machen. Und die haben mir nämlich auch ein Update gemacht. Es gibt jetzt den digitalen Klingelbeutel. Ja, darauf hat die Welt gewartet. Jetzt ist alles gut. Ja, genau. Aber es klingelt ja gar nicht mehr da mit dem Beutel. Wenn man da kein Geld mehr reinsteckt. Die Seele wird jetzt einfach Moment digitalisiert. Aber warum? Vorne ist doch weiterhin Barzahlung vorgesehen in dem Sack, oder? Okay, ist das so? Ist das nicht nur dekorativ? Das ist eine lustige Lösung. Allerdings, ich stelle mir einfach vor, dass das Ding ziemlich schwer sein müsste. Ja, und dann, ob man so in der Messe auf dem Touchscreen so eingeben kann, wie viel gebe ich? 1 Euro, 5 Euro, 10 Euro? Ne? Und was ist der Banknachbar, der mich da drauf flucht? Was gibt der denn? Was gibt der denn? Aber es sieht aus, als könnte ich nur mit Kreditkarte zahlen. Ich meine, ich sehe. Ach nee, da ist glaube ich, auch dieses. Wie heißt das? Maestro-Zeichen. Kann ich mit Bitcoin zahlen? Bitcoin für Jesus. Das kommt als nächstes. Bitcoin. Jesus. Also, sagen wir es mal so, warum sollten die Kirchen nicht ihre eigene Kryptowährung starten? Stell dir vor, wenn der Papst sich hinstellen würde und sagen, ich habe heute Nacht mit Gott gesprochen, er hat mir gesagt, ich soll eine Kryptowährung starten. Was denkst du, was dann passieren würde? Weißt du, weil in dem Moment mal, Kryptowährung ist out, Kryptowährung ist in. Das ist einfach dann so. Fixwährung. Das ist die von Gott erlaubte Blockchain. Ja, aber gut, ich meine, die Leute haben weniger Bargeld bei sich und wenn man in der Kirche sitzt und in der Kollekte Geld gibt, ist das ja gut. Und dann. Nee. Also, ich finde das schon ein bisschen seltsam, ja. Ich meine, ein bisschen Bargeld für die Kirche hat man immer dabei, das ist dann wahrscheinlich eher so eine Schäme. Ein bisschen Bargeld für die Kirche kriegt die Kirche sowieso. Kriegt die Kirche auch von ihren Nichtmitgliedern und von allen. Vorne und hinten reingesteckt. Der digitale Klingelbeutel ist ein zusätzliches Angebot zur Barspende. Mhm. Der Umgang mit der Kollekte wird damit für die GottesdienstbesucherInnen und Gottesdienstbesucher wie für die Kirchengemeinden vereinfacht. Weißt du, was denen helfen würde? Ein Patreon-Account. Ist einfacher. Einfacher als deine paar Groschen da reinzuschmeißen. Das ist so einfach. Der digitale Klingelbeutel macht deutlich, dass sich evangelische Kirche und evangelische Bank mit ihren Angeboten auf Höhe der Zeit befinden. Beide Partner sind neuem gegenüber aufgeschlossen und verbinden Tradition und Moderne auf überzeugende, nutzerfreundliche und sichere Weise. Jo, Leute, ich meine, der von der Bank, dem muss man hier keinen Vorwurf machen. Der hat ein gutes Geschäft gemacht, der hat das Ding an Mann gebracht. Der ist ein legitimate Businessman, das sehe ich auch so. Bestimmt ein Jude. Jesus, he knows me. Ey, aber das ist halt echt seltsam, ne? Man könnte wirklich mal so einen Patreon-Account für die Kirche starten, ja? Und dann hättest du dann so Rewards, ne? Wenn du so 10.000 Euro gibst, ja? Dann darfst du mit Gott sprechen. Naja, mir fällt dazu immer George Carlin ein, halt. Was genau? Die Geschichte über Gott, wo er sagt halt, Gott kann alles, Gott weiß alles, Gott, aber er kann halt nicht mit Geld umgehen, deswegen braucht er Eures. Genau, ja. Mother Teresa's Charity sold babies in the Indian Police. Ja. Ja, Mutter Teresa ist schon seit längerem nicht mehr so eine Figur, wie sie es da war, ja, wie sie dargestellt wurde. Das ist auch ein total schlechtes Bild von dir, die hatte gar keinen roten Bart. Ja, aber das ist so eine ziemlich große Kontroverse und wenn man das noch nicht weiß, dann hier noch ein weiterer Beitrag dazu. Ja, Moment mal, ist das passiert jetzt? Also, Hier im konkreten Fall geht es darum, dass, Mutter Teresa ist ja im Endeffekt eine sehr große Figur, auch eine Kultfigur. Ist sie auch mittlerweile heilig gesprochen? Oder ist sie nur noch im Anwärterstatus? Ich bin mir da nicht sicher. Mittlerweile schon, ja. Ja, ich muss persönlich sagen, das ist so ein kleines Pet-Peeve von mir, deswegen halte ich mich jetzt auch sehr zurück und fasse mich kurz. Mutter Teresa ist für mich der Prototyp von einer Scheinheiligen. So. Aber natürlich hat die mit dieser Sache jetzt nichts zu tun. Aber die Organisation, die gibt es weiterhin und da gab es jetzt halt einen weiteren Fall, wo halt im Endeffekt zwei Leuten nachgewiesen werden konnte, dass zumindest sechs Kinder haben die im Endeffekt verkauft für so Summen zwischen 1.200 und 1.700 US-Dollar. Mhm, okay, das ist aber nicht gut. Und das ist auch so, wie es sich anhört. Generell, weil man im Norden, man kann in den Norden Indiens fahren und zahlt wenigstens. Dass das ein Fall ist, der mal rauskommt, das finde ich eher seltsam, weil das ist übliche Praxis, da will ich mal von ausgehen. So traurig es sich anhört. Ich meine, es ist schon länger bekannt, dass Mutter Teresa einfach im Namen Gottes kranke Leute halt einfach leiden lassen hat und halt, ja, ziemlich verblendet war. Und davon abgesehen sind die 1.200 Dollar absolut überteuert. Wenn man in den Norden Indien fährt, kann man Kinder für wesentlich günstigere Preise erstehen. Also, ja, aber es sind qualitativ hochwertige Kinder. Ja, komm, das ist makaber. Lass mal jetzt nicht in die Richtung abdriften, sonst müssen wir noch über Libyen reden. Ne? Ja. Disabling parts of the brain with magnets can weaken faith in God and change attitudes to immigrants, study finds. Aha, ja. Also Magnete sind die Lösung für den Weltfrieden, oder was? Magnets, der Artikel, der ist schon etwas älter, also wir hatten den auch schon mal bei uns besprochen vor längerer Zeit. Aber ich dachte mir einfach mal, der guten alten Zeiten wegen, schauen wir uns den nochmal an. Was ich vor allen Dingen darunter verstehe, ist, Lobotomie ist gut. Ja. Ja. Nee, also man kann einen Bereich des Gehirns durch magnetische Pulse abschalten, der für Gefahrzuordnung und Planung, Evaluierung von Aktivitäten und Wünschen und Plänen sozusagen zusammenhängt. Also die Fähigkeit, das umzusetzen, was du machen möchtest, um ein Zukunftsziel zu erreichen, was dir genehm ist, plus auch die Fähigkeit, Gefahren abzuwerten. Und der Teil, der wird ausgeschaltet und dann mögen die Leute Migranten mehr. Wie bitte? Du fragst dich, wie deine Zukunft aussehen soll in dem Land, in dem du lebst. Du fragst dich, wie das Leben deiner Kinder aussehen wird in der Zukunft. Ja, dann komm erstmal hier vorbei, ja? Zur Magnettherapie. Und hier haben wir einen Artikel, der Marx basht, was ganz nett ist. Das ist ein schöner kleiner Artikel, wenn ihr in den Quellen reinschaut, dann könnt ihr eine kleine Stichelei zu Marx lesen. Wie ein Top-Terrorist sich im Prozess als ein Riesenschlitzohr entpuppte. Ah, okay, von wem ist das? Ja, das ist, zunächst einmal ist das ein etwas längerer Text. Ich empfehle den auch zum Lesen. Es geht im Endeffekt das ist vor einiger Zeit durch die Nachrichten gegangen, ein Terrorist wurde in Frankreich gestellt und der hatte halt im Endeffekt Anschlagspläne für die Düsseldorfer Altstadt mit mehreren Personen, Sprengstoffwesten, Maschinenpistolen und so weiter und so fort. Ich denke mal, da klingelt vielleicht was, dass da mal was war. Und ja, im Endeffekt stellt sich jetzt heraus, dass die ganze Sache doch nicht so ganz ist, so ganz wahr ist, aber das liegt nur daran, dass diese Person einfach, also der Herr Saleh A., der ist anscheinend ein absolut notorisches Schlitzohr und ein Lügner, und der hat wirklich da Stories auf den Tisch gelegt, aber auch selber schon Sachen gemacht, die sind einfach bemerkenswert. Das kann ich hier, das könnte ich hier alles gar nicht aufzählen, aber im Endeffekt war es ja so, dass er in Deutschland gelebt hat und hier in der Nähe von Düsseldorf gewohnt hat, aber auch immer wieder kleinkriminell auffällig geworden ist. Ja, und jetzt im Endeffekt wird er verurteilt dafür, dass er halt, ja, er hat halt im Krieg in Syrien teilgenommen für den IS, ja, und hat halt unerlaubten Waffenbesitz und so weiter und so fort. Und Mitgliedschaft bei einer der terroristischen Vereinigungen Qais al-Qurani, was auch immer. Deswegen wird er jetzt im Endeffekt auch verurteilt. Und diese ganze Düsseldorfer Sache, die Planung eines Anschlages, da hat er halt noch einige andere in anderen Ländern genannt. Die sind auch von der Polizei verhaftet worden. Die werden jetzt auch nicht deswegen verurteilt, aber wegen anderen terroristischen Planungen und sonst was sie gemacht haben, was sie auch nachweislich gemacht haben. Und also wirklich, dieser ganze Fall, der ist einfach so total von Kopf bis Fuß total verwirrend. Ja, die Polizei und die Staatsanwälte, da muss man wirklich sagen, die wussten da auch nicht, was die da glauben konnten, weil der einfach so um sich gelogen hat, um seinen Hals zu retten. Und halt, weil er wusste, dass er halt irgendwie ins Gefängnis kommt, auf jeden Fall, hat er halt gedacht, okay, wenn ich mich jetzt so positioniere, dass ich da einen Anschlag verhindert habe, vielleicht wird mir das später positiv ausgelegt bei der Rechtsprechung. Nur hat sich jetzt halt hinterher herausgestellt, nee, die anderen Leute, die gab es zwar, ja, das waren auch Kriminelle, ja, das waren auch Terroristen, aber dieser Anschlag in der Düsseldorfer Altstadt, der war zum Glück nie geplant. So, aber dennoch, allein von den ganzen Stories, die der hier erzählt, das ist wirklich ein lesenswerter Artikel. Etwas länger. Danke. Antisemitische Attacke in Berlin, Gruppe verprügelt Syrer. Ein jüdischer Syrer hat eine Gruppe von 10 Personen um ein Feuerzeug für seine Zigarette gebeten. Daraufhin hat ihn ein Landsmann, der nicht Jude war, die Zigarette weggenommen und ihn geschlagen, und dann haben sie ihn zu Boden getreten und er ist davon gekommen, ist weggerannt, sie sind ihm hinterher und wurde später im Krankenhaus behandelt, nachdem Passanten eingegriffen haben. Ja. Mehr davon, bitte. Ja, genau. Das ist so das, was wir haben, wenn es darum geht, ja, Boote vom Mittelmeer zu holen. So, es ist zwar ja, zynisch, aber das davon, ist ja... Das bitte mehr davon, dass halt Passanten einschreiten, ja? Ja, schon, das passiert auch oft genug nicht. Ja, ja. Deswegen, also wenn man, ne? Das ist, ich meine, das ist bestimmt keine lustige Situation. 8 Personen gehen auf einen, das ist gut, dass die Leute eingeschritten sind. Ne? Ja, klar, ja. Und alles, weil er an David Stern als Anhänger um den Hals getragen hat. Das, was gerade eingeblendet war, ganz kurz, das waren nur die, das waren halt so ein paar Formulare nochmal im Zusammenhang mit der Hausdurchsuchung, mit dem Video, was hochgeladen wurde. Könnt ihr euch in den Shownotes mal angucken, einfach nur die Formulare mal kurz angucken, was halt bei so einer Hausdurchsuchung für Formulare anfallen. Es sind gar nicht mal so viele. Hier in diesem Artikel geht es... In dem Artikel geht es darum, dass vorerst der Quatsch um Artikel 13, Artikel 11 nicht durchkommt, aber im September geht es weiter. Und ja. Also ich habe mich eigentlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, würde mich mal interessieren, aber ich habe mich schon darauf ausgerichtet, dass es kurz abgeändert wird und dann durchkommt. So, das, wenn die Gesellschaft selbst wird nicht nachgeben, wenn es um diese ganze Zensurmaschine geht. Ja, und wir hatten mit Netz.dg auch gesehen gehabt, dass am Anfang der erste Entwurf abgelehnt wurde, der zweite dann aber die Gesellschaft eher selbst, nee, mit Netz.dg, also, nee, weiß ich nicht, OPEX. Also die Gesellschaft selbst hat, glaube ich, auch kein Interesse an dem ganzen Kram. Und Netz.dg, das waren halt unterschiedliche Entwürfe, Entwurfstadien, ne, also... Mhm. Und ja gut, jetzt sind es halt auch unterschiedliche Entwürfe, aber es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie, ja, also das ist jetzt schon ein Rückschlag erstmal für dieses gesamte Vorhaben überhaupt. Das ist jetzt nicht zu vergleichen mit Netz.dg, wo ja eigentlich die Parteien im Bundestag zumindest alle dafür waren Und so die einzigen Gegenrede, die es da gab, war, warum nicht schon lange oder irgendwie das jetzt auch ein bisschen überhastet. Ja. Ja, okay, ich meine, ich weiß, das war dann schon, du hast schon recht, da ist ein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Sachen. Ich würde mir auch wünschen, dass das nicht so im kommt. Im Endeffekt, also hier ist es, weiß nicht, ist hier auch so eine Übersicht dabei, irgendwie, welche da jetzt dafür oder gegen gestimmt hatten. Ich hätte auf jeden Fall gesehen, es war ziemlich aus allen Fraktionen halt Leute, die dafür oder die dagegen gestimmt haben. Ja, und es war auch sehr so 50-50 mit einer kleinen Mehrheit dagegen. Ja. Aber hey, was ich meine, wenn ich sage, hier die Gesellschaft will das, ist eher so, dass Meinungsfreiheit geht für mich und nicht für den Andersdenkenden, wenn er zu anders denkt und es mir nicht gefällt. So, und man hat halt einfach die Leute, die so denken, an den Hebeln, die dann gelegt werden, um zu entscheiden, was jetzt entfernt gehört. Das meine ich. Klar, natürlich sind Leute auch dagegen. Ja, Britain's Trade Options after Brexit. Ja, der Pseudo-Brexit, der schreitet ja weiter voran. Und hier sind einfach nur mal so ein paar Zukunftsszenarien gezeichnet, wie was im Endeffekt für welche Sachen sich Großbritannien entscheiden könnte. Da gibt es einmal die Option, die sogenannte norwegische Option. Das heißt, man übernimmt einfach die EU-Beschlüsse, aber stimmt nicht mit der Option, immer wieder austreten zu können, wenn man nicht mehr will. Wobei der letzte Satz etwas komplizierter ist, aber sagen wir es einfach mal so, dann quasi eine privilegierte Partnerschaft à la Kanada, wie wir es ja jetzt mit unserem CETA-Abkommen schon haben, ja, was ja alle haben gegen ACTA und Dingens protestiert, aber CETA ist ja durchgekommen, also mit Kanada haben wir das ja, das Freihandelsabkommen, und warum nicht so ein Freihandelsabkommen mit UK auch machen? Dann das, was Christina May gerade was die Ministerin May gerade verhandelt, was sehr vielen Briten überhaupt nicht gefällt, weil sie das Gefühl haben, dass teilweise Verhandlungspunkte unnötigerweise aufgegeben werden und dass quasi guter Wille gezeigt wird, um verärgerte Gemüter auf EU-Ebene zu besänftigen. So nach dem Motto, ja, die sind sauer, weil wir Brexit machen, deswegen können wir nicht so hohe Forderungen stellen. Was natürlich als Verhandlungsposition ein bisschen seltsam ist. Aber gut, und dann gibt es natürlich die Hard-Brexit-Variante immer noch. Ja, also die, wenn man, was passiert, wenn man überhaupt nichts macht? Alle denken, das wäre so schlimm. Dann fällt man halt auf die WTO-Regelungen zurück. Und das heißt, ein paar Sachen haben ein paar Zölle mehr, ein paar Sachen können nicht mehr importiert werden, weil bestimmte Qualitätssiegel nicht mehr gültig sind. Ja, aber ich glaube mal, das Hauptproblem bei diesem Hard-Brexit ist halt eben wirklich diese Grenze zwischen Nordirland und Irland. Weil ja, wenn du da halt keine Regelung hast, dann hast du halt quasi eine Grenze wie zwischen, der Hauptknackpunkt, ja. Zwischen zwei komplett anderen. Sie machen da einfach eine unbürokratische Lösung. Weil sonst fangen die da wirklich, ich sehe das auch als Hauptproblem, weil wenn die da, und ich meine, das kann natürlich auch von Leuten leider instrumentalisiert werden, was ich nicht hoffe, ja, weil wenn da die Grenze geschlossen wird, was nicht unbedingt sein muss, man kann immer bilaterale Verträge machen. Es gibt keine Notwendigkeit, dass sich da irgendwas ändern müsste. Die müssen ja einfach nur sagen, okay, dann machen wir jetzt einen neuen Vertrag, Copy und Paste, und wir machen das jetzt bilateral, und dann wäre das Problem aus der Welt. Ja, das heißt, wenn da Probleme entstehen, ist das alles hausgemacht, weil irgendwer politisch davon profitiert. Das möchte ich nur mal anmerken. Aber ich sehe die Gefahr auch, gerade Nordirland. Pulverfass. Kann das werden? Hoffen wir ja nicht. Ja, aber es ist auch interessant, dass das überall von Dekolonialisierung und den Sünden der Vergangenheit geredet wird, aber Nordirland noch immer irgendwie ein Teil Großbritanniens ist und nicht ein Teil Irlands. Tja, was soll man dazu sagen? So ist es halt. Nord Stream 2. Ja, die neue Nord Stream Pipeline. Ja, jetzt hat sich wieder ein neuer Widerstand dagegen, ja, der NABU im Endeffekt. Der NABU plant jetzt im Endeffekt eine Aktion gegen die und klagt gegen die Pipeline, weil halt auf dem Meeresgrund und Ökosysteme und pipapo. Ja, also ich möchte das Thema der Pipeline einfach nur nochmal ansprechen, weil es einfach ein sehr, sehr, sehr großes und sehr wichtiges Thema ist, weil im Endeffekt, wenn die Pipeline steht, sehr viel mehr Gas aus Russland durch Deutschland geschickt werden kann und von Deutschland halt nach Resteuropa exportiert werden kann, zu einem Zeitpunkt, wo Katar und Amerika beide auch ihr Gas nach Europa liefern wollen. Die einen halt durch andere Pipelines und die anderen halt mit Gastankern, ja, über Holland. Da haben sich ja der Trump und der holländische Ministerpräsident vor kurzem getroffen. Sehr lustig, das verlinke ich mal. Das ist einfach lustig, sich das anzugucken. Ja, das ist im Endeffekt ein sehr großer geopolitischer Zankapfel im Moment, weil ja, da geht es um sehr, sehr, sehr große Summen und sehr, sehr große langfristige laufende Lieferverträge und ja, wenn wir nicht in Europa wären, das ist halt das Zeugs, worüber in anderen Teilen der Welt Kriege geführt werden. Ja. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Ist ja jetzt auch eine ganze Weile her, dass hier Krieg war. Nein, Quatsch. Ja, das ist eine ganz lustige Erfindung, war eine sinnvolle Erfindung. Das ist im Endeffekt einfach nur eine Drohne, die so einen 3D-Drucker und einen anderen Extruder dran gepackt hat. Und die können im Endeffekt bestimmte teilweise schaumstoffartige Materialien, teilweise plastikartige Materialien in Schlaglöcher quasi einspritzen, um die provisorisch zu überdecken oder auch permanent zu überdecken, weil es ja auch Kunststoffe und Polymere gibt, die einfach besonders hart sind. Allerdings ist das zu teuer, deswegen wird das nicht gemacht werden. Aber wie man hier sieht, die Drohne im Einsatz, die fliegt halt irgendwo hin und kann dann zumindest kleinere Schlaglöcher halt mit so bestimmten Sachen reparieren, mit bestimmten Werkstoffen. Und ja, das ist ein sehr interessanter Ansatz, ja, der natürlich nicht überall gefahren werden kann, aber ja, Schlaglöcher sind eine Geißel der Menschheit, sage ich mal. Und hier noch eine andere lustige Meldung. Und zwar gibt es da eine polnische Naturschutzorganisation, nicht eine wissenschaftliche Organisation. Die machen halt Forschung. Und eine Forschung von Storchpopulationen, wie sich halt Storchpopulationen über Europa und weltweit halt oder im Einzugsfeld halt bewegen. Da wurde eine Studie mitgemacht und da haben die halt Technik benutzt, wo unter anderem eine SIM-Karte im Einsatz war, die dann halt immer nach Hause gefunkt hat. Und der Storch ist halt dann irgendwo mal zwischengelandet in Afrika und dann hat den wahrscheinlich jemand mit Futter gelockt und hat den das Ding abgemacht. Und das hatte nicht nur zur Folge, dass sie halt nicht mehr die Werte von dem Storch nutzen konnten für ihre Studie, sondern der Herr hat die SIM-Karte einfach in sein Handy gelegt und irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr, was die Gesamtsumme war, aber ich habe jetzt leider nicht mehr im Gedächtnis. Kannst du mal runterscrollen, ob das da noch steht, wie viel die Summe war? Weil ich weiß es jetzt einfach nicht mehr im Kopf. Will nichts Falsches sagen. Ja, genau. Also 10.000 polnische Zloty, 2.700. Ja, gut, ich meine, ist jetzt nicht die Welt, aber ist einfach mal eine lustige Geschichte. Sollte man sich überlegen, ob mit was für Equipment man die Leute dahin schickt. Ich finde das faszinierend, dass er einfach die SIM-Karte da rausnehmen konnte und benutzen konnte. Also der hat, ja, okay. Tja, eben, also müsste das nicht eigentlich PIN-geschützt sein? Ja, also ist, wie gesagt, also interessante, lustige Story halt, ne? Das Image der USA leidet unter Trump. Und wenn man etwas runterscrollt, sieht man eine hübsche Grafik, die das darstellt. Weniger favorable, unfavorable geht hoch und no confidence and confidence hat sich geändert. Da habt ihr es. Und die Medien machen auch permanent Stimmung gegen Trump, egal was er macht. Ist auch kein Wunder. Und Schweden ist am weitesten auseinander, ja. Ja. Das ist Deutschland. Deutschland war ein bisschen unter Schweden. Aber Deutschland hatte doch auch die negativste Berichterstattung über Trump überhaupt weltweit in den Medien. Also. So sad, so sad. Der chinesische Außenminister, der ist nach Deutschland gekommen und hat gesagt, wollen wir nicht hier Handel miteinander machen und gegen die USA sein, so Deutschland, EU und China, und wir haben abgelehnt. Da habt ihr es. Aber China will sozusagen, hat politische Ambitionen, die USA in ihrer dominanten Rolle als Welthegemon vom Thron zu stoßen, und aktuell spielen wir noch auf amerikanischer Seite mit. Mal gucken, wie lange das bleibt. Tja, das ist nur ein kleiner Artikel, den ich mal eingereicht habe, weil einfach, ich sag mal, Hashtag Außendarstellung. EU setzt Weltparlament auf die Agenda. Ja, ich meine, da glühen die Aluhüte weltweit natürlich. Und gut, das ist wieder nur das typische, ja, keine Ahnung, Ungarn und so sind böse Länder und Deutschland ist ein gutes Land und Schweden ist besonders gut und so und solche Sachen. Aber ich fand die Headline einfach super. EU setzt Weltparlament auf die Agenda. Ja, also. Es ist schon eine gute Überschrift. In China fällt Sack Reis um. »250.000 Menschen sind innerhalb von Syrien wieder auf der Flucht wegen Offensiven im Süden des Landes.« Ja, das war's auch schon. Ja, Moment mal, ich habe gerade gehört, dass es gerade eine Friedensverhandlung gibt zwischen dem Assad und den Rebellen im Süden, die auch wohl relativ gut verlaufen. Inwieweit hat das jetzt was damit zu tun? Eventuell sind die nicht ganz so gut verlaufen, weil sonst 250.000 Menschen nicht flüchten würden. War das jetzt von den letzten Tagen die Meldung? Ich habe jetzt die war 3-4 Tage alt, glaube ich. 6.7. hatte ich, glaube ich, gerade gelesen. Das Ding an sich hat ja Syrien jetzt auch seine Halbzeit. Im Schnitt reichen Konflikte 15 Jahre, so bis es wieder ganz normal ist im Land. Und manche sind kürzer, manche sind länger, aber im Schnitt 15 Jahre, sind jetzt im 7. Jahr. Also, ja. Und hier in dem Artikel geht es im Detail um die permanente Präsenz der Hezbollah jetzt in Syrien, nicht nur in den Grenzregionen, sondern auch darüber hinaus. Und wie Assad sagt, dass sie ein integraler Bestandteil des Landes werden sollen, was die politische Situation etwas verändert von Syrien. Und in der lokalen Geopolitik. Das ist ein ganz interessanter Artikel, aber wie schon vorhin angemerkt, Gatestone ist immer mit ein bisschen Geschmäckle, weil es halt ein bisschen einen rechten Drall hat, aber in Sachen Außenpolitik habe ich da bisher noch nie irgendwie wirklich die Nase rümpfen müssen. So. Ah ja. Ja, okay. Hier geht es, ich habe den Artikel eigentlich nur als Platzhalter eingereicht für ein, einfach mal das Thema allgemein Vietnam so ein bisschen. Aber um es kurz zu fassen, hier in Vietnam gibt es im Moment mehrere, ja, also es wird gemunkelt, dass es in Vietnam im Moment sehr viele Einflüsse von außerhalb des Landes gibt, den Staat zu destabilisieren und halt die Regierung zu stürzen. Hier geht es darum, dass halt im Endeffekt ein Überfall auf eine Polizeistation wurde mehr oder weniger verhindert. In dem Artikel, ich weiß gar nicht, ob es in dem Artikel drum geht. Wie gesagt, ich habe es als Platzhalter eingereicht, aber jetzt gerade gab es einen Anschlagsplan auf eine Polizeistation, wo im Endeffekt der Plan war, in die Polizeistation einzudringen und im Endeffekt das interne Postsystem zu nutzen, um an die Polizeichefs von verschiedenen Stationen durch das interne Postsystem Bomben zu schicken. Sehr perfider Plan. Da kann man schon von einer Destabilisierung von der Polizei reden, würde ich mal sagen. Und es wurden halt Verbindungen von diesen Leuten zu ausländischen NGOs, die halt für Regierungswechsel im Vietnam sind, halt nachgewiesen. Es wird halt gemunkelt, dass die Agency mit den drei Buchstaben dahinter steht. Die Methodiken, die angewendet haben, sind halt auch sehr professionell gewesen. Die ganze Sache ist nur aufgrund von einer einzigen Sache aufgeflogen. Und zwar wurde eine Person zwischenzeitlich nach dem Ausweis gefragt, weil sie auffällig geworden ist, weil die halt in strömenden Regen keinen Regenmantel anhatte. So, ja, und vorher ist es schon so gewesen, die haben schon mehrmals Autos gewechselt, hatten sich mehrmals umgezogen, dass sie nicht verfolgt werden konnten und so weiter und so fort. Aber beim letzten Mal hatten sie keinen Regenmantel an, es hat angefangen zu regnen, dann sind sie halt deswegen auffällig geworden und nur so ist diese ganze Aktion aufgeflogen. Sehr krasse Geschichte insgesamt. Über Vietnam kann man jetzt halten, kann man jetzt ja denken, was man will. Ich kenne mich da ehrlich gesagt gar nicht so gut aus, was da jetzt die Details von der Regierung und alles Mögliche sind. Ich gehe mal davon aus, das ist nicht das Paradies auf Erden. Ja, wenn ich schon Sonderwirtschaftszonen lese, dann wahrscheinlich, denke ich mal, wollen sie jetzt dem chinesischen Beispiel da irgendwie folgen und so ein bisschen mit so Mittelding aus Kapitalismus. Wirtschaftlich sind die halt asiatisch. Das heißt, Staat und Wirtschaft hängt irgendwie zusammen, aber das ist ja in meisten asiatischen Ländern so. Ja, was so ein kommunistisches Land eigentlich, so wie China. Ja, kommunistisch. Aber ob die jetzt halt, die sind halt nicht so Nordkorea-Kommunismus und die sind auch nicht so China-Kommunismus, deswegen meine ich, politisch kann ich es nicht einschätzen, aber wirtschaftlich genauso wie China, würde ich auch sagen, ja. Ja, und deswegen denke ich halt auch mal, dass sie mit diesen Sonderwirtschaftszonen wahrscheinlich auch irgendwelche Häfen machen wollen, wo dann quasi mit dem Westen irgendwie exportiert wird oder so, ja, gehandelt wird und sich daraus wahrscheinlich einen Aufschwung erhoffen. Ja, also wie gesagt, den Artikel hier, den habe ich nur als Platzhalter eingereicht, weil die meisten Artikel, die ich mir durchgelesen habe, die habe ich halt nur durch Google Translate mir anlesen können, weil es einfach gar keine Artikel auf Englisch drüber gab. Okay. Und es gibt halt verschiedene Aktionen und das ist halt hier so eine andere Aktion. Ja, halt auch, wie gesagt, es wird halt gesagt, dass sehr viel vom Ausland gesteuert ist und das ist halt nicht nur die übliche Regierungspropaganda, sondern das ist schon relativ leicht nachvollziehbar, dass es tatsächlich auch so ist. Und wie gesagt, vielleicht ist es ja sogar gerechtfertigt in Vietnam. Wer weiß, I don't know. Aber interessant trotzdem. Trump bemüht sich ja im Iran darum, dass die Wirtschaft runter, also zum Kollaps gebracht werden soll. Man möchte möglichst viele Sanktionen durchsetzen, die auch stärker sein sollen wie vor dem Iran-Deal. Und mal gucken, was dabei rumkommt. Ganz interessanter Artikel. Also doch ein paar gute weiterführende Links. Mal gucken. Das Ding ist ja, dass ein Land, also Iran hat ja zurzeit immer schon ein bisschen so, ja, Unruhen. Und jedes Mal, wenn das der Wirtschaft gut geht und einen kleinen Aufschwung hast und der abrupt abgebrochen wird und gestoppt wird, neigen eigentlich so Proteste zum Explodieren. Also zum richtig wild werden. Also mal gucken, was bei rumkommt. Ja, die New York Times hat proklamiert, Trump's Trade War with China is officially underway. Weil solange die New York Times das nicht schreibt, stimmt's ja nicht. Und ja, generell gibt es jetzt den bilateralen wirtschaftlichen Schlagabtausch zwischen China und Amerika, wo man sich auch fragen muss, wie, ja, wir haben es ja schon angesprochen, einerseits die Importtarife, dann die Sache mit dem geistigen Eigentum. Im Zusammenhang mit ZTE hatten wir das besprochen. Und jetzt ist es im Endeffekt so, dass Amerika über ein Handelsvolumen, was ungefähr dem entspricht, was der Handel auch quasi das... Also Amerika und China haben ja ein sehr, sehr großes Handelsvolumen und ein Teil von diesem Handelsvolumen wurde jetzt quasi mit Sondertarifen versehen. Und dieser Teil des Handelsvolumens ist mehr als Amerika mit Europa gesamtes Handelsvolumen hat. Nur mal, um die Dimension klarzustellen, was da jetzt wirklich passiert ist. Das ist jetzt, also was jetzt in den letzten Wochen gemacht wurde, ist signifikant, aber es ist ja auch nicht so, dass man das nicht auch wieder rückgängig machen könnte. Ja. Aber man, und es ist jetzt einfach nicht klar. Entweder sind die jetzt in der Phase, wo die in der Verhandlungsphase sind und halt versuchen, gegenseitig Momentum aufzubauen, dass sie eine bessere Verhandlungsposition haben. Oder sie gehen halt davon aus, dass die Verhandlungen nicht mehr stattfinden werden und deswegen bauen wir jetzt unsere, also deswegen handeln wir weniger, sondern setzen eher auf nationale Binnenproduktion an den Gütern, die wir jeweils aus dem anderen Land importiert hätten oder suchen uns andere Handelspartner. Das ist jetzt nicht klar, ob es jetzt noch eine neue Verhandlung gibt oder ob es wirklich dieses Paradigma, dass alles in China hergestellt wird und die exportieren das überall hin, ob es das in ein paar Jahren noch gibt oder nicht. Ja, und das ist ja im Prinzip der Knackpunkt an der ganzen Sache. Und was ich halt ganz witzig fand, ich habe ja diese Woche nach Ewigkeiten mal wieder irgendwie Nachrichten im Fernsehen gesehen und da ging es auch um dieses Thema. Und da haben sie also mit keinem Wort irgendwie erwähnt, warum man jetzt diese Zölle irgendwie machen sollte, was man sich davon verspricht oder so. Das kam überhaupt nicht vor. Man hat nur irgendwie gesagt, ja, Zölle. Und dann stand da so einer, der hat gesagt, ja, das kann ganz schlecht sein für die Wirtschaft. Und dann haben sie irgendwie gesagt, dass sie in China ja jetzt auch irgendwie mit Zöllen anfangen, um sich da quasi für zu rächen. Und dann haben sie irgendwelche Trump-Unterstützer gezeigt, die irgendwie USA, USA gerufen haben. Und ja, das war dann irgendwie so der Beitrag. Das ist halt auch unfassbar schlecht. Qualitätsjournalismus. Also, ja. Um es nochmal zu sagen, entweder ist es jetzt eine Verhandlung, ja, wer kriegt den besseren Deal und wie machen wir das neu? Oder sie sagen einfach, wir machen keinen Handel mehr miteinander, sondern orientieren uns anderweitig. Und das ist wirklich, wenn das passiert, wäre schon sehr krass. Und ich meine, ja. Hier in Europa, hatten wir ja vorhin auch schon, wir hängen halt irgendwie mit unserer Policy an Amerika dran. Und wenn Amerika halt den wenn Amerika China isoliert, müssen wir über kurz oder lang das auch machen. Oder uns von Amerika lossagen. Super, super. Ja, also. Aber ich muss auch sagen, ich habe von Anfang an den Trade War, habe ich eher gedacht, dass das viel Blöffen ist. Und mittlerweile ist es aber eher so, dass ich schon auch so ein bisschen verwundert reingucke. Ich habe auch gesehen, dass Trump eine Klausel hat, dass wenn Counterzölle erhoben werden, dass die Sanktionen auf 200 Milliarden hochgehen. Also, was ja, dann ja. Schon heftig ist. Man sagt ja schon immer, ja, es gibt schon seit Jahren einen Wirtschaftskrieg, bla bla bla bla bla. Das ist so schon fast wie so ein geflügeltes Wort. Ja, Currency Wars, Oil Wars, ja. Bla bla bla. Ne? Aber jetzt wird es wirklich signifikant. Ich sag's nochmal. Das gesamte Handelsvolumen Amerika, Europa wurde jetzt einmal komplett da wurden die Tarife in eine Höhe geschraubt, dass einfach da der Handel wahrscheinlich gar nicht mehr stattfinden wird, weil es sich nicht lohnt. Kommen wir nun zu Umweltthemen. Die Taliban-Anführer sagen den Afghanen, dass sie mehr Bäume pflanzen sollen. Generell haben sie gesagt, dass es nicht unbedingt Nutzbäume sein müssen, sondern auch Zierbäume und dass sie generell eine Beforstung der Region willkommen heißen. Damit hätten wir die Achse, die Grüne Partei und Taliban etabliert. Und, ja, aber kommen wir dann nicht in Gefahr wegen unserer Waldgeschichte? Oh, die Achse Grüne Taliban Weltraum. Ja, also ich sag mal ganz ketzerisch, wenn man da guten Wald wachsen lassen könnte in dieser ganzen Region, warum ist da nicht schon lange Wald? Da war mal Wald, aber den hat man halt abgeholzt. Okay. Also, ja. Na gut. Und das ist auch derzeit immer noch ein ziemliches Problem. Also, dass wir halt zu wenig Waldgebiete haben und dass dann halt die Verwüstung. Oh mein Gott, habt ihr das da rechts gesehen? Bill Paxton ist tot. Habe ich nicht gesehen, ne? Okay. Hier, das ist die Grafik von der Voice of America, Radio Free Europe. Und man hat verglichen, wie lange denn Menschen in der Rente sind. Auf der linken Seite Männlein, auf der rechten Seite Weiblein. Ich fand es ganz krass, Kasachstan zum Beispiel, wo man jetzt auch sagen könnte, ja, oder Kirgisistan, wo halt Tadschikistan, also die zentralasiatischen Staaten, wo jetzt halt auch viel Islam mit dazukommt. Also Kasachstan 4 Jahre als Mann in Rente sein, 13 Jahre als Frau, selbst in Ländern, wo wortwörtlich das Patriarchat herrscht, ist es irgendwie scheiße, Mann zu sein, weil einfach 4 und 13 ist ein krasser Unterschied. Also, oh, 7 und 23 finde ich auch heftig, Russland. Ja, also. Und das Ding ist halt einfach Lebenserwartung. Ich denke mir halt jedes Mal so, hey, also wenn ich privilegiert bin, wenn ich Allah the First Class Citizen ist, also wenn ich wirklich privilegiert sein würde, dann würde sich das in meiner scheiß Lebenszeit deutlich zum Ausdruck bringen. Und man sieht halt bei den muslimischen Staaten, dass halt nicht der Mann erste Klasse Bürger ist und die Frau zweite Klasse Bürger, sondern dass halt Allah erster Klasse, also Mohammed erste Klasse Bürger ist und die beiden Geschlechter zweite Klasse Bürger sind. Und das siehst du halt hier an der Statistik relativ deutlich. Also ich meine, natürlich, die zentralasiatischen Staaten haben natürlich auch wesentlich weniger starke Entwicklung in wo war es? Tadschikistan. Gehen die Kinder auf die Felder und haben längere Sommerferien. Du weißt, wo du die Kinder einziehst, um Ernte einzufahren und so Sachen. Aber trotzdem, die Unterschiede sind halt, ja, Männlein, Weiblein. Ihr seht es selber. Also, schon krass. Ja, aber für Russland würde das ja nicht so richtig gelten, oder? Das ist auch so unterentwickelt. Russland hat halt massive Probleme mit dem Alkoholismus. Der Großteil der männlichen Bevölkerung säuft sich tot. Also. Okay. Ja, Michigan Judge rules kids do not have a fundamental right to literacy. Also im Endeffekt ein Staatsgericht in Michigan hat gesagt, dass Kinder kein Grundrecht auf Lesen und Schreiben haben, dass sie darin ausgebildet werden. So, das ist, ich wollte das mal als Beispiel nehmen, um zwei Sachen zu erläutern. Einerseits, warum, das hört sich ja erstmal krass an, aber in der Begründung hat das einfach einen ganz starken Grund, den man als Europäer schwer nachvollziehen kann, weil Amerika einfach ein grundsätzlich anderes Rechtssystem hat als Europa. Und zwar ist es so, dass in Amerika die Menschen Rechte haben und der Staat halt nur die Rechte unter bestimmten Bedingungen einschränken darf. So. Ja, es ist nicht so, dass der Staat sagt, was die Bevölkerung darf, sondern dass die Bevölkerung dem Staat sagt, was er darf. So. Und in diesem ganz konkreten Fall ist es halt so, dass in Amerika das Grundrecht auf Schule und dass der Staat auch für die Schule und für die Ausbildung bezahlt, das gibt es. Aber hier geht es nicht darum. Hier geht es halt um ganz konkrete Unterrichtsinhalte im Unterricht. Und ja, es gibt tatsächlich ein Problem mit Lesen und Schreiben in Amerika, im Schulsystem, in bestimmten Teilen. Aber das ist generell ein Problem mit dem Schulsystem. Da nicht nur Lesen und Schreiben leidet darunter, sondern auch andere Sachen. Und weil das halt so eine spezifische Sache war, hat halt das Gericht gesagt, ja, der Eingriff direkt in den Lehrplan, das gibt das Recht einfach nicht her und deswegen wurde es abgelehnt. Ja. Also das ist keine unmenschliche Sache, sondern einfach eine Formalität gewesen. Und diese ganze Aktion hat auch einen politischen Hintergrund, weil das halt eine Aktion gewesen ist, die halt gefahren wurde in einem Staat, der einen sehr, sehr starken demokratischen, also demokratisch im Sinne von Parteizugehörigkeit in Amerika, sehr starke Wählerbasis der Demokraten hat, aber von einem Republikaner tatsächlich regiert wird als Gouverneur. Und der soll halt abgesägt werden. Und das war halt eine Kampagne, die gegen den gefahren wurde. Das einfach nur mal als Beispiel. Manche Headlines aus Amerika, die lesen sich einfach zu krass. Was geht denn da ab? Aber da geht es um ganz andere Sachen. Ja. War mir nur mal ein Anliegen, das mal loszuwerden. Major of London says Trump baby, protest blimp can fly. Ja, ihr kennt das ja von so Paraden, wo so Luftballons aufgeblasen werden und dann schweben die durch die Luft. Da haben die sich ein Bild von Trump ausgedacht als Baby. So, ich meine, es soll halt abstoßend wirken und alles. Ich finde, es ist eigentlich, ich weiß nicht, ich finde es, süß ist nicht der richtige Wort, aber ich finde es gar nicht immer so schlecht. Ich finde es irgendwie charmant. Ich weiß nicht, was haltet ihr davon? Es erinnert mich an diesen komischen Transaktivisten, der in Becher gepisst hat und das dann in einen großen viereckigen Plexiglaswürfel reingepackt hat, um Trump zu bashen. Also, weißt du, Kunst für Anti-Trump, cause reason. Ich fand das Lustigste an der Aktion, dass irgendjemand offensichtlich das ein Crowdfunding für einen Sadiq Khan Babyballon gestartet hat. Mhm. Und man spricht schon von einem Ballon-Race, das wäre ja sehr, sehr englisch. Ja, und das, was ich auch sehr lustig finde und erwähnenswert finde, ist, Donald Trump hat halt, diese Ankündigung kam halt, und der Donald Trump hat im Endeffekt darauf reagiert, dass er seinen ganzen Reiseplan, wenn er in England ist, darauf ausgelegt ist, dass er halt nur wirklich ganz kurz in London ist. Das heißt, die können den da fliegen lassen, wie sie wollen. Der ist die ganze Zeit in England unterwegs und später dann in Schottland. Aber der ist halt nur einmal ganz kurz in London, um da eine Nacht zu übernachten. Und ansonsten hält er sich gar nicht in London auf. Also, ja, die Proteste Die werden bestimmt groß und gut besucht werden, aber was sie für einen Sinn haben, das könnt ihr euch jetzt ja mal dann selbst überlegen. Ja, ich denke, Hitler hätte keinen Blödsinn gemacht, wenn sie damals irgendwo so eine fliegende Puppe irgendwie rumge... Nee, dann hätte er sich das nochmal überlegt mit dem Krieg. Auf jeden Fall. Oh, Trumps Lügen, es ist deprimierend. 77 Falschaussagen an einem Tag und es wird immer schlimmer. Oje, ich muss sagen, ich habe da jetzt gerade einen kleinen Blackout. Ich habe den Artikel gelesen, aber ich kann mich jetzt an den Inhalt gerade nicht mehr so ganz erinnern. Ja, ich habe da auch ein bisschen reingelesen, auf jeden Fall. Und ich fand es ziemlich hanebüchen, auf jeden Fall. Also mit so dämlichen Witzen da drin, von wegen, wie halten Sie das aus, dass Sie sich den ganzen Trump-Kram durchlesen müssen. Dann sagt der Typ dann hier, ich trinke sehr viel. Und sie dann, oh, das war ein Scherz. Blabla, also es ist halt wieder so ein, ja, wir sind so cool, wir müssen ja alles hier, die ganzen Lügen decken wir auf und tralala, blablabla, wo ich mir auch die ganze Zeit denke, also allein den ganzen Kram, den wir uns aus dem Bundestag angucken, die kommen wahrscheinlich auch auf 70 Lügen am Tag oder so. Ja. Oder Falschaussagen, wie das hier steht. Ist auch deprimierend. Ach ja, jetzt ja, und dann kommt wieder die Werbung für den Gender Pay Gap. Genau, hier direkt unter dem Bild ist ein sehr toller Satz. 77, ja, an einem Tag 77 falsche Aussagen, in Klammern. Er lacht, als könne er es selbst nicht glauben. Also ich meine, man muss dazu mal sagen, manche Leute sind wirklich verblendet, aber ich würde mal einfach davon ausgehen, dass er professionell genug ist, um genau zu wissen, was der macht. Und das ist einfach ein sehr extrem propagandistisches Interview. Ja. Diese 77 Falschaussagen sind auch nirgendwo verlinkt, dass man mal gucken kann, aha, wie falsch war das denn jetzt? War das zu 100% falsch oder nur zu 80% falsch? Oder ich meine, wir kennen ja die ganzen Fact-Checker. Also generell ist die Aussage ja richtig, aber man kann nicht verallgemeinern und dann ist es generell falsch. Und solche Fact-Checker sind das, ja? Also es ist. Ja, aber es ist halt eine geniale Strategie bei dem Trump. Bei den anderen Leuten ist es keine Strategie, das ist alles reiner Zufall oder so, ein Naturtalent, keine Ahnung. Ja, er sagt halt, unterstützt halt, was sie ohnehin schon glauben. Das ist, das würden andere Leute im politischen Bereich nie im Leben machen. Das macht keiner. Ja, also das gibt's, das gab's vorher gar nicht in der Politik. Also noch nie. Also der einzige Unterschied zwischen Trump und anderen Politikern ist, dass er einen anderen politischen Stil fährt und dass er die politischen Lügen anders benutzt als andere. Er benutzt die politischen Lügen nicht als Rechtfertigung für irgendwas, sondern er benutzt die politischen Lügen, um von irgendwelchen Sachen abzulenken. Oder um auf irgendwelche Sachen aufmerksam zu machen. So zum Beispiel, der lügt über irgendwas und dann wird das gefact-checkt und dann lesen die Leute den Fact-Check und finden heraus, es ist eigentlich noch viel krasser. So. Oder der Fact-Check ist halt so manipuliert, dass die Leute sich dann auch fragen, ja, Moment mal, ne? Deswegen. Was also Trump auch gerne macht, ist, er phrased gerne Sachen. Die der auch so formuliert hat, nur das wird halt nicht geglaubt, dass er das macht, ne? Weil der ist ja so dumm und weiß nicht, was er tut. Baby Trump halt, ne? Also, was er auch gerne macht, ist Sachen negativ formulieren, was bei Politikern nicht so oft vorkommt. Oft tun sie sich ja in positive Statements in alle Richtungen halt auslehnen und Trump macht auch gerne negative Statements. Also. Aber wenn das stimmt, dass er uns mit seiner Dummheit vielleicht einfach nur extrem gut blufft, zu was ist dann Franziska in der Lage? Ja. Also. Ja, die Franziska hat ja auch ihre ganz eigene Sprache. Vielleicht gibt es dafür auch irgendwann einen Namen. Vielleicht hat ja, Trump demnächst auch so Musik im Hintergrund, wenn er was spricht. Ne? Müssen wir mal drauf achten. Musik in politischen Ansprachen. Hintergrundmusik, ich kann es immer noch nicht fassen. Donald Trump ist schuldig. Die letztlich verbleibende Frage ist aber, was ist er schuldig? Also. Das ist ein Artikel, der sich wieder mit der Russland-Geschichte, mit der Russian Meddling in der Election befasst, wo ich sagen muss, all diese Rhetorik um die russische Beeinflussung der amerikanischen Wahl ist eigentlich perfide interessant, weil du im Grunde die amerikanisch-russischen Beziehungen in der Eiszeit versetzt, weil jedes Ausstrecken einer Hand gedeutet wird als hier der Beweis einer Beeinflussung und sozusagen eine Art und Weise ist, wie die Demokraten weiterhin Außenpolitik innerhalb der Regierung bestimmen können, während sie nicht an der Macht sind, weil jegliches Verändern der Beziehung halt direkt wieder auf diese Frage der Beeinflussung zurückführt. Und das ist eigentlich eine krass perfide Strategie. Also, ja, da habt ihr es. Aber das steht an sich nicht im Artikel. Der Artikel redet nur davon, dass Trump ja, und Russland unter einer Decke stecken. Wozu dient der Gipfel in Helsinki? Oh, der ominöse Gipfel in Helsinki. Was hat Herr Trump da wieder vor? Oh, ja, zunächst mal hat Herr Trump ja den Gipfel in typischer Trump-Medienmanier so ankündigt und hat dem Motto, ach ja, ich bin in Europa, da habe ich ja ein bisschen Zeit, da kann ich ja auch mal was Wichtiges machen und mich mit dem Putin treffen. Was so ein bisschen, ja gut, ich meine, ich finde das, es ist halt diese typische Trump-Art, ja, und alle kriegen das in den falschen Hals. Und ja, der Artikel, wie du es jetzt gerade schon geheiratet hast, hat auf jeden Fall extreme Schlagseite und ist sehr biased. Und ich fand es extrem, sowas irgendwo zu lesen, so nach dem Motto so, ja, was könnte dahinter stecken? Will er ihn vielleicht umbringen? Also das erwarte ich ja, dass Alex Jones sowas irgendwie rausbrüllt oder so, aber nicht, dass es irgendwie bei Telefonist irgendwie in einem Artikel steht. Ja. Und tatsächlich würde ich sogar, also der Gipfel in Helsinki, im Endeffekt werden Trump und Putin sich treffen und bestimmte Sachen besprechen. Und das ist ein Treffen, was im Endeffekt auch lang überfällig ist, aber die durften sich halt nicht in so einem Rahmen treffen, wo die auch mal in Zweiergesprächen viele Sachen ausdiskutieren konnten, weil einfach das halt, ne, Russia Collusion, bla, bla, bla. Aber da hat sich die Lage mittlerweile einfach so weit beruhigt, weil das, wenn man jetzt, weil halt die ganze, Entschuldigung? Dass er ihn jetzt gleich umbringen kann. So hat sich die Lage beruhigt. Ja, ja, ja. Also es hat sich so weit in Amerika beruhigt, dass der Trump sich jetzt auch mit ihm treffen kann und auch, dass einfach dann, weißt du, dass Trump und Putin sich treffen, das wird nicht kritisiert, aber so halt, es wird halt so ein riesiges Bullshit-Fass hier aufgemacht. Es ist, ja, das mit dem Attentat, ja, das hat man ja auch schon gesagt. Was ist, wenn Kim Jong-un Donald Trump umbringt bei dem da? Ja. Dann ist er tot. Ja, oder hier, ich zitiere auch mal so einen anderen Punkt und dazu wollte ich auch noch was sagen. Das erratische Gebaren der US-Regierung. Bar jeder humanitären, technischen oder sonstigen globalen Vision liegt vielleicht wirklich daran, dass ihre finanzielle Situation desolat und eine Staatspleite nur aufgrund besonderer Umstände noch nicht eingetreten ist. Gelddrucken, wie auch andere westliche Zentralbanken praktizieren, funktioniert aber nur so lange, wie der US-Dollar international noch als Leitwährung fungiert. So, das zeigt einfach auch die Perfidität dieses ganzen Artikels auf, weil hier werden bestimmte Sachen, die wahr und wichtig sind, in einem Kontext genutzt, um was ganz anderes auszudrücken. Ja, hier das erratische Gebar der US-Regierung, bla bla bla, das ist halt das, was verkauft werden soll, damit dass halt, ja, die finanzielle Situation in Amerika ist nicht super und es wird nur durch ganz besondere Ereignisse die ganze Zeit wieder stabilisiert, aber es wird ja dauernd durch besondere Ereignisse stabilisiert. Ne? Es verändert sich ja immer wieder. Es ist ja noch nicht umgekippt. Und gerade die Situation in Amerika hat sich ja in den letzten Jahren dahingehend total verändert, dass die vom Energieimporteur zum Energieexporteur geworden sind und das sollte man wirklich nicht unterschätzen. Ja? Deswegen gelten die alten Regeln für Amerika halt nicht mehr so, wie sie früher gegolten haben. Und deswegen ist beispielsweise der US-Dollar als internationale Leitwährung auch nicht mehr so wichtig für Amerika wie früher, weil die ja nicht mehr darauf angewiesen sind, so viel Öl aus dem Ausland zu importieren. Ja, also gut, also mieser Artikel, kann man sich sehr, sehr drüber aufregen. Was wird denn im Endeffekt bei diesem Gipfel umkommen? Ja, vielleicht, dass ein paar Sanktionen aufgehoben werden oder... Ich meine, viel wird dabei nicht rumkommen, aber eine Normalisierung von den Verhältnissen zwischen Amerika und Russland dahingehend, dass sie wieder auf diplomatischer Ebene miteinander reden können und auf wirtschaftlicher Ebene zusammen handeln können. Ich meine, wer kann dagegen sein? Mal ernsthaft. Was ja. ist das für ein Artikel? Was zum das Schick ist ein bin Artikel, ich da lesen? Als ich den gesehen habe, die Woche über, habe ich gedacht, ach, das ist aber eine lustige Satire. Ist es nur leider nicht? I stopped going to the gym because of Trump. Now I can't open jars. Ja, yeah, I tried Donald Trump's theory on exercise. I walked, I did this, I did that, but I was weak. Also Patriarchy. Es liest sich wirklich wie eine Satire, weil die sagt hier so Sachen wie, ja, ich habe das halt genauso gemacht wie Trump. Ich habe halt nur Hamburger gegessen und Cola Diet Coke getrunken und bla bla bla. Alles halt so absoluter Blödsinn. Ja, als ob Donald Trump irgendwann mal sich hingestellt hat so und gesagt hat, hier, das ist das Donald Trump Ernährungs- und Fitnessprogramm. Mhm. Und halt irgendwelche. Ja, irgendwelche wobei. Du weißt doch, wie viele Firmen. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, sogar, ja. Hat er nicht auch mal Fleisch verkauft? Weißt du? Ja, nein, aber. Das Verrückteste ist ja auch dieses Ding, dass er ja meint, dass FCKW gar nicht so schlimm wäre. Also, ja. Er hat ja so ein paar Mal bei irgendwelchen Auftritten irgendwie gesagt: So, ja, ich sprühe doch nur im Tram Tower, so, da kann doch nichts rausgehen. So. Ja. Ja gut, aber das kommt ja auch eher auf die Klimaanlagen an, wenn zum Beispiel im Supermarkt R22 drin ist und da 200 Kilo entweichen, dann ist das was anderes, wie wenn du dein Kakaospray verwendest. Also ja. Okay. Ja, und also der ganze Artikel wirklich, es liest sich wie Satire, aber die hat sich halt wirklich danach gehandelt. Die hat halt gesagt, so ja, der Trump hat halt gewonnen und dann habe ich mir halt gedacht, dann der hat anscheinend gewinnt da irgendwie und dann versuche ich das einfach mal auch zu machen, ja. Oder so eine andere Sache, der hat halt irgendwann mal gesagt, so ja, ins Fitnessstudio zu gehen, ist irgendwie eine Verschwendung, so, da stirbt man früher und bla. Und deswegen hat die halt so, die hat halt diese ganzen Sachen sich zusammengenommen und halt nur noch Fastfood gegessen, sich nicht mehr bewegt, nichts mehr gemacht. Okay, und so kommt man dann auf 70 Fake News am Tag. Hätte sich hinterher beschwert, dass der Trump so schlimm ist, ja. Hier, I returned again this week to the boredom of and pain of the gym, trying to build back to the strength I had before Trump became president. Ja, weil Trump okay. ist schuld an allem. Ja, scheinbar. Und wie gesagt, das, was du auch gesagt hast, das wäre ein guter Satireartikel, nur ist es leider kein Satireartikel. So. Oh, Juggalos figured out how to beat facial recognition. Ja, Juggalos haben ja diese Gesichtsbemalung. Das Bild sieht man hier leider im Archivlink nicht. Aber die Gesichtserkennungssoftware, die ja relativ gut funktionieren, die teilweise auch anhand von, also wenn man beispielsweise eine Maske trägt oder ein Halstuch über dem Gesicht oder sowas, können da sogar Sachen schon nachberechnet werden, dass Facial Recognition das bekommt. Aber wenn man halt Schminke im Gesicht hat, dann sieht das ganz anders aus, weil das einfach die ganzen Algorithmen durcheinander bringt. Und ja, das ist einfach ein ganz interessanter Artikel, der einerseits halt sehr viele Links drin hat zu ganz vielen verschiedenen Programmen, wo halt Facial Recognition schon im Einsatz ist, sei es für Werbezwecke, sei es für berufliche Zwecke, sei es für halt staatliche Kontrolle, was auch immer. Ich erinnere auch wieder an das chinesische Social Credit System. Und ja, gut, ich meine, was soll man sagen? Die Leute werden nicht anfangen, mit so sich Sachen ins Gesicht zu schmieren im Alltag und durch die Gegend zu laufen. Das wäre ja Blödsinn. Ich sehe das schon kommen. Tja, aber Juggalos, interessant. Jeder Artikel, der mit Juggalos ist, ist auf jeden Fall immer interessant. Warum auch immer. Oh je, ja, San Francisco, ganz schlimm. Ja. Wer will was zuerst dazu sagen? Ich finde San Francisco gut und es ist rassistisch, wenn ihr Kritik an der Stadt übt. Ja, also ich meine, dass sie jetzt wirklich, also wenn das stimmt, was da steht, dass sie jetzt 40 Millionen irgendwie Einbußen haben, weil die Leute da keine Veranstaltung mehr abhalten wollen, da erinnere ich mich vor allen Dingen an diese furchtbaren Computerspiele müssen irgendwie erwachsen werden, Veranstaltungen, die da alle ewig abgehalten werden. Also die können sie meinetwegen gerne alle absagen. Wäre doch cool, wenn San Francisco jetzt einfach so wie Detroit werden würde. Ich würde so lachen. Ich glaube, das passiert so schnell nicht, aber das ist wirklich die Stadt, also nach meinen neuesten Informationen, die natürlich jetzt auch schon 2, 3 Jahre alt sind, aber da war es zumindest die Stadt mit den höchsten Immobilienpreisen in ganz Amerika. Ist es weiterhin, ja. Ja, und zwischendrin hast du dann irgendwie die Leute, die irgendwie die Straßen voll scheißen. Das ist. Und so. Der Mayor-Elect ist die ganze San Francisco Bay Area, ja. Da, das sind die größten Immobilienpreise. Gut, ich meine einzelne Objekte in Manhattan, aber es ist halt die Region mit den höchsten Immobilienpreisen. Ja. Und ja, aus verschiedenen Gründen, weil die Gesetzgebung lax ist, weil halt die ganzen geistig behinderten Leute halt auch nicht eingewiesen werden dürfen und im Zweifelsfall nur für 1, 2 Tage im Gefängnis sind und dann wieder auf die Straße geworfen werden. Und aus ganz vielen anderen Gründen ist halt San Francisco, ist der öffentliche Raum in San Francisco ist zusammengebrochen, weil die Leute im Endeffekt nur noch so schnell wie möglich von A nach B laufen und sich gar nicht mehr draußen aufhalten wollen, weil überall Spritzen liegen, was gefährlich ist für Kinder und natürlich auch für Erwachsene, aber besonders für Kinder, weil ja Scheiße rumliegt, Müll rumliegt, wie soll man es anders sagen, ja. Jetzt eine der Top-Meldungen war nicht der Sack Reis in China, der umgefallen ist, sondern der 20-Pound-Bag full of human poop was found on Main Street in San Francisco. Also 10 Kilo menschliche Exkremente in einem Sack auf der Hauptverkehrsstraße. Ich meine, wie passiert sowas überhaupt? Ja, also auf der Main Street ist jetzt aber nicht viel Verkehr. Also wenn das wirklich auf der Main Street war. Ich war ja auch mal in San Francisco vor knapp 10 Jahren. Und da war es eigentlich relativ okay so. Also ich würde schon sagen, dass es in Europa ein bisschen sauberer ist. Also zumindest in den großen Städten. Aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass es besonders unhygienisch war oder so. Aber diese Innenstadt, da ist... Ich habe das so auch nicht erlebt, aber ich habe es auch von persönlichen Berichten halt gehört. Es hat einfach was damit zu tun, dass die Leute sich halt auch nicht im öffentlichen Raum aufhalten. Ja, und... So, deswegen fällt es den Leuten halt auch nicht auf. Die Zustände konnten immer schlimmer werden. Jetzt sind sie so schlimm, dass sie nicht mehr ignoriert werden können. Die Leute haben ja schon Ausweichstrategien gemacht, indem es gibt ja halt Apps, wo du die Sachen direkt melden kannst. Ja, hat hier wieder jemand hingekackt, kann die Stadt das nicht wegmachen. Und solche Systeme haben die ja schon etabliert und haben versucht, damit umzugehen. Aber selbst das klappt nicht, weil das Problem einfach zu groß ist. Ja, und ein anderes Problem, was sie auch haben, ist, dass die wohl ganz viele verschiedene Firmen haben, die überall Fahrräder und Elektroroller und sonst was zum Mieten hinstellen. Und zwar in so einer lächerlichen Anzahl, dass die wirklich überall rumliegen und auch teilweise schon Hindernisse sind, dass Leute nicht mehr in Gebäude reinkommen über irgendwelche Behindertenrampen und solche Sachen. Ja, also es hat sich da wohl in den letzten Jahren sehr viel verändert. Und ich meine, San Francisco wird mir von Leuten auch immer als sehr schöne Stadt beschrieben, aber in den letzten Jahren höre ich halt auch andere Sachen. Okay. Ja, muss ich wohl mal wieder hin, weil auf jeden Fall, als ich da war, würde ich mich da auch durchaus anschließen, dass das eigentlich eine relativ schöne Stadt, schöne Gegend ist. Also die Leute, die da sind, sind Krebs zu einem ganz großen Teil. Und ja, aber ansonsten ist das schon... Das war jetzt aber im Menschlichen. Die Menschen dort sind Krebs. Ja, also die Ideologie jetzt... Die Ideologie der Leute, ja, aber ich meine, es ist halt... Auch mal darüber berichtet hatten, glaube ich. Die Leute, die in den großen Tech-Firmen da arbeiten, Google, Facebook, was auch immer, die ganzen Startups, in Anführungszeichen, Multimilliarden, weltweit Konzern-Startups, ja. Die wohnen ja meistens auch so ein bisschen außerhalb und die werden halt von der Firma mit irgendwelchen Wi-Fi, WLAN, Shuttlebussen direkt zur Firma gefahren, dass sie halt da schon auf dem Weg zur Arbeit auch schon anfangen können zu arbeiten, Work-Life-Balance und bla. Und Die Busse halt werden auch regelmäßig angegriffen von irgendwelchen Leuten, die versuchen anzuhalten oder einfach Flaschen und Steine auf die schmeißen und so. Ja, also dieses Haus, in dem ich da gewohnt habe, da auch einer der ehemaligen Mitbewohner da von meiner Bekannten, bei der ich da war, der hat sogar bei Facebook gearbeitet im Marketing-Team und der hat mir halt erzählt, dass also der größte Teil von den Leuten, die irgendwas mit Tech machen, also die richtig programmieren und so, im Silicon Valley sind entweder Inder oder Russen. Also die Amerikaner machen da eigentlich fast nur Marketingkram, irgendwas aufschwatzen. Und die Leute, die eigentlich dieses ganze Ding da betreiben, was irgendwie so dieses technologische Vormacht in der Welt ist, obwohl es in Amerika ist, sind halt zum größten Teil Inder und Russen. Ja, das würde jetzt in die ganze H-1B-Visa-Problematik reinführen, weil es halt für Unternehmen günstiger ist, im Ausland Leute mit diesem Visa-Programm nach Amerika zu holen und denen dann halt ein Viertel des Gehalts zu zahlen, was im Amerikaner zahlen müssten. Ja, habe ich ja auch schon öfter davon erzählt, weil ein anderer Mitbewohner da war nämlich aus Madrid und der hat mir da auch sein Leid geklagt, wie das halt eben ist, wenn man da als Arbeiter in Amerika halt eben ist, ne, was der alles machen musste. Und der Typ hatte. Dein Visa hängt komplett von deinem Arbeitgeber ja, ab. Ja, genau. Mit dem darfst du dich dann nicht verscherzen. Und die haben ihn ganz schön getriezt. Also das Ganze hatte wohl ein Happy End. Ich habe später gehört, dass er dann irgendwie bei Apple untergekommen ist oder so. Also vorher war er bei irgendeiner anderen Firma. Und ja, das war auf jeden Fall heftig. Und wenn du das mal hörst, dann kommt das auf jeden Fall so ein bisschen. Also, wenn man das Ganze von wegen, ja, hier Amerika, Einwanderungsland und so, und die müssen noch die Grenze eigentlich aufmachen nach Mexiko, weil es doch alles prima und so, ne, was die Leute, die da legal halt einwandern, was die alles machen müssen. Und der hat schon vorher studiert gehabt, halt da an der Stanford-Universität auch. Also, der war in dem ganzen Bereich da halt schon seit Jahren irgendwie unterwegs. Und trotzdem, ja, halt diese ganzen Hürden alle, die werden dadurch nicht weniger. Also jemanden, der halt wirklich qualifiziert ist und ja auch eine Ausbildung von einer amerikanischen Universität schon allein hat. Also im Prinzip haben sie ja in den schon rein investiert. Da könnte man halt eben eigentlich auch sagen, er soll auch da bleiben. Aber ja, was oftmals gemacht wird, sind halt zwei, also der normale Weg wäre, wenn du für ein H-1B-Visa bist, entweder bleibst du deinen Staatsbürger und gehst irgendwann wieder in dein Land zurück. Vielleicht willst du das ja auch tun. Oder du machst den sogenannten Naturalization Process und es dauert halt 5 bis 8 Jahre. Ja, und in dem Zeitpunkt darf sich dein Visa-Status aber nicht großartig verändern, beziehungsweise er darf sich zumindest nicht verschlechtern. Das heißt, wenn du dann, stell dir vor, du gehst nach Amerika und willst wirklich nach Amerika einwandern, dann bist du erstmal 5 bis 8 Jahre von deinem aktuellen Arbeitgeber abhängig. Ja, so ist das so. Ja, wow. Aber was eine Möglichkeit ist, wenn man halt wirklich auch in so einem hochbezahlten Beruf dahin geht, was ich höre, was halt viele Leute auch machen, was auch teilweise dazu beiträgt, dass halt auch Immobilienpreise steigen und so weiter, dass sie halt Geld haben und ich weiß nicht, 500.000 US-Dollar oder 750.000 Dollar müssen die in eine Immobilie oder in ein Unternehmen stecken, dann können die auch ein, was ist das, N5A-Visa haben, oder ich bin mir nicht sicher, wie das heißt. Dann können die innerhalb von 3 Jahren Staatsbürger das werden. Das vielleicht dann auch noch aus dem Unternehmen freikaufen. So. Also, boah, ja. Was da abgeht, alles absoluter Wahnsinn. Da verlinke ich mal was zu. Ja, alles klar. Das waren die Weltraumaffen für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich will noch mal kurz was adressieren, was gerade im Chat gefragt wurde. Mal wieder zu meinem Rant über deutschen Religionskram. Also es ist ja auch so, dass wir in der Verfassung stehen haben, dass man Leute nicht aufgrund ihres Geschlechts anders behandeln darf. Und da hast du ja zum Beispiel bei der katholischen Kirche die Priesterweihe, wo es auch keine Rolle spielt, was da irgendwie in unserer Verfassung drin steht, sondern wenn das halt Inhalt von der Religion ist, dass da Frauen, die keinen Zugang zu haben, dann ist das halt so. Das ist halt ein Beispiel von vielen. Teilweise werden auch extra Gesetze gemacht, natürlich, dass man irgendwelche Ausnahmen hat. Aber es ist schon halt eben so, dass viele Dinge da einfach nicht behandelt werden können. Weil die Kirche da ein Anrecht drauf hat, dass ihre Auslegung da Bestand hat. Ich kann auch irgendwie, vielleicht zählt es auch noch dazu, Genitalverstümmelung im religiösen Rahmen, dass das auch nicht verhandelt wird, sondern einfach so ist halt deren religiöses Ding, das machen die halt. Oder? Ja, ist nochmal ein bisschen was anderes, aber ja, klar, ja, prinzipiell aber zumindest. Ja. Ja. Geht in den Wald, lasst euch nicht gendern. Zerschmetter den Kulturmarxismus! Das wollte ich so nicht ausdrücken, aber ja. Der Wald ist mir lieber als jede Kathedrale. Genau. Ja. Geht nach Afghanistan und pflanzt einen Wald. Ciao, ciao. Geht ihr in den Wald, geht der Wald in euch. Ja, so. Ihr geht in den Wald, dann bin ich nächste Woche auch im Chat. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Mm-hmm.